Sie hören Die Gleichung des Lebens von Norman Ohler. Gelesen von Reinhard Kunert. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Erster Teil: Land. Die Luft war feucht, aber bereits drückend warm. Die Oder roch nach Seetang, Fisch, Algen, Erde und Meer. Frühnebel hing über dem Bruch. Als kurz der mit allen Wassern gewaschene Aufseher des großen Fischmarktes von Wriezen in den frühesten Stunden dieses hochsommerlichen 7. Juli 1747 und noch ohne seinen teutschen Kaffee getrunken zu haben, die routinemäßige Kontrollfahrt entlang der Ufer der Faulen See unternahm, stieß er auf etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Seine Augen, die sonst so tief in den Höhlen lagen, dass sie komplett darin verschwanden, wenn er lachte, traten weit nach vorne. Schrecken sprach daraus und Angst, obwohl er sonst ein Mann war, der andere das Fürchten lehrte. Nein, er war kein zimperlicher Mensch. In Wriezen und im gesamten Bruch kannte man ihn als einen, vor dem man sich in Acht nehmen musste, denn ihm war zur Durchsetzung der Regeln seines Machtbereiches, des Fischhandels bis hoch nach Freienwalde, Oderberg oder sogar Schwedt, so gut wie jedes Mittel recht. Stets führte er in seiner Stiefeltasche das rechte Fischmaß bei sich, eine Eisenstange von der Länge eines Unterarms, und wenn Hechte oder andere Herrenfische unter dieser Größe zum Verkauf angeboten wurden, scheute er sich nicht, mit eben diesem Maß die Strafe gleich selbst auszuteilen, wie es Wriezens Bürgermeister Fritze ja auch von ihm verlangte. Wie ein Leichnam aussah, war nichts Neues für Kurz. Doch dieser von Aalen und Raubfischen zerfressene, von Schwimmfarn zum Teil bedeckte Körper nahm ihm den Atem, und es war vor allem das Gesicht, das ihn so bestürzte, denn der Mund des Toten stand weit offen, gerade so wie bei einem Schrei. »Sumpf«, murmelte Kurz, »Sumpf«. Dann begann sein Hirn zu arbeiten. Wer immer der Verstorbene war, ganz bestimmt einer der Wenden aus dem moorigen Bruch, war es nicht seine Pflicht, sich um ihn zu kümmern? Musste er ihn nicht bergen? Noch während er mit diesen Fragen rang, entdeckte er etwas Blinkendes in der bräunlich-grünlichen Masse. Er nahm sich zusammen, überwand seinen Ekel und beugte sich nach unten, ohne in das zerstörte Gesicht des Toten zu schauen. Mit spitzen Fingern griff er zu und zog den Gegenstand aus der glitschigen Substanz heraus. Eine vergoldete Taschenuhr. Erstaunt wischte er mit seinem Taschentuch allen Dreck und Schlamm beiseite. Tatsächlich, auf der Rückseite war ein Name eingraviert: F.K. Maistre. Der Ingenieur für den neuen Kanal, jener wilde Draufgänger, der auf seinem schwarzen Ross aus der Hauptstadt gekommen war. Vor 3 Tagen hatte er ihn noch fröhlich zechend in der Roten Lilie gesehen. Erschrocken ließ Kurz die Uhr in seine Tasche gleiten, dann hiefte er die Leiche in den Nachen und stieß sich ab. So schnell er konnte, ruderte er mit seiner verstörenden Fracht nach Wriezen zurück. Hitze. An eben diesem 7. Juli 1747, einem Freitag, war es heiß auch in Berlin. Der von märkischen Sandkörnern durchsetzte Wind blies zerrissenes Journalpapier den Rinnstein entlang. Fuhrwerke und Kaleschen rollten durch den dampfenden Staub, die vorgespannten Pferde keuchten und schnaubten. Erregt sangen die Lerchen in den Alleebäumen. Hin und wieder segelte ein gelb gewordenes, verdorrtes Blatt auf den trockenen Boden, in dem sich die Stiefelabdrücke der Herren verloren, die von der Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres, deren Backsteingebäude sommerdurchglüht leuchtete, zu ihren Salons stiefelten. Um 16 Uhr öffneten diese ihre Türen und gaben Gelegenheit, über die transzendenten Ansätze des Philosophen Wolf zu debattieren, der in einer Weiterführung von Leibniz' Ansichten seine aufsehenerregende Lehre entwickelt hatte, wonach nicht starre, unteilbare Atome das waren, was die Welt im Innersten zusammenhielt, sondern animierte, unendlich teilbare Energiepunkte. Leonhard Euler beglückwünschte sich zu seiner Starrköpfigkeit, niemals eines jener Haarmöbel, verharmlosen Perücke genannt, aufzusetzen, sondern nur ein luftiges Kopfgewand zu tragen, das ihm seine Frau Katharina aus hellblauer Seide gebunden hatte. Mit dieser Haube auf dem Kopf, die sich im Kontrast zu seinen dichten, nachdenklich gewölbten dunklen Brauen befand, stand er vor dem Eingang des großen neuen Akademiegebäudes, das er gerade verlassen hatte. Sehnsüchtig dachte er an seinen Schreibtisch, an dem man ihn stets in Ruhe ließ. Er schaute auf die Turmuhr der französischen Friedrichstadtkirche, verglich mit seiner Taschenuhr. In 4 Stunden fand das Diner im etwa ebenso weit entfernten Potsdam statt und er musste sich noch umziehen. Ein abendlicher Termin in Sanssouci, das hatte ihm gerade noch gefehlt. Bis auf einen Besuch in der Planungsphase des Schlosses hatte er seine Anwesenheit dort bislang vermeiden können und war auch nicht zur Einweihung vor ein paar Wochen erschienen. Doch hatte der Bote ausdrücklich erwähnt, dass der König dieses Mal keine Ausflüchte akzeptiere. Euler schloss sein linkes Auge, durchsuchte seine dunkelblaue Seidenweste, klopfte die Taschen der schwarzen, knapp übers Knie gehenden Leinenhose ab, fand seinen Tabak und stopfte eine Pfeife, die Augenblicke später seinen Mund mit der Außenwelt verband. In der Kutsche würde an Arbeit natürlich nicht zu denken sein, zumal zwischen Berlin und Potsdam noch immer keine ordentliche Chaussee gebaut war. Wusste der große Friedrich denn nicht, jede Stunde des Nichtrechnens kostete eine unbekannte Anzahl an Erkenntnissen, und da die Jahre begrenzt waren und man nicht wusste, wie viele Erkenntnisse man im Leben überhaupt haben konnte, die Arbeiten Newtons, die Verfeinerungen Bernoullis hatten das Feld der Mathematik und der Physik weit geöffnet. Täglich standen neue Entdeckungen ins Haus. Ach, dass der König dies alles in keinster Weise verstand. Arbeitete er nicht gerade an seinem bahnbrechenden Werk der Introductio, die für alle Zeiten das Modell und der Grundstein jeglicher mathematischer Textbuchliteratur sein würde, und hatte ergo für eine Reise nach Potsdam durchaus keine Zeit? Doch, das tat er. Nein, die hatte er nicht. Es war jetzt so heiß, dass er das weiße Jabot lockern musste, das in seinem Kragen steckte. Auch unter seiner Augenklappe hatte sich kitzelnd der Schweiß gesammelt, und er hob sie kurz an, wischte mit dem Zeigefinger über die Augenhöhle. Er hatte dieses rechte Auge vor ein paar Jahren verloren beim Rechnen, als er über dem Entwurf einer Landkarte von Russland gebrütet hatte, immerhin das größte Land der Welt und somit die größte Landkarte. Mehrere Wochen waren für diese Aufgabe vorgesehen gewesen, doch er hatte sie an 2 langen, schlaflosen Petersburger Tagen vollführt, an dem die Sonne nicht untergegangen war, hatte sich dabei eine Erschöpfungskrankheit nebst starkem Fieber zugezogen, die zu einem Abszess im rechten Auge geführt, wodurch er dieses verloren hatte und nur mehr eine leere Höhle zurückblieb. Etwas zu hastig sog Euler an seiner Pfeife. Er war in Gedanken abgeschweift. Der Fluch der abendlichen Einladung nagte bereits an seiner Konzentration. Auch musste er jetzt rasch nach Hause, um sich umzuziehen und alsbald in Bewegung zu setzen, und aufgezwungene Eile behagte ihm gar nicht. Unglücklich lief er die Steinfassade der Akademie entlang, schüttelte den Kopf und bog in die Windmachergasse ein. Nach ein paar Minuten erreichte er die Spree und lief weiter zur Behrenstraße in Richtung seines unweit entfernten Hauses. Bald schon tauchte vor ihm die schmucke Fassade seines Zuhauses auf. Ein veritables Anwesen, da hatte sich die Administration nicht lumpen lassen, das war schon nicht schlecht. Dieses solide, geräumige, 2-stöckige Gebäude erlaubte es ihm, sein Leben auf höchst angenehme Weise zu führen, weshalb er auch trotz all seiner Unzufriedenheit, noch immer nicht an Maupertuis Stelle Akademiepräsident zu sein, gern in Berlin verweilte. An einem anderen Ort hätte er in puncto Lebensführung womöglich Abstriche machen müssen, selbst in Petersburg. Ja, er konnte mit seiner Berliner Existenz wirklich zufrieden sein, redete er sich zu. Eine gute Frau hatte er, bereits 3 Kinder, sowie ein Salär von 1.200 Talern im Jahr. Wieso gab es überhaupt Zweifel? Und woran eigentlich? Gerade als er an seiner eigenen Tür klingelte, lief ein ungewaschener Mann an ihm vorbei. Etwa in seinem Alter, also Ende 30, starrte ihn mit weißen, erloschenen Augen an. Zwischen fauligen Zähnen stieß er hervor, wobei er heftig den Kopf mit dem ungekämmten, verfilzten Haar schüttelte. »Nee, Sie können mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen. Hören Sie doch auf! Sie können mir nicht helfen!« Euler starrte den Blinden an und fragte ihn, was mit ihm geschehen sei. Woraufhin dieser entgegnete, er könne nicht Tag von Nacht unterscheiden, weil er als Kind über eine Stunde in der Eiseskälte auf offenem Schlitten zu seiner Taufe gefahren worden sei, wobei seine Augen erfroren waren. Euler griff in seine Weste, um ein Geldstück hervorzuholen. Doch entweder bemerkte der Bettler dies nicht oder er verweigerte das Almosen, denn schon lief er weiter, stieß noch einmal sein »Niemand kann mir helfen« aus und »Ich habe viel bezahlt für das Privileg, Christ zu sein.« Euler blickte dem Blinden einen Moment lang hinterher. Instinktiv spürte er, dass der Mann recht hatte. Das machte ihn traurig und er bedauerte ihn. Er würde ihm selbstverständlich nicht helfen können, auch wenn alle immer behaupteten, das sei doch die logische Folge, wenn man sich um den Fortschritt verdient mache, der sich nachgerade definiere als die stete Verbesserung der Lebensumstände eines jeden einzelnen Menschen. Er, Leonhard Euler, wusste ja nicht einmal, ob die Mathematik die Probleme überhaupt löste oder nur mehr von ihnen schuf. Das sagte er vorsorglich niemandem. Denn war es nicht wahrscheinlich, dass die große Gleichung, auch die große Gesellschaftsgleichung, am Ende entgegen aller Erwartungen doch nicht aufging? Dass es etwas gab, das tiefer war als der Tag mit seinen scheinbar so gut funktionierenden Offensichtlichkeiten? In solche und ähnliche, ihn stets peinigende, aber auch wohltuend herausfordernde Gedanken verstrickt, trat er zur Tür ein, nur um das Haus wenig später und in einem für den Hof geeigneten Aufzug wieder zu verlassen und sich auf den Weg nach Potsdam zu machen. Im Heim der Hechtreißer. Am Abend dieses 7. Juli, die Luft war noch warm und die Nacht würde köstlich sein, trafen sich die Männer des Bruchs in Lewin, wo besonders gut Hechten war. Mit seinen beiden Brunnen, dem aus Findlingssteinen gebauten Krug mit Malz und Brauhaus, dem Dorfplatz, in dessen Mitte die Schweineställe standen, und seinen 14 kleinen aus Erde und Lehm errichteten Häusern für die Freileute, die keinen Hof besaßen, seinen Feuchtwiesen und Viehweiden, lag dieses uralte Rundlingsdorf, nördlich des raschen Fließes, an der Wuckenitze. Manchmal aber auch an der Wolzine, so behaupteten andere Karten, das kam wohl auf das Jahr an und auf den Weg, den die Flut sich bahnte. Selten lag Lewin sogar am Zusammenfluss von Malacke und Leinengraben. Mitunter vernachlässigte man aus Bequemlichkeitsgründen schlicht die Namen der Gewässer, die einmal so, dann wieder so vorbei meanderten. Reisenden, die sich nicht davon abhalten ließen, Lewin aufzusuchen, wurde empfohlen, vom blutigen Graben herkommend südwärts in Richtung der untersten Ratze zu fahren, bis man beinahe zur Trebinschen See gelangte, welche allerdings nicht mit der faulen See zu verwechseln war. Um die Verwirrung komplett zu machen, nannten manche Karten jenes Gewässer die große See, während man als faule See die Verdickung der Oder oberhalb von Wriezen bezeichnete, gespeist von Morinichen und der Bardaune. Aber das machte alles nichts, denn jedem war klar, dass inmitten dieses Gewirrs von Wasser, Gestrüpp und Strauchwerk, dort eben, wo der Boden etwas anstieg, das Dorf Lewin mit seinen Fachwerkgehöften lag, deren Giebel alle zum Dorfplatz zeigten. Und dessen Mittelpunkt wiederum bildete das Haus der Malchhaus, das den größten Fischkessel aufwies, ein Prunkstück aus Messing, das Oder, die dunkelhaarige, grünäugige, als launisch bekannte Tochter des alten, starkköpfigen Radomäher, regelmäßig polierte. Nicht weit vom Anwesen der Malchhaus entfernt stand die Reisscheune, auch Heim, der Hechtreißer genannt. Diese nutzten die Fischer des Niederbruchs, und so gut wie alle Männer hier waren Fischer, um ihren Fang zu verarbeiten und alles Wichtige zu besprechen. Gerne bis spät in die Nacht, im Sommer auch draußen unter einem häufig gar wunderbaren Himmel. Da ging es um spektakuläre Exemplare, die ins Netz gegangen waren, um mögliche Ausbesserungen der primitiven Eindeichungen des Flusses oder vielleicht um die Errichtung eines größeren Bootshauses an der Trebinschen See, wo viel Aal herkam. Meist einigten sich die Brücher. Doch wenn die Leute ihre Meinungsverschiedenheiten nicht klären konnten, erhielt Radomäher Malchau das Wort. Das Oberhaupt der ältesten Familie. Alles an diesem Radomäher, der jeden Tag ein Glas Bier trank, aber nicht mehr, sich ausschließlich von Fisch und Gemüse ernährte, nur guten Tabak rauchte, stets an der frischen Luft war und dessen Alter niemand kannte, war üppig. Sein dichter schwarzer Bart vor allem, der nur an den Kinnbacken eine leichte graue Einfärbung zeigte. Er hatte dunkle Brauen über weit auseinanderliegenden braunen Augen, die sein Gegenüber immer direkt ansahen, und eine ebenso dunkle Mähne, die einen Kopf bedeckte, der im Vergleich zum gedrungenen, starken Körperbau zu groß ausgefallen war. Über seiner Nasenwurzel gruben sich zwei tiefe, durch häufiges Stirnrunzeln entstandene Hautfurchen senkrecht nach oben. Vor vielen, vielen Fluten hat Radomir seine Frau Wollner verloren und seitdem, auch wenn es an Gelegenheiten nicht gemangelt hätte, nie wieder geheiratet, was ihm wachsenden Respekt einbrachte. Aus der Ehe mit Wollner waren zweieiige Zwillinge hervorgegangen, die schöne, eigenwillige Oda, genannt die Hechtin, und der wankelmütige Veit, zu dem seine Freunde, nicht aber Radomir, auch Wolf sagten. Veit, über den manche unkten, dass er aufgrund seiner Unfähigkeit, Entschlüsse zu treffen, niemals in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, war mit Magdalena verheiratet, einem Vollweib aus dem alten Zeckericker Geblüt der Janis. Sie stand kurz vor dem Gebären ihres ersten Kindes, was nicht nur Veit, sondern auch Radomir in heilige Aufregung versetzte, zumal die zur Melancholie neigende Oda noch immer alleine blieb. Doch auch wenn alles an Radomir, den man auch den Wels hieß, im Überfluss vorhanden war, seine Stimme hielt er meist leise, da er wusste, dass ihm dann alle umso aufmerksamer zuhörten. Und tatsächlich sprach Radomir oft. Weil er einer im Vergleich nur kleinen Familie vorstand, blieb ihm umso mehr Zeit, sich um das Wohl der Gemeinschaft zu kümmern, und in dieser Funktion ging der Mann ganz auf. Um die Versammlung im Heim der Hechtreißer an diesem besonders heißen Freitag zu beginnen, läutete Radomir, der einen schwarztuchenden knielangen Rock mit einer Reihe silberner, dicht aneinandergesetzter Knöpfe trug, die Glocke aus Messing. Sie hing an der Stirnseite des Raumes, direkt neben dem von zwei roten Balken durchkreuzten Konterfei des verhassten Wriezener Fischereiaufsehers Kurz, des behördlich eingesetzten Pritzstabels, wie seine offizielle Position lautete. An zwei langen Eichenbalken saßen die Männer. Vor ihnen auf dem blanken Holz, auf dem sonst der Fang gerissen wurde und das vom eingesickerten Hechtblut dunkel und mineralisch schimmerte, standen die tönernen Krüge voller Selbstgebrautem. »Männer«, begann Radomir mit ruhiger Stimme, und alle Gespräche verstummten. »Wir haben gehört, was heute Morgen am Ufer der Faulen See passiert ist. Eine Leiche wurde gefunden, ein Mann des Königs, und man sagt, er ist nicht einfach so krepiert, sondern dass da jemand nachgeholfen hat. Wir müssen uns wappnen und mit dem Schlimmsten rechnen. Die Rache wird fürchterlich sein, ob nun einer von uns verantwortlich ist oder nicht.« »Was heißt denn hier oder nicht?« Erregt stand Mäcki auf, die rechte Hand von Kopek, Radomirs großem Rivalen aus dem Dorf Reetz. Unter seiner engen Lederkappe sah Mäckis stets ein wenig spöttisch schauendes, breitknochiges Gesicht wie das eines zu rasch gealterten Kleinkindes aus. »Wer soll es sonst gewesen sein? Seit Monaten sprichst du davon, gegen die Pläne des Königs mit aller Gewalt vorzugehen. Das weiß man auch in Wriezen. Dort sind wir jetzt alle als Mörder verschrien. Eine Katastrophe für das gesamte Bruch.« Einige der Fischer, nämlich sämtliche Anhänger von Kopek, murmelten ihre Zustimmung oder nickten. »Also sag schon, Radomir«, fuhr Mäcki fort, »wer war es? Dein Sohn vielleicht, von dem man nie genau weiß, was er denkt und macht?« »Sprich nicht schlecht von Veit, der gerade bei seiner Frau ist, die kurz vor der Geburt steht«, entgegnete Radomir gelassen. »Mein Sohn handelt manchmal unüberlegt, aber wenn du ihn noch einmal einen Mörder nennst, bekommst du es hiermit zu tun.« Er zog sein Reißmesser aus dem Gürtel, bewegte es langsam hin und her und zog die Brauen zusammen. »Sieht es nicht ganz so aus, als sei diese Sache passiert, um sie uns unterzuschieben und unseren gerechten Kampf in ein schlechtes Licht zu rücken? Nein, Veit bringt niemanden um. Und auch sonst tut das von uns keiner. Dass wir uns trotzdem wehren gegen die, die unsere Welt zerstören wollen, ist was ganz anderes.« »Nur weil sich was tut in unserer Gegend, zerstört das noch lange nicht unsere Welt«, sagte Mäcki in gereiztem Ton. »Veit war gestern am krummen Ort«, entgegnete Radomir. »Dort haben sich bereits Hunderte der Fremden eingenistet. Sie hausen in Zelten und graben auf Geheiß Friedrichs in unserer Erde. Wir alle wissen, am krummen Ort sind die Findlinge aus der Urzeit, die wir als Grabhügel unserer Ahnen verehren. Das nehmen wir nicht hin. Oder, Männer?« Viele der Fischer hoben ihre Fäuste und brüllten ihren Protest heraus. Doch etwas weniger als die Hälfte blieb still und blickte Radomir regungslos an. »Was mautschst du da für einen Quatsch?« Maggies Stimme kippte ins Schrille. »Das sind die früheren Grabhügel deiner Ahnen vielleicht. Männer, wir sollten froh sein, dass sich das Bruch entwickelt. Was hier gebaut wird, also dieser Kanal, ist ein Meisterwerk, durchgeführt von den brillantesten Geistern des Königs, der auch unser König ist. Vergessen wir das nicht. Und geschützt wird das alles von einem neuen Deich, der unsere Welle aus Kuhmist bei weitem übertrifft. Dann leben wir endlich in Sicherheit.« »Aber wer kontrolliert diesen Deich?« Radomir schüttelte seinen Schädel. »Ich werd's euch sagen. Die, die ihn bauen. Folglich begeben wir uns in deren Schutz, anstatt wie bisher auf uns selbst aufzupassen. Dann ist's endgültig vorbei mit unserer Freiheit. Lasst uns lieber auf die eigenen Kräfte vertrauen. Wir wissen alle, der Strom kann mächtig mit den Ketten rasseln. Ein Deich kann immer brechen und der teuer erkaufte fremde Schutz uns schlagartig verlassen. Dann kommt die Flut, und wir sind nicht vorbereitet. Lasst uns auch weiterhin die Berge nie aus den Augen verlieren, sondern immer wissen, ob's viel Schnee gegeben hat und wann der schmilzt und zu uns runterkommt. Mit dem Wasser werden wir selbst fertig. Mehr sag ich nicht.« Radomir sah in die Runde und spürte, dass die Männer ihn verstanden. Doch Mäcki widersprach sofort. »Erinnert euch, Leute, als vor 11 Jahren das letzte Mal unser Deich gebrochen ist und das ganze Bruch ein einziger See war und die ganze Gegend unter Wasser. Unsere Häuser hat's geflutet, das Vieh mussten wir aus den Ställen retten. Erinnert ihr euch, wie die Ochsen bis zum Leib im Wasser gestanden haben und gezittert haben vor Angst?« Mäcki wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Seine Worte erregten ihn stark und es kam ihm so vor, als erlebe er das alles erneut. »Habt ihr nicht mehr das Jammern in den Ohren, das Brüllen vom Vieh und wie die Pferde panisch gewiehert haben und das Kläffen der Köter? Die Wasservögel sind in unsere Dörfer gekommen, haben sie regelrecht eingenommen. Hört ihr es nicht mehr, ihr lautes Geschrei? Und als wir die angeschwemmten toten Fische gegessen haben, waren die nicht zum Besten, sondern stinkend und faul. Und manche von uns haben böses, lange anhaltendes Fieber bekommen, andere starken Ausschlag und üblen Geruch. Unsere Hände und Füße, wenn sie das scharfe Wasser berührt haben, sind grindig geworden. Zwischen den Fingern und Zehen sind Geschwüre gewachsen, wie die Krätze hat's um sich gefressen, die Haut ist vielen abgegangen. Und wir hatten nichts außer Teer oder Wagenschmier mit Schlick, um's drauf zu tun. Wisst ihr noch, wie ekelhaft das war? Leute, wenn ein neuer Kanal gegraben wird, haben wir endlich Ruhe vor all dem. Und außerdem werden wir reich.« »Reich?« Radomir kniff die Augen zusammen, wodurch seine Brauen einen doppelten Bogen bildeten. Streng blickte er über die Köpfe der Hechtreißer hinweg. »Wer irgendwann reich werden will, ist jetzt arm. Und zwar arm an der Seele, und das, liebe Männer, sind wir doch nicht.« Er nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier. »Lasst mich euch so viel sagen. Gier ist eine Sünde. Sie passt nicht zu uns.« »Ach, Radomir, immer sachte Kinn«, sagte Mäcki. »Was ist so schlimm dran, bisschen mehr zu verdienen? Für gutes Geld kann man sich gutes Zeug kaufen, nämlich das, was wir selbst nicht herstellen können. Werkzeuge, schöne Kleider für unsere schönen Frauen, gute Töpfe, auch für die schönen Frauen.« »Nee, dann werden wir wie die«, entgegnete der alte Fährmann Komorowski von der Schiffmühle, ein enger Verbündeter der Maltschaus. Würdevoll stand er auf, in seinem fußlangen Rock aus blau gefärbtem Leinen und überblickte die Runde. »Radomir hat recht. Die Fremden sind wie die neuen Augen, saugen sich mit ihren hungrigen Mündern fest und trinken uns das Blut aus. Wenn wir jetzt nicht Acht geben, verlieren wir all unsere Kraft. Dann ist mit unserer schönen Gegend und unserer ruhigen Art zu leben bald vorbei.« Der Fährmann sah sich im Raum um und schüttelte den Kopf. »Es fällt nicht leicht, einem Toten schlecht nachzusprechen, aber wir alle haben von diesem Franzosen gehört. Er ist auf seinem schwarzen Ross sogar über die Jedutenhügel geritten und hat mit Geld um sich geworfen und Frauen dafür bezahlt, ohne Kopfbedeckung durch Güstebiese zu laufen. Im feuchten Willi sind die Blusen sogar schon in der Wirtschaft gefallen, wenn er dazu eingeladen hat. Männer, habt Ehrfurcht!« Komorowski setzte sich wieder, und zunächst sagte niemand etwas, da seine letzte Behauptung alle im Heim der Hechtreißer erschüttert hatte. »Ach was! Seien wir doch nicht so scheinheilig!« Mit einem Ruck stellte sich Kopik, den aufgrund seines riesigen Schädels, der mindestens ebenso groß war wie jener von Radomir, alle den Kopp nannten, auf seine kräftigen Beine und schaute sich mit blitzenden Augen um. Er trug die traditionell weiß-blau gestreifte Fischerkutte, die lediglich ein ungefärbter, grober Leinengürtel hielt, auch wenn er sich eine Reihe Messingknöpfe hätte leisten können. Seit vielen Jahren galt er als einer der einflussreichsten Fischer im Bruch, besaß mehr als ein Dutzend Barken und riss die meisten Hechte. Langsam, während sich die Aufmerksamkeit auf ihn konzentrierte, strich er sich mit der Hand über seine Bürste aus silbernen Stoppeln. »Und woher weißt du so genau, Komorowski, was im feuchten Willi passiert? Weil du selbst so oft dort einkehrst?« Einige im Raum lachten. »Nein, Männer, verbauen wir uns nicht die Zukunft, weil wir Angst vor was Neuem haben. Lasst uns mutig sein. Wir in Reetz verlieren durch den geplanten Kanal unsere besten Wiesen. Aber jammern wir? Nein, denn das zahlt sich auf andere Weise dutzendmal aus.« Er setzte sich wieder, und zustimmendes, aber auch beunruhigtes Gemurmel füllte den Raum. Bartok stand auf. Ein Kerl mit untersetzter Gestalt, der mit seiner Frau Anna die im Familienbesitz befindliche Pfahlmühle am Zusammenfluss von Tremmitz und Löckeritz betrieb. Er hatte zwei Töchter mit Namen Alina und Hana, einen Sohn namens Steen und galt als bester Freund Radomirs, besaß ein weiches Gemüt, das sich rasch entflammen konnte, aber ebenso schnell wieder zur Ruhe kam, was seinem natürlichen Drang entsprach, Harmonie zu stiften. Er wurde im Allgemeinen der Heiler genannt, da er sich mit Kräutern auskannte, Dämonen vertrieb und auch nicht davor zurückschreckte, gebrochene Knochen zu richten. »Dieser Todesfall des Fremden ist doch nur der Anfang und ein Zeichen, dass etwas Schreckliches passieren wird. Und es hat ja auch schon andere Zeichen gegeben«, sagte er mit seiner ewig heiseren, schwer verständlichen Stimme. »So? Was für andere Zeichen?« fragte Mäcki. Bartok schaute zu Radomir, und als dieser ihm aufmunternd zunickte, berichtete der Heiler von drei ineinander verschlungenen Aalen, die am Morgen vor der Kater des alten Bowitz am Welpischen Rund gelegen hätten. Und obwohl die Aale tot gewesen waren, sei noch bis zum Mittag weißer Rauch aus ihren Leibern gestiegen. Und letzte Woche, da sei ein Mann aus Quartschen zu ihm geeilt und habe ihm von lila und blaufarbenen Sumpflichtern erzählt, die ihn beim nächtlichen Reusenfischen in der Nähe von Liepe verwirrt und in die Irre geleitet hätten. »Zudem habe ich selbst beobachtet«, schloss Bartok, »wie gestern Abend zwei Spatzen bei mir zu Hause vom Möllrad gefallen sind. Einfach so. Tot. Und meine Martina, also meine Hündin«, einige der Männer lachten, »ich konnte sie nicht mehr zurückhalten. Wie verrückt ist sie auf diese Spatzen drauf? Hat sie mit einem Haps verschlungen. Und hinterher hat sie ganz seltsam gebellt. Vollkommen seltsam, Männer.« Die Hechtreißer schwiegen. Einige nahmen einen Schluck zur Kräftigung. »Ach, hört doch auf, solche Flüchte zu knabbern! Das ist doch alles Quatsch!« Kopiks feste Stimme füllte den niedrigen Raum. »Wirklich, ich bitte euch, vertraut auf Gott! Er hat uns Reichtum geschenkt, nutzen wir ihn! Er hat uns Nachbarn gegeben, mit denen wir Handel treiben können! Diese Nachbarn mögen uns fremd sein, doch haben wir keine Angst vor ihnen! Wenn sie einen Kanal planen, dann wird er sicher enorm! Dann müssen wir den Reichtum nur aufrappen. Dafür hat Gott uns die Potschen doch gegeben.« Er zeigte seine großen Hände, dann fuhr er fort. »Oder wollt ihr bis in alle Ewigkeit in eurer verrußten Kater hocken und allem nur hinterher schlöpern und spärlich Hirsebrei aus der Kumm kratzen?« Bedächtig und unter dem zustimmenden Gemurmel seiner Anhänger setzte der Kopf sich wieder, nicht ohne einen Seitenblick auf Radomir, der diesen ungerührt an sich abprallen ließ. Für einen Moment war der Wels ohnehin mit etwas anderem beschäftigt, da seine Gedanken zu seinem Sohn Veit und Magdalena abschweiften. Zwar war die Geburt von der Hebfrau erst für die Zeit nach der Flut vorhergesagt worden, doch Radomir spürte, dass etwas im Gange war. Just in diesem Augenblick öffnete sich die Holztür der Scheune und ein kleines Mädchen, die Tochter der Hebfrau, stürzte herein. Ohne sich im Geringsten um die Aufmerksamkeit zu scheren, die sie erregte, lief sie zu Radomir, winkte sein Ohr zu ihrem Mund und sprach etwas hinein. Radomir wandte sich von ihr ab und den Fischern zu. »Liebe Männer!« Er breitete die Arme aus, um etwas zu verkünden, das ihm buchstäblich die Sinne raubte. Das Glück durchflutete ihn, und sein Gesicht wurde von einem breiten Lächeln erobert. »Es ist ein Sohn. Mein Sohn Veit, also seine Frau. Sie hat einen Sohn gekriegt.« Gerade so, als beträfe die gute Nachricht sie selbst, brachen die Hechtreißer in Jubel aus. Alle hoben ihre Humpen und schrien ihre Freude in den Raum, riefen Radomir Glückwünsche zu. Viele standen auf, liefen zu ihm und gratulierten, auch Mäcki und der Kopp. Rasch wurde die Glasflasche geholt, in die alle ihren Namen hatten einschleifen lassen und die sonst zur Besiegelung wichtiger Absprachen im Dienste stand. Radomir füllte sie mit Rispenschnaps. Schon ging sie reihum. Tief in dieser Nacht. Oda trug eine Kappe aus dunklem Hirschleder, eine Kette aus großen Bernsteinperlen und als Ohrschmuck große silberne Knöpfe, in die Muschelformen eingestanzt waren. Radomir hatte sich in einen langen, dunkelgrünen Leinenrock gehüllt, den ein Gürtel mit großer Messingschnalle in Form eines Welskopfes hielt. Vater und Tochter waren erschöpft, aber glücklich. Die letzten Stunden hatten sie mit dem jüngsten Spross der Familie in der Stube des alten Hauses verbracht. Dem frischgebackenen Großvater waren die Tränen gekommen, als das rosa Kindchen mit dem schwarzen Flaum auf dem auffällig großen Kopf zum ersten Mal auf seinen Pranken gelegen hatte. Danach hatte er seinen Sohn Veit umarmt, der vor Freude kaum mehr sprechen konnte. »Wie soll er bloß heißen?« brach Oda das Schweigen. Sie liefen an der langen Reihe der mit Ochsenblut gestrichenen Backöfen vorbei, die wegen Feuergefahr in sicherem Abstand zum Dorf errichtet waren und wie riesige Maulwurfshügel wirkten. »Er ist sehr groß, obwohl er zu früh gekommen ist. Er konnte nicht warten. Er wird ein Großer sein.« Radomir sah über die stille Wasseroberfläche hinweg, in der sich die Sterne spiegelten. »Sein Bauch sieht aus wie ein runder Kürbis. Er steht einmal der Familie vor. Und das muss er auch.« »Du meinst anstelle von Veit?« Radomir nickte. »Ja, so leid es mir tut, anstelle von Veit. Ihm fehlt die Umsicht, die du im Übrigen hast. Du wirst meine Rolle zunächst ausfüllen, wenn ich nicht mehr bin.« Nachdenklich nahm er seine Tochter am weiten, am Ellbogen umgeschlagenen Ärmel ihres weißen Leinenhemdes, das ihr bis an die Taille reichte. »Warum heiratest du eigentlich nicht? Gibt es niemanden?« »Hast du Geschmack an Enkeln bekommen? Ich hatte gehofft, das neue Kind reicht dir für den Augenblick. Du weißt doch, dass ich erst verliebt sein will.« »Ach, verliebt, was soll das sein? Verliebt, das ist eine Mode, die kommt und wieder geht, wie das Wasser. Daran hält man sich nicht fest. Ein Partner, der bleibt, das ist was anderes.« Sie hatten einen Ausfluss der Trebinschen See erreicht. Der Trampelpfad aus fester brauner Erde endete in einem Schilfgürtel. »Ich mag die Männer zunächst, das weißt du, aber nach ein paar Treffen missfallen sie mir, und zwar alle.« »Aber du missfällst ihnen nicht.« »Viele wollen mich zur Frau nehmen, das stimmt. Aber sobald ich sie prüfe, spüre ich, es geht ihnen nicht um mich, sondern um unsere Familie. Ich bin eine gute Partie, deshalb wollen sie mich. Mein wahres Wesen finden alle unerträglich, und dass ich Bücher lese, ist jedem suspekt.« »Oder, das kannst du nicht trennen, du, die Familie. Du bist die klügste Frau im Bruch. Alle bewundern dich.« »Glaubst du wirklich, dass die Männer das wollen, mein Geist? Der nichts anderes tut, als Pläne auszutüfteln, wie wir das Eindringen dieses schrecklichen Königs verhindern können? Meinst du, mit solch einer Frau können die Männer hier umgehen? Für ein paar Nächte, ja. Ein paar Mal Nachtfischen. Aber im Grunde fürchten sich alle vor mir. Sie glauben, ich bin verrückt und unberechenbar. Und das stimmt ja auch.« Radomir seufzte. »Ach, dein Verstand ist ausgeklügelt. Deshalb spielt er dir manchmal Streiche. Aber vor allem hast du ein gutes Herz. Eines ohne Falltüren. Auch bist du so sanft mit Kindern. Das weiß und bewundert jeder. Wie du zum Beispiel mit dem armen Sten umgehst. Wie eine zweite Mutter bist du zu ihm, hat Bartok mir gesagt. obwohl der Junge schwierig ist.« »Steen ist nicht schwierig. Er denkt nur außergewöhnlich. Deshalb wird er im Dorf als Idiot abgestempelt und zum Gänsehüten verdonnert. Ein Glück, dass Lukas sich seiner angenommen hat.« »Sag, oder? Gibt es wirklich keinen, der dir gefällt?« »Doch, einen vielleicht. Aber er würde dir nicht zusagen, obgleich er eine gute Figur macht. Braune Locken, schulterlang, keine Haare im Gesicht, gerade sprach ich von ihm.« »Lukas, der Sohn des Kopp?« »Genau der.« »Aber der ist Kahnbauer.« »Na und? Meinst du, Männer, die Boote bauen, haben für ihre Frauen keine Zeit?« »Alle Aufmerksamkeit geht dann in die Kähne, genau, und ein Kopeck, das kann nicht dein Ernst sein.« »Ich brauche einfach ein wenig Liebe.« Sie strich ihren drellen Rock glatt, der über den Knien auf der Innenseite durch eine umlaufende Schnur eng zusammengehalten wurde, was ihre Beine vorteilhaft betonte. »Aber ganz ehrlich, Vater, ich glaube nicht, dass Lukas der Richtige ist. Ich habe ihm deshalb bislang keinerlei Hoffnung gemacht, was ihn allerdings umso mehr reizt.« Sie schüttelte den Kopf und lächelte in sich hinein. Dabei griff sie Radomir am Unterarm und hakte sich bei ihm unter. »Wenn du immer davon sprichst, dass ich mich verbinden soll, dann nur mit diesem hier.« Sie deutete mit ihrem Kinn in Richtung Wasser. »Das reicht mir, Vater. Das ist alles und viel mehr, als ein einzelner Mann mir bieten kann.« Radomir nickte. Er verstand sie sehr gut. »Etwas sollst du noch wissen«, sagte Oda. »Als Lukas letztens wieder um mich warb, während ich in Vriezen auf dem Markt war, hat er mir etwas gesagt, wohl um mir zu imponieren. Königlicher Kahnbauer wird er bald sein.« Radomir drehte den Kopf zu ihr hin. »Erzähl mir mehr.« »Er hat einen neuen Auftrag, aus der Hauptstadt. Er arbeitet schon eine ganze Weile daran. Mehr wollte er mir aber noch nicht verraten.« Radomir dachte nach. »Er baut einen Kahn für den König? So gerne wüsste ich, was diese Teufel so alles vorhaben.« »Noch etwas hat Lukas mir gesagt. Es geht um den toten Franzosen. Er soll an einer Speerwunde gestorben sein. Das weiß Lukas von kurz.« Oda sah ihren Vater an. »Es war ein Neunaugenspeer.« »Ein Neunaugenspeer? So einen haben doch nur noch zwei Familien im Bruch, wir und die Kopecks.« »Ich weiß.« Odas Augen folgten einer Sternschnuppe, die über den funkelnden Himmel stob. »Hast du einen Verdacht?« »Es muss ein Kopeck gewesen sein«, sagte Radomir. »Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Veit tut so etwas nicht. Er weiß ja gar nicht, was sie eurer Mutter im grünen Hut angetan haben. Er denkt noch, sie hat eure Geburt nicht überlebt.« Er legte seinen Arm um Oda. »Ich glaube aber nicht, dass es die Kopecks waren«, sagte sie. »Wieso würden sie so etwas tun? Wir wissen alle, dass sie mit den Fremden paktieren.« »Kopp hat es selbst gesagt«, entgegnete Radomir. »Sie verlieren durch den geplanten Kanal ihre besten Wiesen, und in Reetz hängt viel von diesen Wiesen ab. Außerdem, ich traue ihnen alles zu, auch dass sie uns die Sache anhängen wollen. Damit es Levin an den Kragen geht und sie aus Reetz heraus stark dastehen und das ganze Bruch bald ihnen gehört.« Sanssouci. Bei seinem zurückliegenden Besuch vor exakt 3 Jahren, einzig um den Einbau der Wasserinstallationen zu überprüfen, war das Schloss eine wüste Baustelle gewesen und ein einziges Kommen und Gehen jener Zahllosen, die die ehrgeizigen Vorgaben des Regenten zu erfüllen versucht hatten. Als Euler nun den Empfangsraum betrat, erschrak er zunächst. So anders war die Stimmung, die innerhalb dieser Mauern jetzt waltete. Von der emsigen Geschäftigkeit der Bauphase war nichts mehr zu spüren, kein Mensch weit und breit. Weich fiel eine milde Abendsonne durch die 3 hohen Fenster. Alles war neu, nur etwas Staub hing in der Luft, wodurch die 4 rostroten Säulen, die das baldachinartige Dach trugen, wie fein gepudert wirkten. Kein einziges Möbel befand sich in dem großen halbrunden Raum. Mit einem Male erklang, von Wänden gedämpft, ganz entfernt die himmlischste, auf einem Spinett gespielte Musik. Im gleichen Moment öffnete sich die Terrassentür und der jung wirkende König trat von draußen herein. Frisch wirkte Friedrich, rank und schlank und wie aus dem Ei gepellt. Er trug eine Seidenuniform ganz in Gold und Silber mit Bändern, einer Schärpe und Federn geschmückt. Trotz der Wärme des sommerlichen Abends waren seine rosafarbenen Seidenstrümpfe über die Knie gerollt und mit goldenen Strumpfbändern fixiert. Seine Schuhe hatten rote Absätze und waren mit übergroßen Diamantschnallen besetzt. Ohne einen Ton zu sagen, streckte er seine zu weißen Hände aus, an denen unüberschaubar viele Ringe steckten, und umgriff die Finger seines Gastes, welcher sich verneigte. »Ich heiße euch in meinem bescheidenen Landhaus willkommen, das nicht zuletzt dank eurer praktischen Tätigkeiten mir den täglichen Dienst am Staat ermöglicht«, sagte der König in seinem geschliffenen Französisch, das eine Spur mechanisch klang, trat zwei Schritte zur Seite und bat seinen Gast, ihm nach draußen zu folgen. Vor ihnen fiel terrassenartig der Schlosspark ab. In der Ferne schimmerte dunkelsilbern die Havel im Abendlicht. Boote und größere Kähne fuhren darauf. Noch immer war es warm, und der Rokokopark mit seinem Wein, den hinter Glas gedeihenden Feigen, Zitronen und Orangenbäumen, vermittelte das wohlige Gefühl, sich inmitten eines künstlich geschaffenen Arkadiens zu befinden. »Herrschaft über das Wasser«, sagte der König, »das ist es, was ich mir vorgenommen habe für meine Regentschaft. Der Mensch mag zwar aus jenem kommen, wie Voltaire geäußert hat, jetzt ist er jedenfalls am Land. Deshalb liebe ich auch mein Potsdam. Eine Wasserkulturlandschaft kommt.« Er griff seinen Gast am Ärmel, drehte ihn dahin, wo der Schein von Fackeln den dunkelnden Horizont bogenförmig erhellte. »Essen wir eine Kleinigkeit, trinken wir!« Nachdem sie einige Schritte gegangen waren, vernahm Euler die Fetzen gedämpfter Konversation und erblickte eine Tafel, an der die anderen, ihm sämtlich unbekannten Gäste bereits Platz genommen hatten und sich nun, ihr Gespräch unterbrechend, erhoben. Für Euler war der Sessel rechts neben dem König freigehalten, der Ehrenplatz, wie er mit Verwunderung bemerkte. Der königliche Kämmerer Michael Gabriel Fredersdorf, ein untersetzter, fistelstimmiger Geselle in weißem Rock, langen Strümpfen und Halbschuhen, scharwenzelte um den Tisch herum, rückte den Gästen die Stühle zurecht und stellte vor. Euler machte zunächst die Bekanntschaft des hünenhaften Freiherrn Simon von Haarlem. In Farbabstimmung zu seiner ausufernden Perücke aus parallelen blaugrauen Lockenrollen war dieser in dunkelvioletten Damast gekleidet, sein überbreiter Mittelscheitel als kontrastweiß gepudert. Haarlem, dessen Lächeln krokodilhaft wirkte, war seines Zeichens Kriegs- und Domänenrat sowie Deich-Oberinspektor, einer der höchsten Beamten des Königs, wie der Kämmerer ebenso staatstragend wie fistelnd erklärte. Der zweite Herr war ein schlanker, etwas düster dreinschauender, jedenfalls seriös wirkender Mitvierziger mit sauber gebundenem, pomadisiertem Pferdeschwanz. Seine auffallend bleiche Gesichtshaut war leblos und wächsern, da er sie in dem Glauben, dies sei gesund, mit Quecksilberpuder eingerieben hatte. Seine Augen wirkten wie festgenähte schwarze Knöpfe darin. Ihn stellte der Kämmerer als den königlichen Kammerdirektor Heinrich Wilhelm von Schmettau vor. Neben Schmettau saß der in bordeauxfarbenen Brokat gewickelte Wilhelm Fritze, welcher als Bürgermeister von Wriezen fungierte, eine imposante Goldkette mit den Insignien seiner Stadt um den Wanst gespannt trug, ansonsten aber unbedeutend und krötenhaft wirkte. Fritze trug, der neuesten Mode der Oderlandprovinzen entsprechend, so denn Mode hier das richtige Wort war, seinen Locken links und rechts über dem Ohr breitkrempig aufgewickelt. In zweiter Reihe an seinem eigenen kleinen Tisch saß ein junger Mann mit dunklem Teint. Dichte schwarze Locken quollen unter seiner hohen Uniformmütze hervor. Vor ihm lagen ein Bogen Hadernpapier und ein Gänsekiel. Daneben stand ein Tintenfässchen sowie ein Schachbrett mit aufgestellten Figuren. Der Schreiber des Königs, wie Euler vermutete. Vier Diener kamen aus allen Himmelsrichtungen, schenkten simultan Tokaja ein. Der König erhob sich und auch seine Gäste standen auf. »Er begrüße sie alle recht herzlich«, sagte Friedrich, »und er verspreche einen Abend voller Überraschungen und Gehalt, wofür...« Hier machte er eine Pause und ließ seinen Blick wie verloren in die Ferne schweifen. der Erdapfel garantiere, den er nicht nur am heutigen Abend servieren lasse, sondern zum Hauptspeisemittel dieser Lande zu küren gedenke.« Er führte eine vage Winkbewegung aus, und erneut kamen die Diener geeilt, stellten Schüsseln, Saucieren, Anrichtplatten auf den Tisch, teilten dampfende, hellgelbe Suppe aus. Erstaunt blickte Schmetter aus seinem weißgetünchten Gesicht auf den Teller. Kundig in Agrar- und Ernährungsfragen hatte er von der Knolle aus Amerika gehört, sie aber noch nie zu Gesicht bekommen, geschweige denn gekostet. »Sprechen eure Durchlaucht von Tantoffeln?« Harlem presste die Worte durch die geschlossenen Zähne hervor und blickte dabei so blasiert, wie er nur irgend konnte, da er glaubte, dass ihn dies abgeklärt wirken ließ. »Ich kann vor selbigen im Übrigen nur warnen. Ich habe mich einmal an dem Salat des Kartoffelkrautes durchaus vergiftet und nehme seitdem auch von der Knolle Abstand.« »Die Knollen sind vorzüglich«, entgegnete der Kämmerer streng und begann, einen Deckel nach dem nächsten zu lupfen. »Eine Gefahr für die Gesundheit besteht durchaus nicht.« Alle, bis auf den König, beäugten die unbekannten Speisen mit einer Mischung aus Überraschung und Verunsicherung. »Für jedermann Erdtoffeln«, sagte Friedrich gut gelaunt. »Es mag euch verwundern, doch sind diese neuartigen und uns exotisch anmutenden Früchte nicht nur Schmack, sondern auch nahrhaft, sowie der Anbau günstiger als bei anderen Lebensmittelpflanzen. Tatsächlich liegt der Mengenertrag mehr als 10-mal höher als bei Getreide. Was genau der Grund ist, weshalb ich intendiere, sie bei meinen Kindern beliebt zu machen, zumal ich künftig mehr Kinder haben werde und es einen Ernährungsengpass zu vermeiden gilt. Denn ich öffne Preußen einem großen Menschenstrom aus dem Süden mit einer ganz neuen Pöblierungspolitik.« Friedrich spießte eine mit Rosmarin ornamentierte Rosella auf. »Und die Pomme de Terre wird dabei helfen, dieses große Vorhaben umzusetzen. Denn in ihr liegt nicht nur Verführung und Kraft, sondern eben auch ein ökonomischer Wert ohnegleichen. Also esst, meine Herren, ja, auch ihr, Harlem. Ich mag Männer um mich her mit munterem Wesen und gut Fett auf den Rippen. Eierköpfe mit hungrigem Ausdruck im Gesicht, die sind mir suspekt. Maître?« Aus dem Hintergrund erschien in dunkelblauer Offiziersuniform und schneeweißer Mütze der Koch und gab reihum in Butter ausgebackene Kartoffeln auf den Teller. Der König bediente sich und das Mahl begann. Zufrieden blickte Euler nach einigen Minuten schweigsamen Speisens über den Tisch. So ein einfacher, ehrlicher Geschmack, bodenständig, aber auch betörend, genau wie die Mathematik. Als Zwischengang gab es ein Erdtoffelsorbet, und Euler, dessen Appetit keine Grenzen kannte und der gerne so lange aß, bis man ihm bedeutete, dass das Mahl beendet sei, winkte eine gehörige Portion heran. Sicher konnte es nicht verkehrt sein, dem Gehirn diese unbekannte Nahrung in Fülle zur Verfügung zu stellen, da sie diesem eventuell auch unbekannte Gedanken ermöglichte. Fritze, der Euler schräg gegenüber saß, hatte seinen Stuhl etwas von der Tafel abgerückt, um Platz zu schaffen für seinen Bauch nebst gespannter Goldkette. Selig rollte er mit den Augen, nicht ohne selbstvergessen eine weitere Forke der gebratenen Erdäpfel im Schacht seines Mundes zu versenken. Erwartungsvoll blickte er bereits auf das Dessert, das auf einem Beistellwagen wartete, eine süße, ausgebackene Mixtur aus Pellerdtuffeln mit Quark. Sein Gesicht hatte sich vom Hell ins Dunkelrote verfärbt. Das Essen bereitete ihm Vergnügen und Mühe zugleich. Er warf den Kopf in den Nacken und rang nach Luft. Für Momente hatte er sogar seine Sorgen bezüglich der Leiche vergessen, die seit dem Morgen im Keller seines Amtssitzes lag. Auch bei Friedrich hinterließ die ungewohnt hohe Konzentration an Kohlehydraten ihre Spuren und führte zu einem Überschuss an Aminosäure in der Leber, was starke, wenngleich wenig filigrane Emotionen auslöste. Er dachte an Ordnung, an Expansion und an den Staat, den er durch das große Vorhaben, um das es an diesem Abend ging, konsolidieren würde. Er legte sein Besteck zur Seite, machte ein einladendes Zeichen, erhob sich und ging, gefolgt von seinen Gästen, einige Schritte bis zum Ende des langgezogenen einstöckigen Schlosses. »Wir werden nun die Spannung lösen, was den Anlass unseres heutigen Diners betrifft. Tretet einen Schritt näher und schaut. Hier, genau hier«, der König deutete zum sandigen Boden, »wird einst sein mein Grab. Hier will ich mit meinen Windspielen ruhen, und die Menschen sollen mich erinnern als jenen, der unnütze Wildnis in nutzvolle Äcker, unwirtliche Moore in lukrative Kulturlandschaften verwandelt hat. Und sie sollen keine Blumen auf die Steinplatte mit meinem Namen werfen, sondern die Äpfel der Erde dahinlegen«, schloss der König seine kurze Ansprache, und schon ging es zur Tafel zurück. »Und nun, Bürgermeister«, fuhr Friedrich fort, als sie wieder Platz genommen hatten, »wollen wir etwas von ihm zum Thema hören. Wir haben ihn schließlich nicht umsonst hierher gebracht.« Der dicke, wriezende Bürgermeister blickte bestürzt, seine Glubschaugen weiteten sich vor Furcht. »Sprich ja schon«, drängte Friedrich, »ob wir also in der Lage sind, die Gegenden südöstlich von Wriezen mit diesen vorzüglichen Erdäpfeln zu bestücken, damit sie die dort anzusiedelnden Einwanderer nähren können?« »Südöstliche Gegenden?« Schnaufend wischte sich Fritze die schweißbedeckte Stirn mit seinem Taschentuch ab. Er rückte seinen Stuhl noch weiter nach hinten und umfasste mit beiden Händen den schweren, bis zum Rand gefüllten Bauch. »In den südöstlichen Gegenden, da würden die absaufen, die Tantoffeln. Genauso wie irgendwelche Einwanderer. Dort ist doch das Bruch, unnützer Sumpf. Dort leben nur widerspenstige Quertreiber. Es ist ja gar kein Ackerland.« »Harlem«, donnerte der König, »erzählt dem Bürgermeister, was ihr uns zu erzählen beliebtet. Das Landschaftsbild, Harlem, das große Landschaftsbild.« »Das große Landschaftsbild«, der Deichoberinspektor hatte die Lippen unter seiner ebenso langen wie breiten Nase zu scheinbar ewiger Selbstzufriedenheit gekräuselt. Nun nahm er, um den Eindruck der Abgeklärtheit weiterhin zu verstärken, sein gelblich-weißes Porzellangebiss heraus und reinigte es in aller Gemütsruhe mit seiner fliederfarbenen Serviette. Dabei berichtete er, dass in seiner stets bescheidenen, einst großen und überall auf dem Erdball Kolonien unterhaltenden, sich künftig aber gerne unterordnenden niederländischen Heimat der Kartoffelacker bereits zu eben jenem Landschaftsbild gehöre, das man durch vorbildlichen Deichbau dem Meere abgetrotzt habe, was insgesamt einen ansehnlichen Profit abwerfe. Er blickte unter hängenden Lidern in Richtung König. »Hat der Bürgermeister dies verstanden?« fragte Friedrich. »Das habe ich«, antwortete Fritze kleinlaut. »Nur gibt es bei uns kein Meer.« »Aber Wasser«, rief Friedrich spitz. »Es geht der durchlauchten königlichen Majestät um das sumpfichte, immer wieder überschwemmte Gebiet, südöstlich von Oderberg, Freienwalde und Wriezen, diesen von rechtschaffenen Menschen und umliegenden Höhenbewohnern gemiedenen Schlupfwinkel für unzivilisierte Gestalten und wilde Tiere«, schaltete Schmetter sich ein. »Wenn wir uns nicht täuschen, obliegt selbige Gegend, die gleichsam im Herzen unseres Landes liegt, ihrer Verwaltung?« »Ja«, entgegnete der Wriezener Bürgermeister, »sicher, aber...« »Ich bin ein Landmann«, Friedrich hob seine Stimme und machte sie gleichzeitig schneidender. »Wasser ist für Aale, Flundern, Enten. Auf solchen Flecken, wo jetzt einige Angler ihre Nahrung nehmen, kann künftig eine Kuh erhalten werden. Wo derzeit nur Schilf wächst, muss der Erdtoffel empfänglicher Boden bereitet werden. Der Deutsche soll kein unberechenbarer Fischer sein, sondern ein ehrlicher Bauer. Landwirtschaft ist die höchste aller Künste.« »Kühe sind Fischen durchaus vorzuziehen«, Harlem zeigte sein Krokodilsgrinsen. »Eine Kuh ist ein effizienter Apparat, welcher Gras in Fleisch und Milch verwandelt. Und zwar ein Apparat, der nicht einmal gesondert hergestellt werden muss. Das tut die Kuh von ganz allein. Wobei auch die Haltung wenig kostspielig ist und keine besonders spezialisierte Arbeitskraft verlangt. Ich will es nicht verheimlichen. Ich habe vor, eine Rinderzucht in eben jenem Bruch in die Wege zu leiten. Man fühlt sich wohl unter Kühen und sollte sie mehren, denn im Gegensatz zu den Fischen können sie auch etwas ziehen und werden sie einmal unbrauchbar. Kann man die übrig bleibenden Reste komplett verwerten, sogar die Außenhülle, als Leder.« Friedrich nickte Harlem wohlwollend zu, dann blickte er zu seinem Kämmerer, woraufhin Fredersdorf einen Wink tat und die Diener platzierten Ähren und Eichenlaub auf dem Tisch, gossen blutroten Bergerac ein. Die Sonne war mittlerweile untergegangen und ein klarer Nachthimmel überspannte die Tafel. Der König, dessen großer Moment näher rückte, sah zu seinem Schreiber hin, um sich zu vergewissern, dass dieser bereit war. Dann sagte er mit leicht pompöser Stimme, die ihm selbst allerdings überhaupt nicht zuvorkam: Nach der erfolgreich geführten Auseinandersetzung um Schlesien wollen wir nun keiner Fliege mehr etwas zuleide tun, sondern unser Augenmerk richten auf Eroberungen ganz anderer Art. Man gewinnt die Welt nicht mehr alleine durch Waffengewalt, sondern indem man Nutzpflanzen einführt und den Boden verändert, ihn fruchtbar macht. Außerhalb von Paris oder London blühen die Landschaften bereits. Nur Berlin ist umgeben von Sumpf, und jene Gegend, die mit Vorbildfunktion dazu auserkoren ist, eine solche Wandlung zu durchlaufen, ist das Oderbruch, das wiederkehrend von unschönen Überschwemmungen heimgesucht wird. Eine neue Welt wird dort entstehen, wenn das Wasser erst gebändigt ist. Triumphierend blickte Friedrich sich um, bevor er fortfuhr. Dies mag nur ein Diner sein, doch ist es in Wahrheit ein Gründungsmoment. Ich will Ordnung und Eintracht. Der Sumpf hingegen strebt nach Chaos und Zwietracht. Wollen wir einmal sehen, wer gewinnt? Friedrich präsentierte seinen Kelch. Lasst uns darauf trinken, meine Herren. Mehr Land! In Loco. Informiert nun bitte unsere Runde über die bisherige Arbeit der Oderbruch-Kommission, die ich für diesen Zweck ins Leben gerufen habe, sagte Friedrich zu Schmettau, nachdem alle angestoßen hatten. Der Kammerdirektor verbeugte sich. Den Vorsitz der besagten Kommission führt Staatsminister Samuel von Marschall. Er kann heute Abend leider nicht bei uns sein. Da er auf seinem Gut Ranft, das am Rande des Oderbruches liegt, die Deiche instand setzen muss, bevor in wenigen Tagen die Johanniflut kommt. Des Weiteren zählt der Pariser Ingenieur Maistre zur Kommission. Er wollte zu dieser Stunde eigentlich bei uns sein. Schmettau warf Bürgermeister Fritze einen kurzen Blick zu. Zwingende Gründe verhindern dies allerdings. Am sogenannten krummen Ort haben die Grabungsarbeiten für ein neues Oderbett, das all das Wasser des Bruches zentral aufnehmen soll, erfolgreich begonnen. Der Deichoberinspektor räusperte sich und drehte seinen Perückenlockenkopf zweimal von links nach rechts, um sich Luft zu verschaffen. »Wie der Kommission aktenkundig ist, belief sich mein Vorschlag für ein neues Bett für die Oder auf einen überschaubaren Graben von dem Ort Neuenhagen bis Oderberg. Dafür habe ich lediglich 57.000 Reichstaler veranschlagt. Der Ingenieur Maistre allerdings konnte sich mit seiner konkurrierenden Idee durchsetzen, die einen wesentlich größeren Kanal vorsieht, nämlich von dem Dorf Güstebiese am krummen Ort vorbei bis nach Hohensaaten. Diesen bauen wir jetzt.« »Ich bin stets ein Freund der großen Lösungen«, unterbrach ihn Friedrich. »Wie lautet dafür die Kalkulation?« 235.000 Reichstaler«, antwortete Harlem. Friedrich spitzte die Lippen. »Das ist allerdings mehr als das Vierfache. Bringt es auch mehr als viermal so viel Land?« »Genau die Frage, die ich auch gestellt habe«, antwortete Harlem und sah zu Schmettau hin, der mit einem verärgerten Zusammenziehen seiner Brauen reagierte. Schmettau öffnete seine Aktentasche und nahm einige Unterlagen heraus. »Wir gehen von der Rentabilität der Unternehmung, wie Maistre sie visioniert hat, in jedem Falle aus. Deshalb unser Entschluss, noch in diesem Jahr so weit als möglich mit den Arbeiten fortzuschreiten, um das gute Wetter zu nutzen. Vergessen wir bitte nicht, dass der Markgraf Karl von Brandenburg-Schwedt, seines Zeichens Herrenmeister des Johanniterordens, dem Plan von Maistre scharf opponiert«, wandte Harlem ein. »Das macht die Sache diffizil. Immerhin gehört dem Markgrafen ein Viertel des gesamten Bruchs, inklusive einiger Ortschaften. Er befürchtet finanzielle Einbußen, da der projektierte Kanal durch sein bestes Weideland führen soll. Außerdem sagt er, es ist alles technisch nicht durchführbar und wird zu größeren Überschwemmungen führen als bisher.« »Ausgerechnet mein Vetter Karl macht nun Ärger, der ehrlichste und nobelste Mensch auf der Welt?« Friedrich schüttelte den Kopf, presste seine schlechten Zähne aufeinander und weitete die Lippen zu einem maskenhaften Lächeln, um sich seinen Ärger nicht so sehr anmerken zu lassen. Dann beugte er sich in Eulers Richtung. »Mon Professeur, versteht ihr mittlerweile, wie gut es ist, dass ihr in dieser Sache zu uns gestoßen seid? Da es sich um eine äußerst kostspielige Unternehmung handelt, benötigen wir eine bis aufs Komma präzise Rechnung, ob die Trockenlegung eines solch riesigen Sumpfgebietes auch funktioniert. Nur so werden wir die Kritiker, deren Unterstützung wir brauchen, überzeugen.« »Ich nehme mich der Aufgabe selbstverständlich an. Lassen Sie alle Unterlagen zu mir in die Akademie bringen, damit ich mich ohne Zeitverzögerung darüber beuge.« »Mein lieber Euler, ich wusste, dass ihr das sagt«, entgegnete Friedrich und fuhr in schmeichelndem Ton fort. »Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Freude es mir immer wieder bereitet, eine Kapazität, wie ihr sie darstellt, für unsere Akademie gewonnen zu haben. Ihr seid eine dorische Säule unseres Staates, und ich liebe euch als einen Mann, der sich aller Aufgaben annimmt und nicht überfordert werden kann. Euer Name ist groß und wird bereits in einem Atemzug mit Newton genannt. Eine hübsche Ausgangsbasis, will ich meinen. Unsere Regentschaft ist noch in jungen Jahren, und wenn rückblickend mein Name genannt wird, soll der eure stets ebenso hörbar sein. Doch was euch, Professor, noch fehlt, ist der fallende Apfel. Das ändert sich jetzt.« »Der fallende Apfel?« Euler hob die linke Braue. Er spürte, dass er auf der Hut sein musste, und bemerkte, wie der Schreiber ihn aus dem Hintergrund aufmerksam beobachtete. »Das populäre Hauptwerk«, erläuterte Friedrich, »die Signatur, an der man euch erkennt, das Je pense dont je suis.« »Ich arbeite gerade an meiner Introductio. Sie wird das Standard...« »Introductio?« unterbrach ihn der König ungeduldig. »Allein der Titel klingt hölzern, nicht? Nein, nein, lieber Euler, das ist kein Werk, das eine Karriere für die Nachwelt mit dem Glanzanstrich des Ruhmes überzieht. Ich habe Größeres mit euch vor.« Friedrich legte seine Hand auf die von Euler. »Sagt, ist es nicht so, dass ein Körper aufgrund seiner Trägheit bleibt, wo er ist? Bis ihn eine Kraft in Bewegung versetzt, habe ich die Physik soweit verstanden?« »Das ist die Prämisse, richtig. Also werde ich in diesem Fall die Kraft sein, die den Körper bewegt und nämlich den euren vom Schreibtisch hinweg befördern.« Friedrich wies mit dem Kinn in Richtung Ferne. »Ich basiere die Urbarmachung des Ostens, die Trockenlegung des widerspenstigen Sumpfes auf eure präzisen Berechnungen, und zwar vorgenommen in loco.« Euler verneigte sich. Dass er sich in jenes Sumpfgebiet begab, war natürlich undenkbar, also sagte er, »Da sich die Theorie aus den sichersten und unangreifbarsten Prinzipien ableitet, kann ein Zweifel, ob sie in der Praxis besteht, in keiner Weise aufgeworfen werden. Wenn ich eine gute Karte des Gebietes erhalte, wird mir die Berechnung einer jeden Maßnahme von meinem Zimmer in der Akademie aus nicht nur möglich, sondern besser möglich sein, als wenn ich mich vor Ort begebe und durch Anschauung der tatsächlichen Phänomene aufgrund eines sinnlichen Eindrucks unter Umständen abgelenkt werde.« Das spitzbübische Lächeln verschwand von Friedrichs Lippen. »Mon Professeur, auch ich habe beim Kriegszuge selbstverständlich in vorderster Reihe gestanden. Ein großer Mann muss mehr tun, als vom Schreibtisch her zu exzellieren. Hier gibt es eine Aufgabe, deren Dimension sich erst erschließt, wenn sie im Feld wahrgenommen wird.« »Ich kann unserer königlichen Hoheit nur zustimmen.« Schmettau sah Euler mit einem sonderbaren Ausdruck an. »Man darf die Sache nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es geht ein gefährlicher Widersacher umher auf unserer Flur. Ein wässriger, dunkler, schwer einschätzbarer Feind. Stellen wir uns mit den Mitteln der Ratio dort, wo er ist.« Euler schaute über die Tafel hinweg und in die im flackernden Licht der Kandelaber gespensterhaft wirkenden Gesichter der anderen hinein. In diesem Moment trat der Kämmerer zu Friedrich heran. »Herr Bach, würde eurer königlichen Hoheit nun gerne das musikalische Opfer vorspielen, so wie sei daran erinnert, dass noch in der Nacht Abreise nach Ruppin angesetzt ist, zur Musterung in der dortigen Garnison.« Prompt erhob sich der König, nickte seinen Gästen zu, die sich vor ihm verneigten. Noch einmal wandte er sich an Euler und sagte in jener bewusst gelassenen Stimme, die keinen Widerspruch duldete, »Nach welchem Wissenschaftler ist schon ein ganzer Landstrich benannt? Hört sich das nicht klingend an, das Eulerbruch? Ihr könnt in die Sprache der Menschen eingehen, höheren Ruhm gibt es nicht. Etwas Eulern, das könnte künftig bedeuten, Land zu gewinnen. Zudem haben wir noch eine weitere Überraschung parat. Sobald ihr am Bruchrand eingetroffen seid, steht dort ein vortrefflich ausgestattetes, zur Bereisung des Überschwemmungsgebietes speziell hergestelltes Bateau, ein veritables schwimmendes Labor, für euch bereit.« Erstaunt blickte Euler den König an. »Ein Boot? Ganz für mich allein?« Der Name. Noch am Tag der Taufe, dem 8. Juli, hatte niemand den Namen des Neugeborenen gehört, und die Frauen und Männer, die mit den Malchows bekannt waren, gingen davon aus, dass es sich um einen alten wendischen Namen handeln würde, der ihre lange Tradition weitertrug. Am frühen Mittag trudelten die ersten Gäste in ihren geschmückten Booten ein, kamen aus allen Richtungen gerudert, gingen unter lautem Trillern, Pfeifen und fröhlichen Rufen in ihrer feierlichen Tracht an Land. Bald schon riss der Strom der Kähne nicht mehr ab. Es kamen mehr Gäste als sonst. Gerade so, als ob viele Brücher befürchteten, dass es solche Zusammenkünfte vielleicht schon bald nicht mehr geben würde. Aus dem nördlichen Ritzenluch reisten sie an, aus der Gegend um Küstrinichen, von der Hechtsee und den Lustroschleifen, aus Medewitz, dem Zeckericker Bruch, Altwriezen, Wustrow, Rüdnitz und Reetz. Vor dem Anwesen der Malchows drängten sich die Menschen an den Tischen. Der erste Bierbottich wurde unter lautstarkem Lachen und Rufen gelöchert und binnen einer halben Stunde geleert. Schnell war die Stimmung ausgelassen, die Sonne schien mild. Lautes Zuprosten und improvisierte Reden hallten über das Wasser und lockten weitere Gäste an. Das Kind wurde der Sitte gemäß noch nicht gezeigt, sondern lag mit Magdalena und Veit in der Kammer. Dann landete der hagere, an Körpergröße alle überragende Pfarrer Bubotz an, ein knochiger Mann mit gestutztem, dunkelbraunem Bart und meist skeptischem Blick, da viele Schäfchen seiner Gemeinde den Christenglauben munter mit alten heidnischen Überlieferungen mischten. Bubotz war für seine Strenge bekannt und lehnte die wendischen Götzen, die die Zeiten überdauert hatten, in Bausch und Bogen ab. Dennoch war ihm klar, dass vor allem die Malchows sowie der in seinen Augen etwas vorgerückte Bartok noch immer Jedute verehrten, diese mal männliche, mal weibliche Gottheit, die angeblich dabei half, die Heimat gegen Eindringlinge zu verteidigen. Direkt nach seiner Ankunft erkundigte sich Bubotz bei Magdalena nach dem Befinden des Täuflings. Dabei betrachtete er mit einem Auge missbilligend durch das offene Fenster seine bereits feiernde Gemeinde. Draußen tat Oder derweil auf, unterstützt von Radomir, der seine mit rotem Fries bestückten Ärmelumschläge aufgekrempelt hatte und unaufhörlich mit Tuch bedeckte Schüsseln von der Küche zu den Holztischen trug. Dann ging alles ganz rasch. Die Gäste wurden aufgefordert, sich zu erheben und an den von Kannenkraut bewachsenen Ufer ranzutreten. Schon kam Bubotz in schwarzem Ornat sowie Magdalena mit dem Kind ins Freie. Der Priester baute sich vor seiner Gemeinde auf, lärmte einige Male mit der Schlafklapper, um sich der Aufmerksamkeit sicher zu sein, sprach eine Begrüßung, um dann unverzüglich die Taufe vorzunehmen. Als er an die Stelle kam, an welcher der Name des Neugeborenen zu nennen und zu weihen war, schaute er die Angehörigen an. Rasch trat Veit vor und flüsterte dem Priester etwas zu, der daraufhin lächelnd weitermachte und sich langsam den Knaben auf dem Arm dem Wasser näherte. »E Vater!« Bubotz strich über die Augen und Ohren des Kindes. »Öffne dich! Ich taufe dich auf den Namen Karl!« Bubotz sprach das Wort so triumphierend aus, dass einige der Anwesenden zusammenzuckten. Überrascht blickte Oda erst zu Veit, dann zu Radomir, der regungslos am Ufer stand. Dann tauchte der Priester das Kind, bislang ein Schatz an Zufriedenheit, mit dem Kopf in die kühlen Fluten, um es zu reinigen und ihm einen frischen Anfang zu ermöglichen. Unmittelbar zerriss lautes Geschrei die laue Luft. In diesem Augenblick flog ein großer, weißer Kormoran über die Menge hinweg. Bubotz reichte den Täufling an Magdalena zurück, die ihn an ihren Busen hielt, woraufhin der kleine Karl verstummte. Auf ein Zeichen Odas begaben sich alle zu den Tischen, in deren Mitte der schimmernde Fischkessel stand. In diesem Kessel, den Buchenholzscheite befeuerten, köchelte Odas Zandereintopf mit Kerbelrahm, von dem sich nun jeder nahm. Während Veit und Radomir einen gebutterten Wels herbeitrugen, der mit seinem Duft alle betörte, ging Oda in die Küche, um eine Kumm mit Schildkrötensuppe zu holen. Kurz verharrte sie unter dem schwarzen Mantelschornstein, der sich über die gesamte Grundfläche des Raumes erhob. Sie dachte an den Namen, den Veit ausgesucht hatte. Zorn stieg in ihr auf, gepaart mit Verständnislosigkeit. Sie würde ihn darauf ansprechen müssen. Rasch stieg sie in den Keller und griff nach dem verschlossenen Krug mit Mohnsaft, den sie dort hinter dem eingeweckten Kohl versteckte. Sie wusste genau, wie viel sie davon trinken musste, um ihre Nerven zu beruhigen, schüttelte sich wie stets wegen des bitteren Geschmacks, dann ging sie nach oben zurück. Es wurde ein großer Tag für das Bruch und auch für Radomir, obgleich er Veit wegen des Namens für den Sprössling unablässig vergrummelte Blicke zuwarf und im Laufe des Abends das Mundstück seiner Pfeife beinahe durchbiss. Karl, das war jedenfalls kein alter wendischer Name. Doch das festliche Essen stimmte auch den Alten milde. Vor allem, als die Welsbräte aus Reetz aufgetragen wurden, die fein waren und ohne jene Knorpelstückchen, die die Brücher Krabben nannten. Ja, die Gäste waren beschäftigt und ließen sich ablenken von den Barbenstreifen mit Gurken in Senf, von Oders berühmten Hechtklößen auf Dillschmand, roten Cibula und Radieschentatar, den Muscheln in Sanddornsaft, der quadratisch geschnittenen Sülze aus schwarzen, blauen und gelben Krebsen in Wirsinghülle. So wurde zunächst wenig geredet über die Taufe selbst, und auch über den weißen Kormoran fiel kaum ein Wort, von dem Bartok später meinte, er sei ein Zeichen gewesen für all das kommende Unglück. Dann aber blieb es nicht aus, dass die Gespräche doch wieder aufflammten und sich dem Toten widmeten, sowie dem Aushub am krummen Ort. In mehreren Dörfern war mittlerweile von Pritzstabel kurz ein Aushang angebracht worden, wonach der König dringend Arbeitskräfte suche, und es wurden 5 Groschen pro Tag versprochen, kein schlechter Lohn. Kopeck, der mit seiner ausufernden Sippe den größten Tisch in Anspruch nahm, sprach sich erneut dafür aus, in vollem Umfang zu kooperieren. Wer am krummen Ort mit anpacken wolle, der solle das doch tun. Immer wieder setzte er zusätzliche Arbeit mit zusätzlichem Wohlstand gleich und prostete dem frisch gebackenen Elternpaar aufmunternd zu. Ohnehin war der Kopf bester Dinge und ließ sich die Köstlichkeiten schmecken, nur dass sein Sohn Lukas noch nicht aus Vrietzen erschienen war, missfiel ihm, da er von dieser Feierlichkeit erhoffte, dass sie seinen Ältesten näher an die zwar schwierige, aber jedenfalls begehrenswerte Oder heranführen würde. So könnte man über die Liebe die beiden stärksten Familien endlich verbinden und unter der Vorherrschaft der Kopecks, die wohlhabender und zahlreicher waren, die Menschen im Bruch vereinen und gemeinsam in eine prosperierende Zukunft gehen. Wo Lukas bloß steckte. Als nächstes trugen Veit und Radomir die Hechte herbei, den Höhepunkt des Mahls. Hatten die einzelnen Familien zunächst zusammengesessen, mischte man sich nun und bildete eine große Runde. Als die Sonne sich neigte, wurde Kaffee und Kirschkuchen serviert, in den Oder mit dem Klemmkucheneisen Krebs und Muschelformen eingedrückt hatte. Radomir setzte sich neben Kopeck. »Na, wir alten Männer wollen den heutigen Anlass auch einmal nutzen, um uns auszutauschen. Findest du nicht? Sag mir schon, was weißt du über diesen toten Franzosen? Ich habe gehört, das war ein 9-Augen-Speer.« Kopeck weitete seine Augen vor Überraschung. »Aber so einen haben doch nur wir und ihr.« »Und wir haben mit dieser Sache nichts zu tun, denn wir bringen gerade ein Leben in die Welt. Da nehmen wir nicht zur gleichen Zeit eines aus ihr heraus, das wäre Frevel. Außerdem habe ich mich vergewissert, die Spitze unseres Speeres ist rostig und unbenutzt. Ich verwahre ihn persönlich auf und niemand weiß wo. Sag mir deshalb, wie sieht es bei euch in Reetz aus?« »Ich lasse unseren Speer nie aus den Augen«, antwortete der Kopp und erhob sich. »Komm mit, ich zeig ihn dir.« Schon lief er die Anhöhe zum Wasser hinab. »Hier!« Als Kopeck seinen Nachen erreicht hatte, schlug er eine schwere Decke zurück. Darunter lag ein Speer, beinahe genauso lang wie das Boot. Kopeck nahm ihn zur Hand und zeigte Radomir die Spitze, die in 9 Zinken ausfächerte. Sie war rostig und offensichtlich seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. »Ich führe ihn nur mit, weil schon mein Vater ihn immer dabei gehabt hat. Er bringt uns Glück. Aber du weißt, zum Fischen nutzen wir Garn, Reusen und Wehre.« »Wie kann es dann sein, dass der Franzose von so einem Speer getötet wurde?« »Diese Frage gebe ich an dich weiter, denn ich kenne die Antwort nicht.« Ein Lächeln stahl sich auf Kopecks Lippen. »Aber sag du mir etwas, Radomir. Wieso der Name Karl? Das passt nicht zu euch.« »Das hat mein Sohn so entschieden.« Der Wels blickte über das Wasser auf die andere Uferseite, wo ein schwarzer Biber so groß wie ein Junge regungslos im Schilf hockte und zu ihnen hinübersah. »Es sind seltsame Zeiten. Lass uns noch etwas trinken.« Alle waren ausgelassen in dieser Nacht, selbst die Alten und Kinder. Bald brachen alle Feiernden in Lieder aus. Weit trug ihr Gesang, und Radomir bemerkte voller Ergriffenheit, mit welcher Inbrunst sie zugange waren, aber auch, welche Melancholie und Trauer in diesen Weisen mitschwang. Mitunter war es, als besängen sie eine noch größere Flut als jene, die bevorstand. Eine Flut, die unweigerlich kommen und dieses alte, gute Leben überschwemmen und verschlingen würde. Schließlich kam auch Lukas Kopeck angerudert. Er trug zur Feier des Tages eine blaue Weste, die mit 16 zweireihig angenähten blanken Knöpfen versehen war. Nachdem er zunächst den Gastgeber Radomir, dann seinen Vater, dann das Elternpaar und seinen besten Freund Veit begrüßt hatte, ging er auf Oda zu, gab ihr höflich die Hand und lächelte sie vor aller Augen an. Da begann überraschend Veit ein Lied und alle verstummten. Niemand hatte geahnt, wie schön der frischgebackene Vater, der seine Gefühle so selten zeigte, singen konnte. Selbst die Kinder hielten in ihren Spielen inne und gesellten sich zu den Erwachsenen in den Kreis, um nichts zu verpassen. Radomir hielt die Augen geschlossen und lauschte. Der Wels spürte, wie sein Sohn, dessen Gesicht im Schein der Fackeln leuchtete, von einem wehmütigen Gefühl der Trauer und des Trotzes getragen wurde, und dieses zum Ausdruck brachte mit seiner vollen, dunklen Stimme. Würde er die Brüche eines Tages doch anführen können? Als eine Pause zwischen zwei Liedern entstand, war es für Momente ganz still. Dann durchbrach laut ein Seufzer von Radomir die Nacht, der wie aus aller Seelen kam, und die Menschen sahen sich mit glänzenden Gesichtern voller Ergriffenheit an. Im Morgengrauen bestiegen die Menschen die Kähne. Nacheinander ruderten und stocherten sie davon, und noch lange erinnerte man sich der Taufe des kleinen Karl und dieser merkwürdig schönen, fröhlichen Nacht. Der Traum von der Wildnis. Die Sonne stieg, weil sie nicht anders konnte, das noch taufeuchte Katzenkopfpflaster glänzte, obwohl es nicht neu war, und Euler trug einen sogenannten Anzug in neumodischem britischem Schnitt, ein Geschenk aus London, vom Präsidenten der Royal Society, der ihn dorthin zu locken versuchte. Sein Reisegepäck hatte er in einem braunen Lederkoffer und zwei eisenbeschlagenen Holzkisten verstaut, die der Kutscher, ein junger Kerl mit zwei Tressen am Arm, auf dem Dach der dunkelblauen Journaliere verstaute. Erneut war es ein heißer, ein richtiger Sommertag, wie es ihn in seiner Kindheit in der Schweiz noch häufiger gegeben hatte, wie er aber bereits in seiner Jugend seltener geworden war. Begütigend klopfte Euler auf die Hälse der vier Rosse, die unablässig mit ihren Köpfen nickten und vor Abreise eine letzte Fuhre Hafer erhielten. Er gab dem Kutscher 5 gute Groschen Schmiergeld, damit die Fahrt auch zügig verlaufe, verabschiedete sich von Katharina und Johann, seinem Ältesten, stieg ein, klappte den Wagentritt in die Höhe, öffnete das Fenster und schlug, weil der Kutscher bereits auf seinem Bock saß, selbst die Wagentür zu. Das Kommando zur Abfahrt wurde gegeben und der Kutscher zog die Zügel an. Noch einmal winkte Leonhard Euler seiner Frau und seinem Sohn zu, wie sie da vor der Einfahrt des langgestreckten Postfuhramtes standen, dessen Hof zur Frühstückszeit eingehüllt war vom wallenden Dampf der Wurstbraterei für die Postillone. Die Pferde zockelten los und der Wagenkasten begann, auf den hohen Federn zu schaukeln. Euler lehnte sich nach draußen. Katharina winkte. Johann weinte. Seufzend atmete der Professor aus. Im Innern der Journaliere, die mit gelben Posamenten ausgeschlagen war, roch es modrig und etwas streng nach verbrannten Borsten, gerade so, als habe man ein Schwein darin abgesenkt. Draußen zog ruckelnd die Stadt vorbei. Als sie eine knappe Stunde später die Zollwächter am Landsberger Tor passierten, waren es bald die letzten bleichgeschminkten Gesichter, die er sah, die letzten rougierten Wangen und seitlich getragenen Perückenhaarlocken, die letzten Kragentücher, die sich zu Brüsten hinwellten. Sie verließen Berlin und die gewohnte Welt verlor sich in neuen, vom Grün der Baumblätter bestimmten, flimmernden Bildern. In tief eingefahrenen Spuren, die das Fortkommen erschwerten, passierten sie die finalen Ausläufer der Stadt. Kurz vor Sonnenuntergang erreichten sie endlich eine Anhöhe. Dies musste die Bruchkante sein. Auf sein Klopfen hin hielt der Kutscher die heftig schnaubenden Pferde an. Euler nahm sein Fernrohr aus dem Lederkescher. Er hatte es selbst entwickeln und mit einer abschraubbaren achromatischen Linse versehen lassen, die es offiziell noch gar nicht gab und laut den Ansichten des Herrn Newton auch niemals geben würde. Leuchtend gelb blühende Ringelblumen sprossen aus der Erde, abertausende von Küchenschellen mit ihren purpurfarbenen Blütenglocken. Erwartungsvoll ging er durch ein kleines Waldstück. Alte Wacholderbüsche, Schledorn, riesige Kiefern. Eine Biene kreiselte vor seiner Nase, als ob sie ihm etwas mitteilen wolle, und er folgte ihr bis zur Kante. Der Anblick des Bruches, das auf einen Schlag in der Tiefe vor ihm lag, hatte etwas Majestätisches. Unendlich weit sah er über das Urstromtal hinweg, das einst nach starker Erwärmung der Erde und dem Rückzug der Eiszeitgletscher entstanden war. Als habe Gott seinen Daumen in die Erde gedrückt, hatte sich eine Senke geformt, tiefer gelegen als alles ringsum. Ein Strom floss dort unten, meanderte, fing die Strahlen der späten Sonne auf, glänzte fett wie ein trächtiger Aal. Euler entsteckte das Fernrohr, stellte sich mit leicht gespreizten Beinen hin. Eine Weile blieb alles dunkel. Dann machte er Strukturen aus, kapillarische Verzweigungen. Das war die Oder, und er versuchte, ihrem Verlauf zu folgen, ihren Biegungen und Windungen, verlor sich aber rasch, bis er ein riesiges Loch erblickte. Das mussten die Bauarbeiten um den krummen Ort herum sein. Dort wuselte es, Menschen. Er stellte das Fernrohr nach. Wie es aussah, wurde ein Damm aufgeschichtet. Männer standen im Wasser, schippten Erde in Eimer oder waren mit Äxten zugange, rodeten den Baumbestand. Überall lagen Stämme auf der Erde, an vielen Stellen war das Röhricht verschwunden, anderswo lag es in hohen Haufen. Hier war kein schlängelnder Fluss, sondern es gab Abzugskanäle, die wie Haken wirkten, die sich im rechten Winkel kreuzten. Ein merkwürdiges säulenartiges Gebilde zog, einer Windhose ähnlich, über das riesige Sumpfgebiet hinweg. Weitere dieser Säulen traten in seinen Fokus, durchdrangen sich gegenseitig, zogen davon. Ein merkwürdiges melancholisches Trommeln begleitete sie. Dieses Geräusch kam aus den Säulen selbst. Jede einzelne hatte ihren eigenen Rhythmus, und vereint besaß dieses Trommeln etwas Hypnotisches. Er veränderte die Scharfstellung der Linse. Flogen dort große Schwärme von Vögeln? Das Trommeln intensivierte sich und klang so, als rüste sich eine Armee zum Angriff. Erneut schob sich eine der Säulen in seinen Sichtkreis, füllte ihn aus. Eine Stimme riss ihn aus seiner Betrachtung. »Mörderisch!« Der Kutscher stand neben ihm und schüttelte seinen kurzgeschorenen Kopf, auf dem der Adlerwappen geschmückte Postillionshut in leichter Schräglage saß. »Die Mücken da unten! Wegen dem stehenden Wasser überall! Wahres Paradies für die Viecher! Aber nicht mehr lange, wenn ich über ihren Auftrag korrekt unterrichtet worden bin!« Dann war es Nacht. Feuchte stieg von draußen in das Kutscheninnere und aus allen Richtungen quakten Frösche. Hinter einem kleinen, aus einer Handvoll armseliger Hütten bestehenden Fischerkiez, der der stadtfreien Walde vorgelagert war, wurde der Weg morastiger und das bisher die Fahrt bestimmende Klappern durch ein lautes, in seiner Intensität variierendes Schmatzen ersetzt. Die Spurrinnen waren tief eingeschnitten, so dass die Kutsche schlingerte, zumal es bergab ging. Mehrfach mussten sie anhalten, der Kutscher kletterte vom Bock und leuchtete mit seiner Fackel in alle Richtungen. Der Pfad war nicht mehr zu erkennen und der Grund so morastig, dass die Tiere bis zu den Fesseln im Schlamm versanken, der zu den Fenstern spritzte und diese mehr und mehr verkrustete. Dann endlich hatten sie ihr Zwischenziel erreicht. Mord. Ranft! Rief der Kutscher aus dem Dunkel heraus, kletterte von seinem Bock und öffnete den Verschlag. Es war jetzt kurz vor Mitternacht. »Eine Stunde Pause, Gäule müssen verschnaufen.« Doch dass nicht die Pferde der Grund für den Stopp waren, wurde klar, als sich ein klein gewachsener, kräftig gebauter Mann mit tief in den Höhlen liegenden Augen der Kutsche näherte und Leonhard Euler mit Namen begrüßte. Er trug halblange Tageshosen aus schwarz gefärbtem Kattun, einen hohen Hut mit aufgeschlagener Krempe und stellte sich als Kurz vor, Pritz Dabel von Wriezen, Aufseher des dortigen Fischmarkts. Man habe den Professor erwartet. Bevor es nach Wriezen weitergehe, stehe eine dringliche Unterredung mit dem Hausherrn von Ranft, dem Staatsminister Samuel von Marschall sowie dem ihm bekannten Kammerdirektor Heinrich Wilhelm von Schmettau an. Euler spürte die Fahrt in allen Gliedern, weshalb ihm die Unterbrechung mehr als gelegen kam. Auch der Ausblick, Schmettau wiederzusehen, bereitete ihm eine unerwartete Vorfreude. So schüttelte er kurz darauf herzlich dessen Hand, als der Kammerdirektor ihm im beleuchteten Eingang des Anwesens entgegentrat, die notorische Aktentasche unter den Arm geklemmt. »Entschuldigen Sie bitte die Überrumpelung«, Schmettau sah ihn mit seinen Knopfaugen an. Er hatte den Pferdeschwanz in einen schwarzen Taftbeutel gesteckt und trug einen hochgeschlossenen, engen, schwarzen Rock. »Wir müssen Sie über etwas in Kenntnis setzen, über etwas nicht gerade Erfreuliches.« »Worum geht es denn?« »Kommen Sie erst einmal herein.« Schmettau führte mit leicht zitternden Fingern eine Zigarre zum Mund, inhalierte kräftig und ließ den Rauch über seine Schulter hinweg in die Nacht hinauswehen. Eine Eichenholztreppe passierend, die ins Obergeschoss führte, gelangten sie in den Gartensaal des Hauses, wo im Kamin trotz der lauen Temperaturen ein stark rauchendes Feuer brannte. Der dadurch nur mangelhaft beleuchtete Raum war dunkelgrün tapeziert und mit Bücherregalen vollgestellt. Ein etwa 60 Jahre alter, nachlässig gekleideter Herr saß davor und sog an einem bereits zu kurz gerauchten Zigarrenstummel. Er trug seinen braunen Rock offen über den ebenso braunen Sans-Culotten, deren Knie ausgebeult waren, eine kurze schwarze Weste und ein senffarbenes, knittriges Seidenhemd. Seine schwarzen Stiefel waren an den Spitzen mit Erde bespritzt. Als Eule eintrat, erhob er sich. »Darf ich bekannt machen?« Schmettau führte die beiden zusammen. »Der Hausherr und unser Gastgeber, Staatsminister Samuel von Marschall, zuständig für Handel und Wirtschaft und unseres durchlauchten Königs rechte Hand. So wie haben wir hier einen Mann, der keiner Vorstellung bedarf,« übernahm Marschall und schüttelte seinem Gast die Hand. »In meinen Augen, lieber Professor Euler, sind Sie nicht nur der produktivste Gelehrte Berlins, sondern einer der größten Mathematiker aller Zeiten, vergleichbar nur mit Archimedes und Newton. Es ist mir eine Ehre, Sie in meinem Hause zu begrüßen.« Euler verneigte sich. Ihm fiel auf, dass die beiden Gesichtshälften Marschalls, die eine lange, krumme Nase sowie eine nach rechts ausgerichtete Zornesfalte zusammenhielten, asynchron waren. »Eine partielle Gesichtslähmung«, sagte Marschall, der Eulers Blick bemerkt und es sich in solchen Fällen zur Gewohnheit gemacht hatte, diesen Eindruck sofort zu erklären. »Von meinem Vater geerbt.« Er nickte in Richtung eines im holländischen Stil gemalten Ölgemäldes neben dem Kamin. Auch bei dem dort Dargestellten waren die Gesichtshälften leicht gegeneinander verschoben. »Wir haben nun einmal Gutes, ebenso wie weniger Vorteilhaftes.« »Sie stammen aus Schottland?« Euler ging einen Schritt näher und schaute sich das Porträt von Marschalls Vater aufmerksam an. Die verschnörkelte Unterschrift im Rahmen lautete »Marischal de Clotoderic, geboren 1643.« Nun streifte Eulers Blick eine handtellergroße goldene Sonne mit naivem Gesichtsausdruck, die neben dem Gemälde hing, ein Artefakt, das er keiner Epoche zuordnen konnte und der einzige Lichtblick in dem bedrückenden Ambiente des Gartensaals. »Meine Familie ist durch doppelte Anverwandtschaft mit dem königlichen Haus Stuart verbunden und steht in guter Beziehung zum Earl of Dundee«, sagte Marschall. »Seit dem 11. Jahrhundert hat unser Geschlecht das Reichserbmarischallamt ununterbrochen bekleidet. Doch mein Vater war abenteuerlustig. Er trat als junger Kadett in brandenburgische Dienste und ehelichte meine Mutter, deren Geschlecht aus dem Holländischen stammt. Aber lassen Sie mich Ihnen einen Schluck zu trinken anbieten, bevor wir in Plaudereien geraten. Ich habe hier einen ausgezeichneten Zorndorfer.« Marschall ging zu einem Beistelltisch. Eine geschliffene Glaskaraffe mit einer klaren Flüssigkeit stand darauf, einige Gläser, ein Zigarrenkästchen sowie ein in Leder gebundenes Buch von Bernard Guy mit dem Titel »Tractatus de Practica Inquisitoris«. Marshall griff nach der Karaffe. »Ich kenne die Hersteller persönlich. Machen ein ordentliches Produkt, darf ich?« Er drehte sich zu seinen Gästen um. »Sie auch noch einen kurz?« »Zu einem kurzen sage ich nie nein.« Kurz bleckte die Zähne und reichte Marshall sein Glas. »Sie können es in jedem Fall gebrauchen«, sagte Marshall zu Kurz und goss erst Euler, dann dem Prinz Dabel sowie Schmettau ein, während er selbst verzichtete. »Vielleicht eine Zigarre dazu?« fragte er Euler. »Hilft gegen die vermaledeiten Mücken. So können wir dem Rauchgenuss einen utilitaristischen Wert zuschreiben.« »Sehr gerne.« Tabakrauch regt die kleinen grauen Zellen an und beruhigt die Nerven. »Da sage ich prinzipiell nicht nein.« Euler nahm sich aus dem Kästchen, das Marshall ihm hinhielt, eine Zigarre heraus sowie den Bohrer. »Nehmen Sie bitte Platz.« Marshall wies auf einen mit dunklem Leder bespannten Stuhl und setzte sich in seinen Ohrenbackensessel vor dem Kamin. Schmetter und Kurz blieben stehen, wobei letzterer sich vor dem mittleren der drei Fenster platziert hatte und in die finstere Nacht hinaussah. »Zunächst einmal gilt es, den Deichoberinspektor Harlem zu entschuldigen. Er wollte Sie unbedingt bei Ihrer Bootsfahrt begleiten, musste aber aufgrund jener Sache, zu der ich gleich komme, dringend zum krummen Ort. Dort sind über 600 Männer bereits am Schaufeln und derzeit ohne Leitung.« Marschall blickte Schmettau an. »Möchten Sie vielleicht? Sie sind der Mann fürs Offizielle. Ich schweife womöglich ab und berichte Dinge mit mangelnder Relevanz.« »Lassen wir den Professor erst seine Zigarre in Feuerung bringen. Das hat er sich nach der langen Reise verdient.« Schmettau entzündete einen Holzspan am Kamin und hielt ihn Euler hin, der das Ende seiner Zigarre langsam über der Flamme drehte, bis sich ein kleiner Aschering bildete. Dann erzählte er von der Kontrollfahrt des Pritzstabels, dem Fund der Leiche und wie Kurz diese in seinem Kahn nach Wriezen zum Bürgermeister verbracht hatte. »Dort hat ein Arzt sie untersucht, ein Jud, aber ein guter Mann, Dr. Süßapfel. Hat bei der Obduktion eine Speerwunde am Herzen festgestellt«, schloss Schmetter seinen Bericht. Mit gehobener linker Braue saß Euler da und versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. »Verstehe ich Sie richtig? Der Ingenieur des geplanten Kanalbettes wurde durch einen Speer getötet?« »Und was für ein Apparat«, antwortete Kurz, »mit 9 Zinken, also 9 Augenspeer. Sind seit einer Weile verboten, ist nix, was man zu Hause noch so bei sich rumstehen hat.« »Wer mit einem solchen urtümlichen Instrument einen Menschen umbringt, will ein Zeichen setzen.« Schmettau strich sich über die Enden seines schwarzen Schnauzers, weil ihn das beruhigte. »Ich möchte betonen, dass es uns leid tut, Professor, Sie mit solchen Neuigkeiten überfallen zu müssen. Wir sind in heller Aufregung hier und womöglich bürden wir Ihnen zu viel auf, wenn wir Sie bitten, uns bei der Aufklärung dieses mysteriösen Todesfalles behilflich zu sein.« »Was meinen Sie damit? Ich bin Mathematiker, kein Gesetzeshüter. Außerdem habe ich mit der Vermessung des Bruches und den Berechnungen der Kosten und Arbeiten für den neuen Kanal nebst den Deichen genug zu tun.« »Das habe ich dem Kammerdirektor genauso gesagt.« Marschall warf Schmettau einen kopfschüttelnden Blick zu. »Nun, hier unterscheiden sich unsere Vorstellungen nun einmal, verehrter Minister«, entgegnete ihm Schmettau und drehte sich zu Euler hin. »Gerade weil Sie Mathematiker sind, bin ich so von dem Gedanken durchdrungen, Sie bei dieser Aufklärung involviert zu sehen. Wir sind ein moderner Staat, also greifen wir zu modernen Methoden. Stellen Sie sich den Fall um den armen Maestre als ein mathematisches Problem vor, als eine Gleichung, wenn Sie so wollen, ebenso wie das Königsberger Brückenproblem oder die Frage des Rösselsprungs beim Schachspiel. Die haben Sie doch auch als mathematisch zu betrachtende Phänomene behandelt und somit zur Lösung gebracht. Lieber Professor, Sie sind es geradezu von Hause aus, ein Hüter der Gesetze.« Euler schmeichelte die Erwähnung seiner Veröffentlichungen, die außerhalb von Fachkreisen sonst niemand je zur Kenntnis nahm. »Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe.« »Ich möchte es Ihnen und auch den anderen Herren in aller Deutlichkeit vor Augen führen«, antwortete der Kammerdirektor. Noch sind unsere staatlichen Ermittlungsmethoden strukturell unzureichend entwickelt. Ich verlange schon seit Jahren nach einer spezialisierten Mordpolizei, doch bislang stoßen solche Rufe auf taube Ohren. Es gibt in einem Fall wie Maestre, gehen wir davon aus, dass es sich wirklich um eine heimtückische, niederträchtige Tat handelt, keine eindeutige Kompetenz. Und sicher wollen wir die Sache nicht Wriezens Bürgermeister überlassen. Schmettau bedachte den Pritz Stabel mit einem kurzen Seitenblick. Der gute, emsige Fritze würde nach alter Manier einen Schuldigen aus dem Hut zaubern und flugs an den Galgen bringen. Damit wäre die Öffentlichkeit beruhigt und der sogenannten Gerechtigkeit Genüge getan. Doch ist die große Maßnahme des Königs durch jene Tat möglicherweise in Gefahr. Um sie zu schützen, müssen wir den wahren Täter identifizieren und zur Strecke bringen. Wer, wenn nicht der größte lebende Kombinatoriker dieses Jahrhunderts, der scharfsinnigste Geist unserer Zeit, wäre für eine solche Aufgabe geeignet? Mein lieber Schmettau, Ihre Huldigungen, was unseren Professor angeht, sind ebenso akkurat wie Ihre Befürchtungen übertrieben. Marschall bemühte sich, durch gleichmäßige, ruhige Züge den Tabakrauch kühler zu bekommen, damit er sein Aroma besser entfaltete. Die Trockenlegung des Oderbruchs ist von einem solchen Vorfall in keinster Weise gefährdet. Glauben Sie bitte nicht, dass unser großer Friedrich sich durch etwas Sand im Getriebe von seinem weitsichtigen Vorhaben abbringen lassen wird. Die Sache steht auf wackligeren Füßen, als Sie vielleicht ahnen. Deshalb haben wir in Sanssouci nichts darüber verlauten lassen, um den König nicht unnötig zu verunsichern, widersprach Schmettau und wandte sich erneut, dieses Mal beinahe flehentlich an Euler. Sie, werter Professor, stehen in dem Ruf, alle Probleme aufs Genaueste zu analysieren und lösen zu können. Lassen Sie das Licht der Raison in dieses dunkle Rätsel dringen. Denn ein solches dunkles Rätsel stört doch sehr in unserer hell durchstrahlten Ära. Euler sog an seiner Zigarre. Rauchschwaden zogen langsam durch den Raum und vernebelten ihn immer mehr. »Ich stimme Ihnen insofern zu, lieber Kammerdirektor, als es Gleichungen, die nicht aufgehen, nicht geben darf. Sie widersprechen unserer Vorstellung einer perfekten Welt, wie Gott sie geschaffen hat und wie die Menschen sie möglicherweise nur noch nicht in all ihren Einzelheiten begreifen. Doch um eine Gleichung aufzulösen, müssen sämtliche Faktoren in Kenntnis gebracht sein. Wir wollen die ganze Wahrheit über den Tod von Maestre. Nur eine solche Vorgehensweise entspricht dem Geist unserer Zeit«, sagte Schmettau. Euler blickte ihn prüfend an. »So dem so ist, könnte ich mich der Sache vielleicht annehmen.« Dann sah er zum Marschall hinüber. »Wäre das auch in Ihrem Sinne, Herr Minister?« Marschall ging zum Beistelltisch zurück, bevor er antwortete, und goss sich aus seiner Teekanne in eine Tasse ein. Ein Geruch, der an Baumrinder erinnerte, hing für Momente im Raum. »Wenn Ihre eigentliche Aufgabe, für die der König Sie beauftragt hat, darunter nicht leidet?« »Darüber müssten Sie sich keine Sorgen machen«, sagte Euler. »Mehrere Dinge auf einmal zu erledigen, ist sozusagen meine Spezialität. Was mir allerdings Kummer bereitet, ist der Wriezener Bürgermeister. Ich kann diese Sache nur erfolgreich angehen, wenn er mich unterstützt und mir nicht in die Quere kommt.« »Es wird ihm nicht schmecken, aber ich werde Fritze entsprechend anweisen«, sagte Schmettau. »Ansonsten schlage ich vor, dass Ihr Engagement in dieser Sache unter uns bleibt und in keinem Falle an die große Glocke gehängt wird. Auch der König braucht hiervon zunächst nichts zu erfahren. Wir müssen ihn mitunter vor zu viel Wissen schützen. Er regt sich zu sehr auf.« Marschall goss Euler einen Zorndorfer ein und lief zu ihm hin. »Zunächst müssen wir die Wichtigkeit des Ingenieurs hinsichtlich der geplanten Maßnahme einschätzen.« Euler nahm das Glas entgegen und drehte den Kopf. »Was meinen Sie, Kammerdirektor?« »Ich habe nie einen fähigeren Mann gesehen als diesen Maestre«, antwortete Schmettau. »Die mannigfaltigen Probleme, die dort draußen ständig und neu auftauchen, hatte er alle im Griff. Immer ist er ebenso pragmatisch wie zielorientiert vorgegangen.« »Wer wird ihn ersetzen?« fragte Euler. »Sein Vormann am krummen Ort heißt Kümmerle, ein zäher Bursche. Ich halte große Stücke auf ihn.« »Das ist gut zu hören«, schaltete Marschall sich ein. »Aber er hat nicht das Format von Maestre«, ergänzte Schmettau. »Im Großen fällt dessen Rolle zunächst Harlem zu, Ob er in solche Fußstapfen treten kann, muss er allerdings erst noch beweisen. Marshall hob die Brauen und nickte. Euler blies Rauch aus. »Nun, zum Motiv«, sagte er. »Wer, meine Herren, könnte das größte Interesse daran haben, dass dieser Sumpf eben nicht trockengelegt wird?« »Selbstverständlich die Brücher!« Marshall nahm einen Schluck von seinem Tee, wobei er kurz das ungleiche Gesicht verzog. »Die meisten von uns wissen über die Art, wie sie dort hausen, wenig. Überraschen darf uns ein möglicher Widerstand nicht. Das habe ich von Anfang an so gesagt und deshalb gefordert, dass wir mit Härte agieren. Schwäche wird von den Wenden sofort ausgenutzt. Überlegen wir einen Moment, was diese Menschen zu verlieren haben. Der Fischreichtum der Gegend ist legendär. Aus dem Bruch heraus wird die absatzstärkste Binnenfischerei in ganz Europa betrieben und Fisch ist für Preußen-Brandenburg nach wie vor das wichtigste Handelsgut.« »Das war mir nicht bekannt«, sagte Euler. »Damit Sie die Größenordnung einschätzen können«, fuhr Marshall fort, »es sind Millionen Fässer frischer wie gesalzener, gepökelter wie geräucherter oder auf andere Art haltbar gemachter Störe, Hechte, Zander, Forellen, Barsche und was sich noch so alles tummelt. Der Fang wird in die Lausitz, nach Sachsen, Thüringen, Schlesien, Böhmen und Bayern, in den Harz, nach Hamburg und bis ins Rheinland exportiert. Nicht zu zählende Mengen an Aalen und Krebsen werden jährlich verkauft, eine unvorstellbare Anzahl an Schildkröten als Fastenspeise in alle katholischen Länder Europas verschickt. Selbst Papst Benedikt ist reger Abnehmer. Ich glaube, wir können zumindest verstehen, dass die Leute da draußen Angst davor haben, dass ihnen durch eine Trockenlegung all dies verloren geht.« »Vergessen Sie aber nicht, werter Staatsminister«, schaltete Schmettau sich ein, »das Gros dieses Profits erreicht nicht die Brücher, sondern wird in Wriezen durch die Hechtreißergilde gemacht. Die haben das Monopol auf die Verarbeitung, die Veredelung des Fisches. Das Bruch liefert lediglich den Rohstoff.« Der Kammerdirektor hatte sich den Kaminhaken gegriffen und stocherte in der Glut herum. »Bislang begreifen die Wriezener nicht, dass sie sich in der Landwirtschaft neue, noch ertragreichere Einnahmequellen erschließen können. Ein gewisser Raule, ein harter Widersacher des Bürgermeisters, macht bereits mobil. Stimmt das nicht, Kurz?« »Ja, Raule ist ein schlimmer Störenfried«, bestätigte der Pritzstabel grimmig. »Ich glaube, wir müssen hier etwas tiefer schauen.« Marshall drehte seine Zigarre am Rand des Aschenbechers, um die dunkle Asche abzustreichen. »Die Menschen im Bruch klammern sich an ihre Gebräuche und Gewohnheiten. Die Tradition gibt ihnen Halt. Erfahrungen werden über Generationen vermittelt. Sie verleihen ein Gefühl der Sicherheit. Nun soll sich alles ändern. Dabei wollen sie nichts mehr auf der Welt, als in Ruhe gelassen werden. Machen wir uns nichts vor. Ihre gesamte Art und Weise zu leben ist dem Untergang geweiht. Und wer sich existenziell bedroht fühlt, schlägt um sich. Dem ist jedes Mittel recht.« »Wir haben es hier offenbar mit einer recht komplexen Gleichung zu tun«, sagte Euler ruhig und wandte sich Kurz zu. »Der Kammerdirektor berichtete vorhin, Sie hätten eine Taschenuhr bei dem Leichnam gefunden. Wo befindet sich dieses Stück?« »Die Uhr wird bei mir verwahrt«, antwortete Marshall anstelle des Pritzstabels. »Wir haben sie untersucht. Sie lässt keinerlei Rückschlüsse auf den Tathergang zu. Durch ihre Inschrift im Deckel bezeugt sie lediglich, dass sie einmal Monsieur Maistre gehört hat.« »Ich würde Sie gerne sehen, falls dies keine Umstände macht.« Marshall zuckte mit den Schultern, durchquerte den Raum und öffnete eine der vielen kleinen Schubladen eines Rokoko-Schreibtisches. Er nahm einen golden schimmernden Gegenstand heraus und reichte ihn weiter. »Hier, bitte sehr.« »Vielen Dank.« Euler nahm die Uhr entgegen, zog seine achromatische Linse aus der Rocktasche und hielt sie vor das linke Auge, um die Taschenuhr von allen Seiten einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen. Hier haben wir einige Auffälligkeiten, die möglicherweise einen wichtigen Teil unserer Gleichung ausmachen. Rund um die kleine Öffnung, in die zum Aufziehen der Uhrenschlüssel gesteckt wird, sind zahllose Stöße und Kratzer erkennbar. Sah Monsieur Maistre schlecht?« »Davon ist mir nichts bekannt«, antwortete Schmettau. »Im Gegenteil, erinnere ich mich, dass wir uns eines Abends über die Konstruktionspläne gebeugt haben. Vor meinen Augen verschwammen sie bereits, doch er hat alles einwandfrei lesen können. Euler hielt die Uhr nach oben. Das lässt darauf schließen, dass er aus anderen Gründen nicht immer in der Lage war, dies winzige Schlüsselloch zu treffen. »Nun, er trank gerne«, sagte Schmettau. »Da war er ganz Franzose.« Marschall nickte Euler zu. »Sehr beeindruckend, Professor. Die entscheidende Frage aber lautet, bringt es uns etwas für den Fall?« »Das wird sich zeigen. Einige unserer Parameter links und rechts des Gleichheitszeichens lassen sich gegeneinander wegkürzen und werden verschwinden. Aber am Ende, das garantiere ich Ihnen, bleibt etwas stehen.« »Wo ist Maestro zum letzten Mal lebend gesehen worden?« »In Wriezen«, antwortete Schmettau. Bevor er weitersprechen konnte, öffnete sich die Tür und ohne Ankündigung trat eine schlanke Gestalt in Arbeitskleidung zu ihnen herein. Sie trug eine unter dem Kinn fixierte Haube und hielt eine brennende Petroleumlampe in der linken Hand. Marschall und Schmettau erhoben sich. Es handelte sich um eine attraktive Frau um die 40. »Darf ich vorstellen?« sagte der Minister. »Meine Gattin Marian Caroline, sowie Professor Leonhard Euler von der Akademie der Wissenschaften. Er hat uns gerade eben mit einem Beweis der unvergleichlichen Schärfe seines Verstandes beeindruckt.« Euler verneigte sich und wollte die Hand der Gattin seines Gastgebers küssen, doch war sie bereits zu den Fenstern geeilt und schaute hinaus. Dann drehte sie sich um und warf ihrem Mann aus großen dunkelbraunen Augen einen auffordernden Blick zu. »Hier sitzt und plaudert er in aller Seelenruhe, der große Minister, von dem die Geschichtsbücher behaupten werden, er habe das Bruch trockengelegt, und derweil fressen sich die Biber durch unseren Hauptdeich. Was meinst du, Samuel? Was bringt diese Biester dazu, stets vor der Flut unsere Befestigungen zu meucheln, als wüssten sie, dass dies der für uns denkbar schlechteste Zeitpunkt ist?« »Womöglich bevorzugen sie eine Wasserwelt.« Marschall ging ihr entgegen, fasste seine Frau an den Händen und sah sie mit liebevollem Blick an. »Wir vertratschen dir gewiss nicht unsere Zeit, sondern beratschlagen, wie nach Maestres Tod zu verfahren ist.« Frau von Marschall löste die Bänder unter ihrem Kinn und nahm die Haube ab. »Professor Euler, ich habe Ihre Studien zur Hydromechanik mit dem größten Interesse gelesen. Sie haben mir sehr geholfen, die hiesigen Einpolderungsarbeiten mitsamt der Umwallung und dem Anlegen eines Abzugskanals vorzunehmen. Und was glauben Sie, was wir zur Entfernung des Grundwassers einsetzten? Wasserschnecken.« »Nämlich in der Form von Posthornschnecken«, fügte ihr Gatte hinzu. »Es ist erstaunlich, was sie an Grundwasser aufnehmen und verstoffwechseln können.« »Offenbar werden wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Hause gewinnbringend eingesetzt und theoretische Arbeiten in praktischen Nutzen überführt«, sagte Euler in Richtung des Ehepaars, das vor dem Feuer beieinander stand. »Und ich freue mich, dass es Menschen wie Sie gibt, die solche Werke verfassen, die es anderen ermöglichen, an Wissen teilzuhaben und ihre eigenen unabhängigen Entscheidungen zu treffen.« Marian Caroline von Marschall lächelte ihn an. »Auf diese Weise war es uns erst möglich, dieses Gut vor den zweimal pro Jahr andrängenden Wassermassen zu sichern. Unser Ansatz ist es dabei im Übrigen«, sie streifte Schmettau mit einem Blick, wobei ihre dunklen Augen streitlustig aufblitzten, »der Verantwortung eines Grundbesitzers nachzukommen und auch ohne staatliche Vorgaben die nötigen Maßnahmen zu treffen.« »Möchten Sie das erläutern?« Euler war nicht entgangen, wie sie während dieser Worte die Hand ihres Gatten ergriffen und kräftig gedrückt hatte. »Selbstverständlich, Professor. Wir brauchen für die Trockenlegung unseres eigenen Landes keinen Plan aus Berlin. Und dass er jetzt tot ist, befreit diesen Ingenieur noch lange nicht von seinen Irrtümern. Hoffen wir nur, dass wir künftig vor Leuten bewahrt bleiben, die sich in unnötigen Details verlieren«, sagte sie und störte sich nicht an dem Blick, den ihr Gatte ihr zuwarf. Euler wandte sich an Schmettau. »Widerspricht dies nicht, was Sie mir von Maestres Kompetenz und seinem guten Überblick berichtet haben?« »Der Ingenieur hat die horrende Summe von 55.000 Talern beiseite legen lassen für die Entfernung von Findlingen und von Gebeinen. Seines Erachtens sollten sie vom krummen Ort an einen sicheren Ort gebracht werden«, antwortete Frau von Marschall, noch bevor Schmettau zu Wort kam. »Wenn wir das Gesamtbudget betrachten, ist dies Irrsinn.« »Gebeine, meine Dame?« Euler klopfte den hellen Aschezylinder seiner Zigarre vorsichtig in dem Tonbecher auf dem Kaminsims ab. »Die Menschen im Bruch betrachten den krummen Ort als heilig«, antwortete Caroline von Marschall und schüttelte ihren schönen, stolzen Kopf. »Sie behaupten, ihre Urahnen seien dort beerdigt. Die Arbeiter stoßen immer wieder auf solche Knochen. Bei aller Liebe und bei allem Verständnis, aber dies sind keine christlichen Gräber. Dürfen solche heidnischen Stätten also den Fortschritt behindern?« Euler sah Frau von Marschall prüfend an. Dann zog er seinen Schreibblock, in den ein Graphitstift eingesteckt war, aus der linken Seitentasche seiner Weste, um sich eine Notiz zu machen. »Er hat alles getan, um die Unternehmung zu verkomplizieren und teuer für uns alle zu machen«, fuhr Frau von Marschall mit Leidenschaft fort, löste sich von ihrem Gatten und ging wieder vor die drei hohen Fenster, um nach draußen zu schauen. »Seine sogenannte große Lösung ist vor allem dies, ein großer Fehler.« Eine Weile lang war es still im Raum. Schwer hingen die Rauchschwaden in der Luft. Nur das Feuer im Kamin knisterte. »Du hast recht, meine Liebe, dass wir auf diese unverschämten Biber derzeit besonders Acht geben müssen.« Marschall stellte sich neben seine Gattin. »Warum läufst du nicht zum Deich und fängst schon einmal mit dem Vertreiben dieser nächtlichen Störenfriede an? Ich führe den Professor über das Gut, bevor er gleich weiterreisen muss. Dann komme ich runter zu dir und wir begutachten den Schaden zusammen.« Irrlichter. Euler blickte zum Himmel. Schnell zogen die Wolken gen Osten, zerrissenen Fetzen und ließen immer mehr Sterne zum Vorschein kommen. Mit einem Mal war die vor ihnen liegende weite Sumpflandschaft zu erahnen. Silbern glitzerte der Oderstrom im nächtlichen Licht. Unweit entfernt war die Silhouette eines verteuten Kahns zu erkennen, und bis auf das Quaken der Frösche und den gelegentlichen schreckhaften Ruf einer Rohrdommel war alles ruhig. Als er sicher war, dass niemand sie hören konnte, sagte der Minister, der mit Euler nach draußen gegangen war, »Außer den Brüchern gibt es noch jemanden, der sich existenziell von der Trockenlegung bedroht fühlt. Ich wollte vor den anderen nicht darüber sprechen, weil es sich um eine hochgestellte Persönlichkeit handelt, aber wenn Sie sich dieser Sache annehmen, müssen Sie davon unterrichtet sein.« »Sie meinen den Markgrafen Karl von Brandenburg-Schwedt?« Überrascht blickte Marschall ihn an. »Dies wurde in Sanssouci erwähnt? Wie hat der König reagiert? War er außer sich?« »Er schien eine negative Haltung seines Cousins nicht erwartet zu haben. Können Sie mir etwas über die Motive des Markgrafen sagen?« Harlem meinte, am Schweter Schloss befürchte man durch einen großen Kanal, wie ja Maistre vorschwebte, die Zerstörung kostbarer Weidegründe. Marschall nickte. »Das ist aber nicht alles. Der Johanniterorden, dem Karl als Herrenmeister dient, steckt finanziell in der Klemme. Man glaubt sich, die Investitionen nicht leisten zu können, die mit der Trockenlegung für alle Grundbesitzer, übrigens auch für mich, ins Haus stehen. Die Johanniter haben turmhohe Schulden bei den Maltesern. Karl muss auf jeden Groschen achten. Will nicht er es sein, der den Sitz der Ballei Brandenburg, das Schloss Sonnenburg bei Küstrin, durch Zwangsverkauf verliert und den traditionsreichen Orden vernichtet? Sein Platz in den Geschichtsbüchern steht auf dem Spiel.« »Das ist mehr als nur etwas Sand im Getriebe, von dem Sie vorhin sprachen.« »Ich wollte Schmettau nicht noch mehr verunsichern. Sie haben sicher bemerkt, wie nervös er ist. Er hat sich im letzten Jahr etwas zu Schulden kommen lassen und glaubt, wenn er diese Sache in trockene Tücher bekommt, ganz wörtlich gesagt, wäre sein Ruf wiederhergestellt. Aber Sie haben recht. Tatsächlich ist für Friedrich der Widerstand seines eigenen Vetters äußerst heikel. Ein Eingreifen der königlichen Majestät in die Belange des tief verunsicherten Ordens der Johanniter wäre hochdelikat, zumal er Karl die Einnahme von Glogau im Schlesischen Krieg verdankt. Dort hat der Markgraf seine Einheiten selbstständig zum Sieg geführt, ebenso wie in den Schlachten bei Mollwitz und Kotositz. Als Dank versucht Friedrich derzeit in Schlesien Druck auf die Malteser auszuüben. Er verspricht ihnen, ihren Besitz zu schützen, wenn sie ihrerseits die in ihren Augen abtrünnigen protestantischen Johanniter anerkennen und ihnen die Schulden erlassen. Zum einen rechnet Karl dies Friedrich hoch an, zum anderen kämpft er dagegen, dass man ihm hier vor der Haustür den Hahn wieder zudreht. Die Kommission hat ihm deshalb Ende Mai ein Schreiben zukommen lassen. Darin haben wir ihm eine Lokalbesichtigung vorgeschlagen, um ihn von der Rentabilität der Maßnahme zu überzeugen. Leider hat er nicht einmal darauf geantwortet. Trauen Sie dem Markgrafen einen Mord zu? Ihm nicht, aber den Leuten im Bruch, mit denen er angeblich kollaboriert. Ich möchte Ihnen noch etwas anvertrauen, lieber Professor. Sprechen Sie bitte mit niemandem darüber, auch nicht mit Schmettau. Kann ich mich darauf verlassen? Ich pflege nie den Austausch, solange ich mich im Prozess der Lösung eines Problems befinde. Die einzige Ausnahme stellt meine Frau dar, doch sie ist nicht hier und hat mit dieser Sache nichts zu tun. Gut, ich verlasse mich darauf. Also, vor ein paar Tagen, genauer gesagt letzten Montag, erhielt ich einen Brief von Maestre. Und heute wieder. Beide waren sie vom krummen Ort abgeschickt. Sie können sich vorstellen, wie merkwürdig es ist, die Zeilen eines frisch Verstorbenen zu lesen. Von diesem jüngsten Brief möchte ich Ihnen erzählen. »Lassen Sie bitte auch den anderen nicht aus«, sagte Euler. »Noch die kleinste Information müssen wir berücksichtigen.« »Ich sehe, Sie gehen gründlich vor. Wie selten findet man in Berlin Männer, die diese Tugend noch besitzen. Also einverstanden. Wenngleich die Zeilen vom Montag wenig beitragen. Maestro hat mir darin lediglich mitgeteilt, die bereits erwähnte Zahl von 600 Männern vor Ort zu haben, um die Landzunge zu durchgraben. Unserer Schätzung nach sind übrigens mindestens 1000 Arbeiter vonnöten, um durchschlagend erfolgreich zu sein. Aber auch darüber werden Ihre Berechnungen sicher ein genaues Bild abgeben.« »Was schrieb Maestre weiterhin?« »Er teilte mir mit, dass die Arbeiten durch den heftigen Regen der vorigen Woche erschwert worden sind. Der Wasserpegel ist wohl bedrohlich angestiegen und hat die Männer behindert. Dann hat er noch von einem Zwist mit Harlem berichtet, der ihn mitten in der Nacht von einem Boten wecken ließ. Er notierte sogar die Uhrzeit, nämlich 3 Uhr morgens. Per Eildepesche hat sich Harlem darüber beschwert, dass Maestre einige seiner Arbeiter von einer anderen Deichbaustelle Harlems in der Altmark abgezogen hat. Harlem hat gedroht, sich direkt an den König zu wenden wegen der Schwierigkeiten, die ihm dadurch entstehen.« »Was halten Sie von unserem Deichbaumeister?« »Harlem will sich in diesen Gegenden als Viehzüchter etablieren und betrachtet die Melioration des Oderbruches als eine Art Lebensprojekt. Etwas zu gerne beruft er sich bei Friedrich darauf, dass bereits dessen Vater, der Soldatenkönig, ihn in Dienst genommen hat und mit dieser Aufgabe betrauen wollte. Doch fehlen die Mittel, und der alte Wilhelm hatte gemeint, er sei mit der Maßnahme überfordert und übertrage sie an seinen Sohn. Dass Harlem damals schon als Leiter vorgesehen war, lässt seine Brust nicht unbedeutend anschwellen. Mitunter vergisst er dabei, dass niemand anderes als ich es gewesen bin, der ihn angeschleppt und mit dem allerersten Gutachten beauftragt hat.« »Was stand in Maestres Brief, den Sie aktuell erhalten haben?« »Ja, ja, das ist es, wovon ich Ihnen erzählen wollte. Er hat zunächst geschrieben, dass das Werk gut vorankommt und weitere 100 Arbeiter, einige aus Berlin, einige aus Potsdam, eingetroffen sind. Die hat er auch alle bezahlen können. Er bestätigte die Ankunft von 1000 Reichstalern Lohn. Auf diese hatte er eine Weile warten müssen und bat dringlich weiterhin dafür zu sorgen, dass jede Woche genügend neue Taler gesendet werden. Geld ist der nötige Magnet, um die Arbeiter zu halten, hat er geschrieben. Allerdings sei dieses frisch eingetroffene Geld zur Hälfte in Silber, zur Hälfte in Louis d'Or gewesen. Grundsätzlich sei er gerne bereit, auch Louis d'Or anzunehmen.« Marschall blickte Euler mit einem sonderbar angestrengten Ausdruck an. »Doch die meisten dieser Goldmünzen seien nicht schwer genug gewesen. Maestre hat die zu leichten Münzen sofort erkannt. Er hat mir geschrieben, dass er für jeden Louis d'Or noch 2 Gramm Silber hinzufügen müsse, um das Manko wettzumachen.« »Ist es denkbar, dass diese leichteren Münzen eigens für die Maßnahme hergestellt wurden?« »Dass in unseren Münzen mitunter nicht drin ist, was draufsteht, ist ein Problem, über das wir nicht weiter sprechen müssen. Ob diese spezielle Sendung wegen ihres speziellen Zwecks nicht sauber war, müssen wir untersuchen.« »Eine Rückfrage. Waren wirklich beide Briefe vom krummen Ort abgeschickt?« Marschall dachte einen Moment lang nach, bevor er antwortete. »An die Abstempelung des ersten erinnere ich mich. Ich habe ihn selbst geöffnet. Den zweiten hat mir mein Diener ohne Umschlag überreicht. Prüfen Sie bitte, ob der Umschlag noch vorhanden ist oder sich ein Hinweis auf den Brief selbst befindet. Ich lasse Ihnen die Antwort umgehend zukommen. Vielen Dank. Wie lange dauert wohl die Postzustellung hier im Bruch?« »Normalerweise geht das zum nächsten Tag. Von abgelegenen Gegenden wie dem krummen Ort aus können es aber mal zwei werden, da wir auf Kähne angewiesen sind.« »Sprechen wir noch einen Moment von Maistre«, sagte Euler. »Dass er seine Arbeiter, denen die etwas leichteren Münzen vielleicht nicht aufgefallen wären, nicht übervorteilen wollte, zeugt von seiner Ehrenhaftigkeit. Haben Sie ihn als einen solchen Mann kennengelernt?« »Ja, Maistre war ein gewissenhafter Charakter, und ich habe ihm stets vertraut.« »Können Sie zu seinem Schreibstil etwas sagen?« »Zu seinem Schreibstil?« Marschall zuckte mit den Achseln. »Nun, man hat gemerkt, dass er kein Priester war, aber er blieb stets verständlich. Allerdings muss ich bemerken, dass der Brief, den ich heute von ihm erhalten habe, unsauberer verfasst war und mit einigen orthografischen Fehlern, die er vorher nicht gemacht hatte.« »Vielen Dank.« Euler hatte am Horizont etwas bemerkt und nahm die achromatische Linse aus der Rocktasche. In der Ferne zeigte sich ein schwach leuchtendes, orange zitterndes Licht. »Was ist das?« Marschall kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. »Nun, wenn Sie einen der Brücher fragen würden, bekämen Sie wahrscheinlich zu hören, dass es sich um ein Irrlicht handelt.« »Ein Irrlicht? Das Leuchten einer Seele, die im Moor verloren gegangen ist, ja, womöglich sogar die Seele von Maistre.« »Und wenn ich Sie frage?« »Nun, die Eindrücke, die man im Moor gewinnt, verwirren mitunter. Ich bin da ganz Naturwissenschaftler. Oft sind es lediglich Gase, die aus der Erde steigen, mit der Luft reagieren und dadurch eine Färbung gewinnen. Die menschliche Fantasie erledigt den Rest. Aber was wir hier gerade wahrnehmen,« Marschall nickte zum Horizont, »ist meines Erachtens der krumme Ort. Er liegt genau in dieser Richtung. Womöglich haben die Arbeiter dort ein großes Feuer entzündet. Aber lassen Sie mich noch etwas zu den Irrlichtern und dem Irrglauben sagen. Ich habe das Gefühl, dass Schmettauer Sie noch nicht hinreichend vor den Gefahren Ihrer bevorstehenden Reise gewarnt hat. Ich habe es vorhin bereits erwähnt. Es war nie geplant, dass Sie alleine an Bord gehen, sondern nur gemeinsam mit Harlem und Schmettau. Aber auch der Kammerdirektor ist nach dem Todesfall gebunden und muss morgen in der Früh direkt von hier aus los.« Euler blickte noch immer in Richtung des orangefarbenen, flackernden Lichts. »Von welchen Gefahren sprechen Sie?« »Man sagt im Bruch, dass die Oder in Zeiten großer Umbrüche Menschenleben fordert. Ich weiß, Professor, dass Sie wie ich ein furchtloser Mann sind, einzig von der Überzeugung geleitet, dass die Ratio sich in jedem Falle durchsetzt. Dennoch überlegen Sie es sich gut, ob Sie sich gerade zum jetzigen Zeitpunkt in diese Wildnis wagen müssen, so kurz vor der Flut. Nicht ohne Grund wird unser Oderbruch das Amazonien Preußens genannt.« Marschall legte seine Hand auf Eulers Unterarm, sah ihm in das linke Auge und fuhr mit Dringlichkeit fort. »Unser Staat braucht Sie, lieber Professor, aber nicht, um Mordtaten aufzuklären und Halunken zu überführen. Wie meine Gattin gesagt hat, es sind Ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die unschätzbar und unersetzbar sind. Ich kann Ihnen nichts vorschreiben, aber meine Empfehlung lautet, bleiben Sie in Vriezen. Sie sind dort nahe genug an der Sache dran, werden mit allen Informationen ausgestattet und können Ihren Berechnungen und Untersuchungen ungestört nachgehen.« Euler blickte den Minister einige Augenblicke lang nachdenklich an. »Ich lasse mir Ihre warnenden Worte durch den Kopf gehen. Doch die Mitteilung, dass ich tatsächlich alleine unterwegs sein werde, sagt mir mehr zu, als Sie sich vielleicht vorstellen können. Nicht einmal der Teufel persönlich könnte mich davon abbringen, das für mich bereitgestellte Bateau zu besteigen und mich einige Tage ungestört meinen Überlegungen hinzugeben. Solch eine Chance gibt es nicht oft.« Eine Weile lang war es still zwischen den beiden Männern. Auch das Froschkonzert war verstummt, und es ging nicht das leiseste Lüftchen in der noch immer warmen Nacht. Nur das orange Licht am sonst finsteren Horizont flackerte schwach. Dann war ein lautes Platschen zu hören, als sei irgendwo etwas ins Wasser gefallen. »Ein Raubfisch auf Jagd«, erklärte Marschall. Erneut schüttelte er den Kopf. »Sie planen also wirklich, trotz meiner gut gemeinten Worte in Vriezen an Bord zu gehen? Na gut, Ihre Entscheidung. Da Ihre Ankunft in der Bruchhauptstadt allerdings in den frühesten Morgenstunden liegen wird und bei mir leider alle Gästezimmer belegt sind, möchte ich Ihnen anbieten, zunächst ein Zimmer im Hotel Goldener Löwe zu nehmen. Die Kommission hat dort für den Zeitraum der Melioration eine Unterkunft angemietet. Diese steht zu Ihrer freien Verfügung. Da können Sie sich sammeln, frisch machen und in aller Ruhe über das, was ich Ihnen gesagt habe, nachdenken. Ich kann das Haus nur empfehlen. Tun Sie mir den Gefallen, lieber Professor, und nehmen Sie diese von Herzen kommende Offerte an.« »Es klingt vernünftig, Herr Minister. Gerne also.« »Sehr schön. Und jetzt lassen Sie uns von Erfreulicherem als von merkwürdigen Todesfällen sprechen, nämlich von der Wissenschaft. Sie ist es doch, die wahrlich unseren Fokus verdient«, sagte Marshall und ging mit seinem Gast einige Schritte in Richtung Oder. »Möchten Sie einen kurzen Blick auf meine bescheidene Forschungseinrichtung werfen, bevor es bei Ihnen weitergeht? Labor wäre zu viel gesagt, aber hier wären wir schon.« Sie hatten den nachtschwarz strömenden Fluss erreicht, in dem die Sterne sich zitternd spiegelten. Direkt am Ufer war ein gedrungenes Wirtschaftsgebäude errichtet, das sich kaum merklich gegen den Himmel abhob. Über das flache Dach hingen die Äste einer riesigen Trauerweide. »Ich hätte nicht geglaubt, dass Sie bei all Ihren Ämtern noch Zeit für die Wissenschaft erübrigen können.« Euler betrachtete den langgezogenen, düsteren Schuppen. »Mit je mehr Posten man mich betraut, desto resistenter werde ich gegen die Papierhuberei, die der Staat immer mehr zu seiner wahren Leidenschaft erkoren hat. In meinem Alter gehe ich verstärkt dem nach, was mich persönlich interessiert«, sagte Marshall und führte seinen Gast auf das im Dunkel schemenhaft erkennbare Häuschen zu. Er löste den eisernen Schließbolzen aus seinem Ring und schob die Tür zur Seite. Im matten Sternenlicht, das durch ein Fenster fiel, war wenig zu erkennen. Marshall ertastete eine Petroleumlampe auf dem Erdboden, stellte den Docht an einer Schraube höher und brachte die Lampe mit Hilfe eines Zündholzes, das er an seinem Lederstiefel anriss, zum Brennen. Euler erkannte eine Reihung von Holzkästen in dem niedrigen Raum. Ihre Oberseiten waren mit feinmaschigem Draht bespannt. »Meine Brutstation«, erklärte Marshall stolz. »Mehr als das. Meine Existenzberechtigung. Wissen Sie, den größten Tölpel kann der Stammbaum und eine Erbschaft mit Wohlstand und Position versehen. Doch sich die vordere Stellung zu verdienen durch Erkenntnisse in Sachen Forschung und Weiterentwicklung der Kultur ist eine andere Sache.« Aufgeregt wie ein Kind winkte er seinen Gast an den ersten seiner Kästen heran. »Ich züchte hier eine verbesserte Form der Seidenraupe. Sie soll gesteigerten Ertrag aufweisen.« »Das ist interessant.« Euler trat einen Schritt näher. Marshall zog eine schwere Schublade aus einem der dunklen Kästen heraus. »Hier ist unsere Brutlade. Darin entwickeln sich die Eier und dort sehen Sie geschlüpfte Raupen. Ich habe zwei herrliche Maulbeerbäume auf meinem Anwesen. Ganz erstaunlich, wie viele Blätter diese Tierchen verschlingen können.« »Und worum handelt es sich da drüben?« Euler deutete zur Querwand hin, in die ein Gitterkarree eingelassen war, das in einen weiteren Raum blicken ließ. Er war ebenso groß wie jener, in dem sie sich befanden, und mit hellblau bemalten Kacheln ausgekleidet und einer einfachen Holzbank versehen. Ein schwarzer Ofen stand in der Ecke. »Oh, das ist mein Schwitzbad. Wenn Sie mich das nächste Mal besuchen und etwas mehr Zeit bleibt, müssen Sie es unbedingt probieren. Ich konsultiere es täglich, auch im Sommer, und danach gleich ein Bad in der Oder. Das hat verjüngenden Effekt. Gehen wir?« Marshall führte Euler wieder nach draußen und sie spazierten in Richtung Herrenhaus zurück. Noch immer war es tiefe Nacht. Auffällig schief ragte der Turm einer baufällig wirkenden Fachwerkkirche in den dunklen Himmel. In der Ausfahrt stand die Kutsche mit den vorgespannten Pferden. Schmetter und Kurz traten aus der Eingangstür des großen Fachwerkhauses. »Ich hoffe, es stört Sie nicht, Professor, wenn ich Sie nach Wriezen begleite«, sagte der Pritzdabel. »Morgen ist Fischmarkt, da werde ich gebraucht.« »Selbstverständlich freue ich mich über Ihre Gesellschaft.« »Eine Sache noch, Professor«, Schmetter sah Euler intensiv an. »Ich habe Sorge getragen, dass Sie während Ihrer Reise durch die hiesigen Gewässer auf das Beste abgesichert sind. Was genau dies bedeutet, erfahren Sie bei Zeiten in Wriezen. Verlassen Sie sich bitte ganz auf mich.« Zweiter Teil: Fluss. Früh am nächsten Morgen, es war der 9. Juli, ruderte Veit die Oder stromaufwärts, unterstützt von einem Südwestwind, der den Duft der Wasserminze trug und die in der aufgehenden Sonne hell leuchtenden Blätter der Purpurweiden, die die Ufer säumten, rascheln ließ. Sein Herz schlug schnell, was nicht allein der körperlichen Anstrengung geschuldet war. In weniger als einer Stunde würde der Wolf einer königlichen Hoheit begegnen, einem der einflussreichsten Prinzen zwischen Schlesien und der Ostsee. Nein, Veit hatte seinen Erstgeborenen nicht ohne Hintersinn Karl genannt, und dass er den Grund dafür auch auf Nachfragen sowohl seines Vaters wie seiner Schwester nicht enthüllte, erschien ihm, während er die Ruderblätter in die blaugrünen Fluten tauchte, so kühn wie gewitzt. Tatsächlich war er es leid, von Radomir und Oda nie den Respekt zu erhalten, der ihm gebührte. Schön singen zu können, das standen sie ihm zu. Aber die Gemeinschaft anzuführen, irgendwann Radomir abzulösen, davon war in Levin keine Rede. Doch wer sonst sollte es tun? Veit musste Verantwortung übernehmen, ganz besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Ab sofort würde er zeigen, was in ihm steckte. Er hatte vor, das Bruch zu retten, und dafür brauchte er kein Mandat. Er konnte für seine Familie sprechen und zur Not auch kaltblütig handeln, denn er war zu allem entschlossen. Planvoll würde er vorgehen, und dass er seinen Sohn Karl genannt hatte, war Teil dieses Plans. Denn wie sein Vater war Veit überzeugt, die Arbeiten am krummen Ort verlangten eine rasche Reaktion. Durch den Tod des Ingenieurs war der Feind derzeit geschwächt, man durfte nicht zu lange warten. Als er vor einigen Tagen vom Bruder seiner Gattin, der in Zekerik lebte und bei Karl von Brandenburg-Schwedt als Stallmeister arbeitete, gehört hatte, dass im Schweder Schloss gegen die Pläne des Königs gewettert wurde, war Veit aktiv geworden. Mit Hilfe seines Schwagers hatte er eben jenem Karl einen Brief zukommen lassen und darin um ein Treffen gebeten. Und tatsächlich war Karl von Brandenburg, seines Zeichens Prinz in Preußen, auf den Vorschlag eingegangen. Veit bemerkte, wie sich die entgegenkommende Strömung verstärkte und drehte sich um. Die wenigen festen Gebäude von Güstebiese, wo der Oderstrom abknickte, lagen in Sichtweite. Eine halbe Stunde später kam er an, strich seinen Rock glatt und ging auf das in den Farben des Johanniterordens rot und weiß getünchte Fachwerkhaus zu, das genau an jener Uferstelle stand, wo der Fluss seine auffällige Biegung nahm und sich ins Niederbruch wälzte. Hier war die Gaststube zum feuchten Willi untergebracht. Karl von Brandenburg, ein gut aussehender, großgewachsener Mann mit ebenmäßigen Gesichtszügen, einer schmalen, jedoch von einem kleinen Höcker gekrönten Nase, leuchtend dunkelblauen Augen und sinnlichen Lippen, war ganz in Schwarz gekleidet, trug ein silbernes Johanniterkreuz um den Hals, mit Zinnober gefärbte Perückenlocken und silberne Handschuhe aus Seide, die er, wenn er Fremde traf, nicht auszog. Er zählte 42 Jahre, fühlte sich aber wie Mitte 30. Ungeduldig blickte er auf seine Sackuhr. Gleich würde es 8 Uhr am Morgen schlagen. Er sah aus dem großen Fenster des Mansardraumes, den er sich als Geschäfts- und Aufenthaltszimmer hatte einrichten lassen, gen Südosten, auf die angeschwollenen Wassermassen der Oder, die ihm entgegenströmten. Nur der auffällige Knick des Flusses bewahrte ihn davor, mitsamt dem feuchten Willi hinweggerissen zu werden. Mit dem ersten Kirchschlag klopfte es an der Tür, und Karl wurde aus seinen Gedanken gerissen. Auf seine Aufforderung hin trat sein Besucher sich tief verbeugend zu ihm ein und küsste ihm die Hand. »Mein Vater, auf den alle im Bruch hören, sendet beste Grüße, eure durchlauchte Hoheit«, sagte Veit, obwohl das gar nicht stimmte, da Radomir von diesem Treffen keine Kenntnis hatte. Voller Ehrfurcht sah er den Prinzen an, der ihn kühl musterte. »Ich danke für das Schreiben«, sagte Karl, dem der Mann aus dem Bruch unmittelbar gefiel. In dessen intensiven hellgrünen Augen entdeckte er eine versteckt glimmende Leidenschaft, wie man sie nur selten sah. Er ging zu einem gläsernen Kabinett, öffnete es und nahm eine Flasche Rotwein und 2 Gläser heraus. »Ich bin kein Mann, der lange um den heißen Brei herumredet, denn dies kostet unnötig Zeit. Mein Vetter, der König, begreift dieses Land nur aus der Ferne. Er glaubt, es setzt sich lediglich aus stehenden Sümpfen zusammen, während wir beide wissen, dass das Wasser hier fließend ist und in dauernder Bewegung. Es ist eine vitale Gegend, bewohnt von einem eigengeprägten, sich selbst genügenden Menschenschlag.« Wohlwollend blickte er Veit an und schenkte großzügig ein. Veit nahm das gefüllte Glas entgegen und verbeugte sich erneut. Etwas verlegen blickte er nach draußen, wo die Oder in der steigenden Sonne gleiste. »Sie müssen wissen, ich bin ein Bewahrer, ebenso wie Sie«, fuhr Karl fort. »Wir sind zu Experimenten, deren Ausgang ungewiss ist, nicht aufgelegt.« »Was schlagen Eure Hoheit vor, um die Maßnahme zu verhindern? Was wäre der erste Schritt?« Veit kniff unwillkürlich die Augen zusammen. Der Wein hatte eine leicht bittere Note im Abgang, was ihn überraschte. »Zunächst einmal, niemand darf von unserer Zusammenarbeit erfahren. Sprechen Sie künftig selbst mit Ihrer Familie nicht darüber. Dies ist eine Sache ganz allein zwischen uns beiden. Auch werden wir sehr unterschiedlich vorgehen, und es wird nicht möglich sein, und ist doch besser so, dass wir wechselseitig über all unsere Aktionen im Bilde sind. Doch das gemeinsame Ziel ist dieses. Wir müssen den Preis für Friedrich derart in die Höhe treiben, dass er seine Finger von unserem Oderland lässt.« Karl deutete ein feinsinniges Lächeln an. »Ich kenne meinen Vetter. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie er es sich vorstellt, und zumal die Kosten außer Kontrolle geraten, verliert er schnell die Freude daran.« »Sollen wir die Arbeiten am neuen Flussbett aktiv behindern?« »Was Sie mit Ihren ortskundigen Männern tun, ist Ihre Sache. Wenn Sie auf einen Befehl von mir warten, warten Sie vergeblich. Ich werde auf anderer Ebene mein Gewicht in die Waagschale werfen, das wird schwer genug. In keinster Weise darf ich mit direkten Aktionen in Verbindung gebracht werden.« Veit nickte. Es war für eine Weile still zwischen den Männern und sie leerten ihre Gläser. »Ich möchte Ihnen noch etwas mitteilen. Ich bin gerade Vater geworden, ein Sohn. Wir haben ihn nach Eurer durchlauchten Hoheit benannt.« Erstaunt sah Karl seinen Gast an. Dann stahl sich ein schmales, von Eitelkeit gespeistes Lächeln in sein markantes Gesicht. »Das freut mich. Ich wünsche dem Knaben nur das Beste. Wenn er alt genug ist, senden Sie ihn zu mir nach Schwedt auf mein Schloss.« Der Markgraf stellte das Glas ab und ging in Richtung Tür. »Wir beide hingegen werden uns nicht mehr wiedersehen. Doch wir können dieses Haus nutzen, um uns Nachrichten zukommen zu lassen. Der Wirt verwahrt für mich einen Postkasten. Eine Sache noch. Sie betrifft den Tod des Mannes, der die Leitung der Grabungsmaßnahmen am krummen Ort innehatte. Maestre.« Veits linker Mundwinkel zuckte. »Ja?« »Wie ich hörte, haben die Männer unter meinem Vetter eine Untersuchung angesetzt. Ihr scharfsinnigster Denker kommt dafür angereist.« Prüfend sah Karl sein Gegenüber an. »Ich dachte, das sollten Sie wissen.« Veit verneigte sich. »Vielen Dank.« Der Unfall. Von den Gipfeln Schlesiens schmolz der Schnee und das Schmelzwasser lief in Strömen herab. Die Oder schwoll immer mehr und kam aus Frankfurt und Lebus schon mächtig angerauscht. Große Brachvögel trillerten, in den Eichenhorsten sangen melancholisch die Ortolane und vereinzelte Bachstelzen riefen ihr hohes, metallisch klingendes »Zliditlit, Ziditlit«. Lukas Kopeck, der Kahnbauer und Sohn des Kopp, war nach einer langen Nachtschicht zum Morgengrauen noch immer auf den Beinen und hielt sich den Bauch, der einen Pfannkuchen aus 3 Schildkröteneiern verdaute. Mit diesem hatte er vorgesorgt, seinen Körper mit ausreichend Brennstoff versorgt, um arbeiten zu können und das Boot termingerecht fertigzustellen. Über dem kippelnden Wasser, sichtbar durch das große Fenster, das er in die Rückwand seiner Werkstatt eingelassen hatte, denn er brauchte immer einen Blick, um zu arbeiten, stand blutrot die aufgehende Sonne. Vor ihm lagen Spitzfeder, Maßdreieck, Zirkel. Einen Moment saß er still, die Augen halb geschlossen, und lauschte dem Gesurr der Mücken, die gegen das feinmaschige Fliegennetz kämpften, lauschte dem verwirrenden Lied der Stare in den Weiden am Ufer. Dann lief er auf den Hof, wo seine Helfer und sein Lehrling Steen, Sohn des Bartok, unermüdlich zu Werke waren. Der 12-jährige Junge galt als absonderlich. Sein Gemüt sei zu einfach, sagte man, sein Geist zu schwach. Doch Lukas sah mehr in ihm. Der kräftige Steen mit seinem krausen roten Haar, der ausdrucksstarken Nase und den Ohren, die etwas zu stark von seinem Gesicht abstanden, war ein gewissenhafter Arbeiter, auf den er sich verlassen konnte. Stets nahm sich Steen der Aufgabe an, die gerade anstand, beklagte sich nie und erledigte alles zuverlässig und schnell. Lukas störten die Mängel nicht, die man Steen nachsagte, und er hatte sich sofort bereit erklärt, Steen auszubilden, sich in Wriezen um ihn zu kümmern wie ein Vater um sein eigenes Kind und ihm bei freier Kost und Logis die Geheimnisse des Bootsbaus beizubringen. Seitdem schuftete Steen bei ihm wie kein Zweiter, und Lukas konnte zufrieden sein, zumal er die Hilfe aufgrund des aktuellen Auftrags dringend benötigte. Denn hatte er zunächst nur einen Kaffenkahn herstellen sollen, wurden mittlerweile elaborierte Aufbauten verlangt, wie es sie in diesen Gegenden noch nie gegeben hatte. Bürgermeister Fritze hatte ihm in seiner Amtsstube persönlich die Anweisungen für den neuen Kahn übermittelt, die alles übertrafen, was Lukas 30 Lenze zählend und seit immer in 10 Jahren im Geschäft bislang ausgeführt hatte. Für ihn, der als einziger Wende in Wriezen eine Werft zu etablieren versuchte und von den alteingesessenen deutschen Bootsbauern nicht nur wenig akzeptiert, sondern offen abgelehnt wurde, da sie sich nun auch mit ihm jene Arbeit teilen mussten, von der es nie genügend gab, war der Auftrag ein Geschenk des Himmels. Endlich kam er zu seinem Recht und konnte als Abkömmling aus dem wenig geschätzten Bruch, wo angeblich nur Faulenzer lebten, gleich für den König tätig sein. Königlicher Kahnbauer Lukas Kopeck. Dieses Schild würde er anbringen, sobald alles zur Zufriedenheit erledigt war. Nein, ein solches Boot, wie man es sich in der Hauptstadt vorstellte, war auf diesen Wassern nie geschwommen. Und es gab noch so viel zu tun. Doch jetzt zum Sonnenaufgang plagten ihn die fürchterlichen Gnitzen. Durch irgendeine Ritze waren sie in seine Werkstatt gedrungen. Er zog ein Taschentuch hervor, wischte sich den Schweiß von der Stirn, schlug um sich. Trotz der frühen Uhrzeit war die Hitze bereits erstaunlich und die Gnitzen fraßen ihn regelrecht auf. Das waren keine gewöhnlichen Stechmücken, beileibe nicht. Gnitzen stachen nämlich nicht, sondern bissen in die Haut und leckten das Blut, das in die Wunde trat. Normalerweise störte er sich nicht an Mücken. Seine Konzentration war legendär und über die Jahre hinweg antrainiert, sondern saß ruhig und dachte an nichts anderes als an den nächsten Arbeitsschritt. Doch diese Gnitzen waren ausgemachte Feinde des Denkens. Unablässig unterbrachen sie die Stille und piesackten ihn, zerrissen seine Gedankenketten, verhinderten Erkenntnisse, die nur bei Versenkung entstanden. Und er brauchte für diese Sache Muße. Lukas kramte ein Ledersäckchen aus der Brusttasche seiner Ärmelweste, Tabak aus Reetz, nahm eines der Blätter heraus, zupfte es zurecht und füllte seine langstielige Tonpfeife. Er zündete sie an und paffte ein paar Züge. Das würde die Gnitzen vertreiben. Was ihn am allermeisten plagte, war die Widersprüchlichkeit der Vorgaben des Bürgermeisters. Nur ein Mensch, der vom Schiffswesen nicht die geringste Ahnung hatte, konnte so etwas verlangen. Ein Kahn von möglichst geringer Länge, auf dem man aber komfortabel wohnen konnte. Sogar eine Chaise-Percée sollte es geben, also ein Klo. Konnten die Herrschaften aus Berlin nicht den Bach bemühen, wie das sonst hier jeder tat? Zudem musste das Ganze bequem fortzubewegen sein, was im Widerspruch zu der Anforderung einer Kajüte stand, die wiederum mehr Gewicht mit sich brachte. Er dachte daran, was Radomir über die Leute aus der Hauptstadt verbreitete, dass sie keine Ahnung hätten, nur redeten, an ihren Schreibtischen säßen, sich Unmögliches ausdächten und forderten, dass man es hinbekam. Teufel nochmal, er würde es hinbekommen. Lukas musste an seinen Vater denken, dass der dies nicht begriff. Interessierte sich nicht für diesen schwierigsten, ehrenvollsten aller Berufe, sondern wollte immer, dass er Fischer wurde. Dabei waren gerade diese auf gute Boote angewiesen. Lukas schüttelte seinen Lockenkopf und blickte hinüber zu Steen, der am Sägen war, nickte ihm ein Lächeln zu. Nun dachte er an den toten Franzosen. Kurz, dem Lukas vor 2 Tagen in der Roten Lilie begegnet war, hatte ihm erzählt, der Ingenieur sei in seiner letzten Nacht in Wriezen bei einer Dame mit schwarzer Hautfarbe gewesen. Dabei konnte es sich nur um Fräulein Gloria handeln, die in der Großfriedrichsburg ihrem Gewerbe nachging. Eine geheimnisvolle Person, über deren Herkunft und Geschichte niemand etwas zu wissen schien, außer Raule vielleicht. Lukas arbeitete weiter und verfiel bald in eine Art Trance, einen nicht mehr zu stoppenden Arbeitsrausch, überlegte wie immer an mehreren Schritten zugleich und dachte außerdem an Oda. Irgendwann schloss er die Augen. Das Sonnenlicht strich angenehm über seine Lider. Er versuchte, sich in die Lage des Benutzers des neuen Kahns hineinzuversetzen, wer auch immer das sein mochte. Wieso musste er darin auch wohnen können? Wohin würde er fahren und weshalb? Lukas begutachtete, was vom Boot schon alles fertiggestellt war. Mehrmals nickte er langsam und in seine Augen trat ein Leuchten. Er machte Fortschritte. Er würde es schaffen. Am späteren Mittag begann das Holz vor seinen Augen zu verschwimmen. Ganz leicht und wie im Winde wellten sich die Maserungen, und es war, als gähne das Holz oder recke sich, beinahe als redete es mit ihm und verzöge den Mund. Lukas beugte sich nach vorne. Ihm war, als könne er etwas hören, etwas verstehen, als empfange er den Willen der alten Eiche selbst, und es wurde ihm nun klar gemacht, an welcher Stelle das jeweilige Stück einzusetzen war. Ohne nachdenken zu müssen, wie im Traum, begriff er, dass eine bestimmte Flanke die Rückwand des Kleiderschrankes würde, während ein anderes Stück nur als Ruderblatt funktionierte. Und ein Filet mitten heraus vom besten Stamm ausschließlich als Schreib- und Arbeitstisch Verwendung finden sollte. Lukas gehorchte. Er führte aus und war Meister genug, sich freuen zu können, dass ihm Entscheidungen abgenommen wurden, auch wenn ihm das Holz mittlerweile unheimlich vorkam. Aber schön war es, keine Frage. Geradezu eine Schande, dass man das Unterschiff teeren musste. Er ging auf den Hof zu dem bereits beschickten Meiler. Darin würde der Teer kochen. Er erkletterte die angelehnte Leiter und öffnete die schwere Luke, um die Verkohlung zu kontrollieren. Kurz darauf stand er wieder an der Werkbank und sägte das Steckschwert zurecht. Irgendwann erinnerte er sich an das Feuer draußen im Hof und bat Steen, rasch den Teerofen zu erklimmen, um zu schauen, ob die Schlacke kochte. Sein Lehrling eilte nach draußen. Weiß glühte die Sonne hinter einem diesigen Schleier, der Himmel hatte sich bedeckt und es sah nach Regen aus. Süßlich roch die Luft nach Fluss und verblühtem Flieder. Die Leiter reichte nicht bis ganz nach oben, und zuerst wusste der Junge nicht, wie er hineinschauen sollte, um das Feuer zu prüfen. Er überlegte, zurück zum Meister zu laufen und um Rat zu bitten, doch entschied sich anders, weil er nicht mehr stören wollte als nötig. Unter Aufverbietung all seiner Kräfte stemmte er sich hoch, was ihm erst im dritten Anlauf gelang. Steen blickte an dem glimmenden Brennholz vorbei und versuchte, in die Tiefe zu schauen, ob es da schon kühlte. Doch er war sich nicht sicher und beugte sich noch ein weiteres Stück vor, bis seine Oberarme zitterten. Er würde sich nicht lange halten können. Aber wieder abzugleiten, ohne genau gesehen zu haben, das wollte er nicht, denn es würde ihm unmöglich sein, noch einmal die Kraft zu finden, sich erneut hochzustemmen. Ein Gedanke jagte ihm durch den Kopf. Ein Schüttelreim, der ihm vor ein paar Nächten im Traum eingesagt worden war. Aus diesem Feuer entsteht ein Land. Da rutschte seine rechte Hand nach innen ab. Doch wenn's das Feuer nicht ehrt, dann wird's verbrannt. Verzweifelt rief Steen nach Lukas, aber seine Worte verloren sich in der heißen Kammer. Er hing mit dem Kopf nach unten, hielt sich mit Oberschenkeln und linker Hand noch fest und starrte in den rötlich blubbernden Schacht, so rötlich wie sein Haar. Dort unten glühte es. Ja, dort brannte es, und der Ofen arbeitete wie ein Rachen, ein Kamin, der ihn einsaugte und schluckte und dem gesamten Himmel die Luft entzog. Mit einem Schlag spürte Steen die ganze Hitze im Gesicht, und Tränen wie aus Feuer schossen ihm in die Augen, die er krampfhaft offen hielt und in diese Teermünder hineinblickte, und jene waren es nun, die den Satz wiederholten: »Dann wird's verbrannt, dann wird's verbrannt, aus diesem Feuer entsteht ein Land, doch wenn's das Feuer nicht ehrt, dann wird's verbrannt!« Steen sah sein eigenes zu Tode erschrockenes dunkelblaues Gesicht in dem spiegelnden, prasselnden Schwarz. Alles war trocken und heiß. Schon passte er nicht mehr auf, leistete zu wenig Gegenwehr, es ging alles sehr schnell. Auch seine linke Hand verlor den Halt und er durchfiel die höllenheiße Länge des Schachts. Lukas arbeitete noch über eine Stunde, bevor er sich an seinen Lehrling erinnerte. Er schaute von den Konstruktionszeichnungen hoch und wunderte sich. Als er vor seine Werkstatttür trat, sah er die beiden Stofflappen, die Steen um die Füße getragen hatte. Sie lagen vor der Leiter, die zu dem oberen Rand des Ofens ging. Die Trauerfeier. Als Bartok, der mit Radomir vor dem Dorfkrug in Levin saß, vom Tod seines Sohnes in der Werkstatt des Lukas Kopek erfuhr, fühlte er sich, als teile es ihn mitten hindurch. Sein Schrei durchbrach die Stille und schreckte einen Schwarm schwarzer Kormorane aus ihren Nestern auf. Die Nachricht verbreitete sich rasch und verschreckte alle. Hatte man vorgehabt, wie jedes Jahr die nahende Flut zu feiern, wurde nun eine Trauerzeremonie angesetzt. Der Leichnam des Jungen konnte nicht zugestellt werden, denn ein solcher existierte nicht. Der Körper des kleinen Steen war in einem seltsamen, den Fischern bis ins Unerträgliche unheimlichen Ofen verschwunden. Das war Teufelswerk. Das würde ein Irrlicht hervorbringen, das nachts die Gegend unsicher machen würde, denn wie sollte der Geist des Jungen auf solche Weise je zur Ruhe kommen? Dem toten Steen konnte keine Totenkrone aufgesetzt werden, die die Vermählung der kindlichen Seele mit dem Höchsten in der anderen Welt symbolisierte. Dieser Tod des Jungen wurde als ein Zeichen kommenden großen Unheils gedeutet. Nichts würde mehr so sein wie zuvor. Die Frauen in ihren schwarzen, faltigen Oberröcken klagten ohne Unterlass. Auch viele Männer weinten. Oder, die Steen geliebt hatte, geriet außer sich. Sie rannte zum Heim der Hechtreißer, zog ihr Schubmesser aus dem Ledergürtel und rammte es in die Stirn des dort hängenden Konterfeis von Kurz. Aufgrund der nahenden Flut wurde die Trauerfeier für sofort anberaumt. Es war feucht und kühl an diesem Abend des 9. Juli, einem Sonntag. Pfarrer Bubotz, der sich des Jungen immer besonders angenommen hatte, wich vom üblichen Ritus den vorgeschriebenen Inhalten ab, was bei seiner Strenge ungewöhnlich war und seine Erregung bezeugte. Obgleich man ihn dem Lager der Kopeks zurechnete, redete er davon, wie sie alle umringt seien. »Der Herr hat uns beschworen. Er hat uns Zeichen geschickt. Es gab Warnungen genug.« Zum Leichenschmaus wurden geröstete Schleie und gebratener Wels gereicht. Lange Bänke und Tische mit schwarzen Tüchern bedeckt waren vor dem Anwesen der Malchows aufgestellt, genau wie bei der Tauffeier des kleinen Karl. Nach dem Essen stellten sich alle paarweise zum Totentanz um den leeren Sarg herum, der auf Stühlen und Schemeln ruhte. Veit sang vor, und alle stimmten einen dumpfen Totengesang an. Dann näherte sich eine der Frauen nach der anderen mit Sprüngen dem Sarg und küsste ihn. Oder bewegte sich während dieser Zeremonie wie schlafwandelnd. Radomir, der dies beobachtete, sorgte sich. Hatte sie wieder dem Mond zugesprochen? Am Ende umrundeten alle Frauen in einem großen Kreis tanzend den Sarg. Als es damit zu Ende war, legten Oder und Magdalena die Stühle und Schemel um, da auf ihnen der Tod geruht hatte und man ihm eine Wiederkehr verleiden wollte. Bartok und Radomir trugen den Sarg zum Wasser, wo ein schwarzer Nachen lag. Die Sonne ging unter. Die ersten Sterne blinkten matt durch den feuchten Schleier. Oder goss ausgeschmolzenes Aalfett in die Lampen. Nässe hing in der Luft. Die Menschen saßen eng beisammen, wedelten sich die Mücken vom Gesicht. Erst beim gemeinsamen Bier lösten sich die Zungen und die schweigsamen, gedrückten Brücher diskutierten gedämpft. Einige sprachen von Rache. Der französische Ingenieur würde nicht der einzige Fremde bleiben, der aus dem Bruch nicht mehr herauskam, hieß es grimmig von Wirschek, dem Schwiegervater Veits aus Rüdnitz. »Männer, das war erst der Auftakt!« Vor der Flut. Angeführt von Oder versammelten sich am folgenden Tag die Frauen. Sie beobachteten den Fluss, sahen, wie die Weiden ihre Äste bewegten, als winkten sie, schauten zum Himmel und zu den Bergen und legten, einem uralten Brauch folgend, den Beginn der Flutzeit auf den übernächsten Tag fest. Davon benachrichtigten sie Radomir, der seinerseits die Männer informierte, und unter seiner und Oders Aufsicht machten die Brücher sich daran, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Jeder wusste, was zu tun war, fand dieses Ereignis doch zweimal pro Jahr statt, im Frühjahr um das Ende der Fastenzeit sowie um Johanni kurz nach Mittsommer, wenn alles Eis in den Gebirgen getaut war und Gewitterregen den Wasserablauf verstärkte. Die Knaben zogen los und holten das Vieh von den sumpfigen Weiden, trieben es zu den Ställen. Die Frauen kümmerten sich um die Hausstände. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, und zuallererst die auf Holzgestellen an den Ufern trocknenden Netze schafften sie ins Innere. Kürbisse und Gurken, die an den Dungwellen reiften, ernteten sie ab, damit sie im kommenden Wasser nicht verfaulten. Wer damit fertig war, ging in seine Küche und bereitete die traditionellen Fischküchlein zu, von denen während Flutzeiten riesige Mengen gegessen wurden, weil dann nicht frisch gefischt werden konnte. Die Männer trafen sich vor dem Heim der Hechtreißer, wo sie Gruppen bildeten, die loszogen, um die Befestigungen zu inspizieren. All diese Arbeiten waren eingespielt und geschahen in Ruhe und mit Selbstverständlichkeit. Dennoch glomm in den Augen der Menschen Erregung. Das Eintreffen der Wassermassen würde einen Einschnitt bedeuten, der von einem Tag auf den anderen das Leben tiefgreifend wandelte. Manche sprachen von einer Reinigung, trotz oder vielleicht wegen des auf allen lastenden Todes des jungen Steen spürten die Brücher, wie ein Ruck durch die Gemeinde ging, wie man Hoffnungen setzte, dass sich wie jedes Jahr alles erneuern würde und die nahenden Fluten Schlechtes wegrissen und mit sich in die Ferne führten. Oder der Himmel hellte auf, die ersten Sonnenstrahlen glitzerten im Tau, der die Feuchtwiese hinter dem mit Fachwerk versetzten Haus der Malchaus bedeckte. Oder noch schläfrig lief barfuß. Die Grashalme kitzelten ihre Sohlen und weckten sie allmählich ganz auf. Sie spürte eine Spannung überall, Schmerzen im Kopf und im Herz, wegen Steen. Wie ein Tier fühlte sie sich. Ihr Herz schlug rasch und auf ihrer Haut glänzte ein feiner Film von Schweiß. Sie hatte einen Entschluss gefasst, legte den Kopf in den Nacken, schaute zum Himmel. Doch bevor sie aufbrechen würde, musste sie sich um die Familie kümmern. Der Wels brauchte nach dem Nachtfischen ein kräftiges Frühstück, ebenso ihr Bruder Veit und seine Frau Magdalena, die den kleinen Karl stillte. Mit einem feinhaarigen Sieb und einem Sack aus Leinen ausgestattet, näherte sich Oda einem Uferstück, wo viel Flottgras wuchs, das man auch Schwadengras nannte. Kurz blickte sie den von zahllosen Strudeln durchsetzten schwarzen Strom entlang und machte sich an die Arbeit. Schlug mit kräftigem Schwung den Rand ihres Siebes gegen die Fruchtträger des Grases, wodurch die kleinen weißen Körner aus den Ähren fielen und genau in das Sieb, das sie darunter hielt. Als geübte Schöpferin brachte sie es, bis die Sonne so hoch gestiegen war, dass der Tag nun wirklich begann, gut und gern auf einen Scheffel Mannagras. Zufrieden kehrte sie zum Haus zurück, nahm einen Krug Regenwasser aus der mit drei eisernen Bändern beschlagenen hölzernen Feuerkufe, die neben dem etwas schiefen, mit schmiedeeisernem Rankwerk verzierten Eingangstor stand, das zur Tenne führte. Eilig legte sie dort die Ernte aus, um sie zu trocknen, was bei den Temperaturen schnell gehen würde. Noch war niemand wach, und sie konnte ihre Vorbereitungen störungsfrei treffen. Ihr Bündel war gepackt, nur den Neunaugenspeer brauchte sie noch. Sie schlich sich durch die Diele an dem stillen Zimmer vorbei, in dem Magdalena, Veit und das Neugeborene schliefen, erreichte die schwarze Küche, deren Fußboden einfaches Feldsteinpflaster bildete, und in deren rückwärtigem Teil sich in vier rußgeschwärzten Schrägen der gewaltige pyramidale Mantelschornstein wölbte. An eng stehenden Regalen vorbei, worin die Fische trockneten, ging sie in die dahinterliegende Kammer ihres schnarchenden Vaters, die sogenannte Hölle, die nur eine winzige Guckscheibe hatte und einen Fußboden aus gestampftem Lehm, der mit kleinen Strohhäckseln versetzt war. Dort würde hinter der großen Truhe und unter dem Gesimse mit den blinkenden Zinktellern das sein, was sie suchte, jene Waffe aus Messing, die angeblich der Bog selbst besessen hatte, der Urahn der Bruchbewohner. Niemand im Dorf hatte es je erlebt, dass dieses für Kriegszeiten bestimmte Gerät mit seinen neuen Zinken hervorgeholt worden war. Oder blickte noch einmal zu ihrem schlafenden Vater. Doch als sie nach der Waffe greifen wollte, erschrak sie. Der Speer war nicht an seinem Platz. Verwirrt kletterte sie mit der Leiter auf den Boden und suchte dort. Vielleicht war er nur verlegt worden. Dann stieg sie in den Keller, aber auch da fand sie ihn nicht. Hieß dies etwa, dass Veit ihn an sich genommen hatte? Oder Radomir? Bedeutete es, dass einer von den beiden für den Tod des Franzosen verantwortlich war? Verunsichert legte sie auf dem nackten Erdboden des Kellers ein weißes Tuch für die Ringelnatter aus, die unter dem Haus ihren Bau hatte. 5 Stücke guten Flumfisch packte sie darauf. Fraßen die Schlangen diese, brachte es Glück. Verschmähten sie sie, trat allerdings das Gegenteil ein. Für sich selbst nahm Oder 2 große geräucherte Aale mit, sowie den verschlossenen irdenen Krug mit dem Mohnsaft. Sie ging zur Tenne zurück, schüttete die getrockneten Samenkörner in die Stampfe, deren Unterseite aus einem ausgehöhlten Erlenstamm bestand. Sie stieß mit einem an der Unterseite verbreiterten steinernen Klöppel die Hülsen der Körner ab. In der Küche bereitete sie anschließend die Schwadengrütze mit Milch und Butter zu. Ein kräftigendes Frühstück, das allen und nicht zuletzt Radomir, der sich gerne direkt aus der Kumm bediente, besonders gut schmeckte. Nach dem Essen, das in aufgelockerter Stimmung verlief, wartete sie ab, bis die Sonne am höchsten stand und der Wind sich komplett legte. Als sie glaubte, unbemerkt zu sein, weil alle zur Mittagsruhe waren, ging sie zum Wasser und belud ihren Nachen. Wolken jagten über den Himmel, sie atmete heftig, legte die beiden Decken, worin sie den neuen Augenspeer hatte einwickeln wollen, ungenutzt in den Bug. Dann besprengte sie ihren Kahn mit dem Schlangenwasser der Ringelnatter. Das brachte Schutz und Weisheit, denn die Schlange, das klügste Tier, lehrte den Menschen, auch die verschlungenen Pfade zu finden. Gerade als sie sich abstoßen wollte, sah sie gegen die Sonne den Umriss einer Gestalt, die vom Haus her auf sie zukam. »Es ist keine Neunaugenzeit.« Radomir sah sie durchdringend an und näherte sich bis auf Armeslänge. Er hielt den langen Speer mit den 9 Zinken in der Hand. »Und mit diesem hier fischen wir nicht.« »Wieso war der Speer nicht an seinem Platz?« »Ich verwahre ihn seit der Sache mit dem Franzosen persönlich auf, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Nicht ohne Grund, wie es scheint. Lukas hat mir erzählt, er hat einen Schrank bauen müssen für den Kahn des Königs, zur Aufbewahrung von Instrumenten. Sicher sind damit Waffen gemeint. Der Speer ist für Kriegszeiten vorgesehen, so will es der Brauch. Jetzt ist eine solche Zeit.« Tränen füllten Radomirs Augen, und er schüttelte seinen Kopf. »Du weißt, ich habe einmal den Widerstand gegen die Fremden angeführt, als sie uns verboten haben, unsere Fische direkt an die Dröbeler aus Frankfurt zu verkaufen, und Kurz mit seinen Kontrollfahrten angefangen hat. Wir waren damals stark, alle Brücher waren vereint, auch die Frauen spielten eine wichtige Rolle. Deine Mutter hat an allen Aktionen teilgenommen. Was mit ihr passiert ist, muss ich nicht erzählen. Und ich will nicht, dass mit dir etwas Ähnliches geschieht. Wir müssen uns wehren, ja, aber Gewalt zerstört. Nicht zuletzt uns selbst.« »Du hast versucht, den grünen Hut zu stürmen, als sie Wollner dort hatten«, entgegnete Oder. »Sie hat für ihr Handeln mit dem Leben bezahlt. Ehrenvoll ist sie gestorben. Lieber tue ich es ihr gleich, als weiter nichts zu unternehmen. Stains Tod hat bei mir etwas verändert. Er wäre noch am Leben, wenn es dieses Boot nicht gäbe. Ich werde Stain rächen. Und ich werde Wollner rächen, meine Mutter, deine Frau.« Der Blick aus ihren dunkelgrünen Augen war traurig. »In Zeiten des Umbruchs verlangt die Oder nun einmal ihr Opfer. Solche Zeiten haben wir.« Sie nahm die Bootsstange und stieß sich vom Ufer ab. Der davongleitende Nachen Oders glich einem Messer, das die makellos glatte Oberfläche zerteilte. 3. Teil: Sumpf. Es war 8 Uhr am Morgen. Geschlafen hatte Leonhard Euler nur wenig, eine Stunde vielleicht unschlecht. Statt einer Matratze lag auf dem hölzernen Bettgestell nur ein Strohsack. Außerdem hatten die Tiere im Stall des Hotels direkt unter seinem Zimmer die ganze Zeit über unruhig gestampft, sowie Stechmücken ihn gepeinigt. Große Quaddeln an seinen Unterarmen zeugten davon. Nun stieg der kalte Schlammgeruch von Fischinnereien durch das offene Fenster herein und verursachte ihm Übelkeit. Draußen war Fischmarkt. Verkäuferinnen mit grauen Hauben auf dem Kopf, barfuß, die blauen mit weißen Punkten bedruckten und ebenso weißen Bändern vor dem Bauch zusammengebundenen Leinenschürzen blutig, keiften ihre Angebote durch die Luft. »Güsten, frische Güsten, Eingemachte Bricken! Eingemachte Bricken! Nur ein Fünfer das Stück! Ein Schock großer Krebse für einen Groschen! Sonderangebot, Mannsarm, dicke Aale, auch nur ein Taler, Leute! Erschöpft ging Euler zum Waschtisch und suchte nach Seife, fand keine, schaute in dem länglichen schwarzen Kasten darunter nach, doch war darin nichts als das abgelaufene Brauchwasser. Eine ungewöhnlich laut surrende, bläulich schillernde Mücke zog vor seiner Nase Achten. Angewidert, da sie in zielgerichtetem Flug auf seinem Gesicht zu landen versuchte, scheuchte er sie weg. Dann beobachtete er sie eine Weile. Ob hinter diesen ellipsenhaften Bahnen ein System, ein Nutzen steckte? Erneut kam sie auf ihn zu, landete unvermittelt auf dem Rücken seiner linken Hand und biss in diesen hinein, was derart schmerzhaft war, dass er unwillkürlich aufschrie. Blut trat aus der Wunde, in der das grauenhafte Tier noch momentelang verharrte, um sich von der austretenden Pfütze aus Blut, Lymphe und Zellflüssigkeit zu nähren, bis er sie totgeschlagen hatte. Verärgert eilte er zum Waschtisch zurück, zögerte aber, weil er nicht sicher war, ob sich das gelbliche Wasser mit dem moorigen Geruch in der Waschkanne für die Wunde empfahl und beschloss, stattdessen eines jener Trockenpflaster zu verwenden, die Katharina ihm mitgegeben hatte. »Bleie, habe frische Bleie, Güsten auch, habe barmen Schneepaar, Döbel, Zupen, Bleie, habe frische Bleie, Güsten auch, habe Häseling, Zander, Zehen.« Er blickte auf seinen Handrücken, dann auf die Quaddeln auf seinem Unterarm, fluchte leise vor sich hin. Diese Ungezieferplage, das würde das Erste sein, was in einem trockengelegten Bruch verschwand. »Feine Leuchtquappen geben schönes Licht, feinste Quappenstreifen, gut fett.« Er ging zur Ablage, auf der sein Gepäck gestapelt war. Ein leichter Geruch von Essig lag in der Luft. Staatsminister von Marschall konnte ihn noch so sehr vor einer Reise mit dem Bateau durch das Bruch warnen. Alles war besser, als in dieser Hölle des goldenen Löwen zu verweilen. Gedankenverloren betrachtete Euler eine fremdartig wirkende Holzmaske, die über der Anrichte hing. Es war die primitive Darstellung eines männlichen Gesichtes mit unglaublich traurigem Gesichtsausdruck. An irgendetwas erinnerte ihn diese Maske, doch fiel ihm nicht ein, woran. Für Momente betrachtete er sich im Spiegel, der in einem wellenhaft gedrechselten Rahmen in fleckiger Goldfarbe über dem Waschtisch hing. Er bemerkte, dass in dem geflochtenen, ansonsten leeren Weidenkorb unter dem Tisch der Korken einer Weinflasche lag, bückte sich und nahm ihn heraus. Cabernet Franc. Der Korken war noch frisch und duftete nach rotem Wein, und zwar keinem schlechten. Eine filigrane Mücke mit langen Beinchen setzte sich auf seine rechte Wade und stach hinein. Wirt und Wirtin. Der Fischmarkt hatte gegen 12 Uhr seinen Höhepunkt überschritten. Die meisten Fuhrwagen waren davongefahren, viele der Stände abgebaut. Ein öliger Dunst von Aal hing in der Luft. Zum Mittagessen, das Euler an einem der Tische vor dem goldenen Löwen einnahm, gab es eine widerliche Plörre, die sich deutscher Kaffee schimpfte und aus Zichorienwurzeln, Wruckenschnitzeln und Eicheln gebraut war, ein übersalzenes Ragout aus Oderkrebsen, bläulich schimmerndes Roggenbrot mit leicht bitterem Geschmack sowie angegorene Buttermilch und ein Holzschüsselchen voller Hirsebrei. Wie gerne hätte er mit Katharina bei Luther am Gendarmenmarkt gesessen und ein anständiges gebratenes Huhn mit Gurkensalat für 8 Groschen verspeist. Bis hierher an den Rand des Bruches waren die Einflüsse der französischen Küche, von denen Berlin so profitierte, offenbar nicht gedrungen. Euler sah sich um. Am Nebentisch saßen 3 Binnenkapitäne und labten sich am Gerstenbier, das ihnen die Wirtin, eine ganz und gar ungewöhnlich aussehende Frau mit pechschwarzer Haut, in Steinhumpen servierte, auf die je ein goldener Löwe gepinselt war. Diese Wirtin, die so gar nicht an diesen Ort passte, trug ein knallrotes Kleid, das im Stile des französischen Hochrokoko mit geknüpften Seidensträngen verziert war, ihre Schultern elegant abfallen ließ und ihre Taille betonte. Als sie ihm zum Abschluss einer Mahlzeit ein Glas Rotwein brachte, bemerkte Leonhard Euler, wie erschöpft sie wirkte. »Cabernet Franc ist leider aus«, sagte sie mit einer wohlklingenden, freundlichen Stimme. Ich könnte Ihnen nur dies hier anbieten, ein Kleberot aus Vriezen. Geht aufs Haus. Geld kann man dafür nämlich wirklich nicht verlangen. Merci beaucoup. Euler verneigte sich und nahm einen Schluck. Die Wirtin hatte mit ihrer Warnung recht gehabt. Der Wein schmeckte nicht nur sauer, sondern außergewöhnlich bitter. Außerdem schwammen Fasern darin. Er konnte sich nicht erinnern, je etwas Scheußlicheres getrunken zu haben. »Glauben Sie mir«, sagte sie und konnte ein Lachen kaum unterdrücken, »ist wenigstens etwas Seltenes. Die meisten der Reben sind erfroren, die letzten Winter waren streng. Man sagt, an den Bruchhängen hat es mal stolze Weinberge gegeben. Das hier sind wohl die letzten traurigen Überreste hiervon. Mein Name ist Lulu. Leonard Euler, angenehm. Auf jeden Fall ein eigensinniger Charakter, also der Wein.« Euler hatte die Fingerspitzen seiner Hände gegeneinander gelegt und betrachtete die schwimmenden Fasern im Glas. Ob hinter ihren vermeintlich chaotischen Bewegungen ein System steckte? Und wenn ja, wie war dies zu berechnen? »Ich würde Sie gerne etwas fragen«, sagte er, während er noch immer in das Rot hineinschaute, »und zwar zu dem Zimmer, in dem ich die Ehre hatte zu nächtigen.« »Ist etwas nicht in Ordnung?« Lulu räumte die Reste des Krebsragouts und der Hirse ab. »Hat die Dämse gestört?« Er sah auf. »Wie bitte?« »Sagt man so nicht in Berlin. Na, die Hitze. Ich habe extra die Lüftungsklappe aufgemacht. Gab's deshalb Probleme mit Gerüchen? Wir haben häufiger Beschwerden wegen dem Stall direkt darunter. Aber wo Pferde stehen und Vieh? Das Wasser ist schon so hoch. Wir können die Tiere nicht mehr auf die Weide bringen.« Sie zuckte mit ihren grazilen Schultern. Nun bemerkte sie die Quaddeln auf seinen Unterarmen. »Ach, ich sehe schon. Versuchen Sie nicht zu kratzen. Soll ich Ihnen Kamillenumschläge machen?« »Wirklich sehr aufmerksam, vielen Dank, aber es geht schon. Sagen Sie, hat ein Monsieur Maistre, der hier ebenfalls nächtigte, auch solche Probleme mit der Dämse gehabt?« Unmittelbar trat Lulu einen Schritt zurück. »Monsieur Maistre?« Es kam ihm so vor, als husche ein Anflug von Angst über ihr apartes, fremdartiges Gesicht. »Darüber weiß ich nichts.« Euler nahm den Korken aus der Tasche seines Rockes, hielt ihn in die Höhe und lächelte. »Er hat doch eigenhändig dafür gesorgt, dass der Cabernet Franc alle ist. Habe ich recht?« Der Gesichtsausdruck der Wirtin veränderte sich erneut. »Ich kann Ihnen leider keine Auskunft geben«, sagte sie mit verschlossener Miene und verschwand mit dem benutzten Geschirr im Innern des Hauses. Nach wenigen Minuten trat ein etwa 50 Jahre alter blasser Mann mit schütterem, rötlich-blondem Haar heraus. Er wirkte schlecht gelaunt und blickte Eule aus kleinen, von roten Äderchen durchzogenen, hellgrauen Augen abschätzig an. Sein Gesicht sah aus, als sei es permanent sonnenverbrannt. Auf seinen blauen, verdreckten Kittel war ein goldener Löwe genäht, der vor lauter Schmutz allerdings kaum mehr zu erkennen war. »Ich habe von Lulu gehört, dass Sie rumgeschnüffelt haben. Aber wir verraten ihr nichts über unsere Gäste«, sagte er mürrisch. Bevor Euler etwas entgegnen konnte, war die Stimme eines dritten Mannes zu hören, der von der anderen Seite an Eulers Tisch getreten war. »Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben?«, fragte er den Wirt. Es war der junge Schreiber des Königs, den Euler beim Diner in Sanssouci gesehen hatte. Er trug eine schwarze Kattun-Knopfhose und ein schwarzes Seidenhemd, militärische Lederstiefel mit Eisenbeschlägen. Auf seinem Kopf saß die hohe, mit dem preußischen Adler in silbernem Strahlenkranz verzierte Mütze der Garde des Königs. »Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Professor Euler«, er verneigte sich tief. »Der Kammerdirektor von Schmettau hat mich beauftragt, Sie bei Ihrer Reise zu begleiten und Ihnen bei jedwedem Problem zur Seite zu stehen.« Er drehte sich zu dem rotblonden Wirt zurück. »Und es scheint mir, als hätten wir hier ein solches. Oder haben Sie die Frage meines Herrn bezüglich der Räumlichkeit und dem Monsieur Maistre bereits beantwortet?« »Irgendwelche Fragen beantworten? In meinem eigenen Laden? Das tut Raule bestimmt nicht.« Wütend drehte der Wirt sich um und verschwand in seiner Gaststube. »Raule also?« Euler paffte einen Zug und blies den Rauch in Richtung der kotigen Gasse. »Ihr Schmettau erwähnte ihn bereits. Offenbar ist dieser Mann nicht glücklich mit unserer Maßnahme und dennoch vermietet er Zimmer an die Kommission.« Euler schüttelte den Kopf. »Aber nehmen Sie doch Platz.« »Vielen Dank.« Der Junge setzte sich, zog die kegelförmige Mütze ab und faltete sie zum Schiffchen. »Der Widersacher des Bürgermeisters, ja, ja. Ich bin über die Lage informiert. Wir werden ihn im Auge behalten.« »Wir?« Euler hob die linke Braue. »Wie bereits angedeutet, ich habe den Auftrag, Sie in dieser unwegsamen Wildnis keine Sekunde unbeobachtet zu lassen, Professor. Wenn die Luft mal dicke wird, ich verteidige Sie mit meinem Leben. Mein Name ist übrigens Rumi, also der Vorname. Mein Nachname tut nichts zur Sache, der ist armenisch und unmöglich zu merken. Sie müssen wissen, Schmettau hat mich bis zur Grenadiergarde des Königs gebracht. Die Schlacht von Hohenfriedberg war meine Feuertaufe.« Rumi zog eine schwere Steinschlosspistole aus seiner Rocktasche und legte sie auf den Tisch. »Ich habe mich dort selbst bewährt und bin seitdem mit geheimen Aufträgen betraut. Wissen Sie, was ein gutes Geheimnis ist?« »Es gibt keine Geheimnisse, werter Rumi«, sagte Euler und sah sein Gegenüber prüfend an. »Nur Aufgaben, die noch nicht gelöst sind. Und stecken Sie Ihre Pistole wieder ein, sonst ist hier gar nichts mehr geheim.« »Wenn nur zwei Männer von einer Sache wissen, und einer von ihnen liegt im Grab, das ist ein gutes Geheimnis.« Rumi grinste. »Machen Sie sich im Übrigen keine Sorgen wegen der Pistole. Ich gehe sparsam mit ihr um. Ich bin Stier, was das Sternzeichen betrifft, stets auf Harmonie bedacht. Wenn die Sonne scheint, das Essen schmeckt, freundliche Gesellschaft mich umgibt und ein gutes Buch in der Nähe ist, bin ich wirklich der friedlichste, glücklichste Mensch auf der Welt. Apropos, ich muss unbedingt etwas Flüssiges zu mir nehmen. Ich hatte in der Roten Lilie einen etwas alten Star zum Frühstück. Das Fleisch war zu fest und übersalzen. Ein grauslicher Nachgeschmack.« Rumi winkte der Wirtin. Sie räumte gerade den Tisch der Binnenkapitäne ab, die lärmend in Richtung Hafen aufgebrochen waren. Zögernd kam sie näher, und Rumi richtete das Wort an sie. »Werden Sie die Frage des Professors beantworten? Können Sie uns etwas über den verstorbenen Monsieur Maistre erzählen?« Lulus Blick huschte in Richtung der zugezogenen Vorhänge der Gaststube. »Möchten Sie noch etwas trinken?« »Ein Gerstenbier, bitte«, sagte Rumi. »Sehr wohl«, antwortete sie, dann fügte sie kaum hörbar hinzu. »Er hat sich in seiner letzten Nacht hier arg betrunken.« »Wissen Sie, weshalb?« hakte Euler nach. »Er war verzweifelt«, antwortete die Wirtin. »Er sagte, dass er sterben müsse.« »Weshalb glaubte er das?« »Es sei etwas in ihm, etwas, das er nicht mehr loswerden könne, etwas Fremdes.« »Etwas Fremdes? Was könnte er damit gemeint haben?« Gespannt blickte Euler sie an. Rechts neben dem Eingang des Hotels wurden die Gardinen zur Seite gezogen. Raule stand dort im Fenster. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, wandte Lulu sich ab und lief hinein. Die Amtsstube. So kurz vor der Flut war Wriezen geschäftiger als zu irgendeiner anderen Zeit. Jeder besorgte noch schnell etwas, traf sich mit jemandem, kaufte ein. Auf dem Weg zu Bürgermeister Fritze schlugen sich Euler und Rumi in das Gassengewirr der Unterstadt. Hier war der Lärm beinahe unerträglich. Die Reklamebanner aus Emaille, die vor den Läden hingen, klapperten im Wind, der von der Höhe kam, das Hungergeschrei von Schweinen gellte durch die Gassen. Ratten quiekten, Reiter zügelten lautstark ihre Pferde und die alte Laurentiuskirche läutete ohrenbetäubend ihre Glocken. »Es ist entscheidend, dass wir uns ein umfassendes Bild verschaffen«, rief Euler Rumi zu und sah nach oben, wo sich über den Giebeln der gedrungenen Häuser knarzend ein Windmühlenrad drehte. »Alles, was wichtig für unsere Gleichung ist, muss erkannt werden, wobei die Relevanz entscheidend ist.« Sie durchliefen den Kiez in Richtung Faule See. Überall werkelten ihr Handwerker, Holzpantoffelmacher klopften, Schubkarren wurden zusammengezimmert, Messer gedengelt. »Eben deshalb, damit also die Raison nicht überhitzt«, rief Rumi, »sollten wir bei der Lösung dieser Gleichung, wie Sie den Mordfall nennen, auch die Poesie nicht vergessen.« »Die Poesie?« Euler hielt inne und sah Rumi voller Verwunderung an. Was hat die damit zu tun? Sie kann ebenfalls Aufgaben lösen. Mit ihrer Hilfe kommen wir der Wahrheit vielleicht sogar am ehesten auf die Spur. Glaubt man das in Armenien? Das gilt überall. Sie liefen nun zwischen den ärmlichen Fischerhäusern des Kiezes hindurch, die deutlich niedriger waren als jene um den Marktplatz herum und gar kein Vergleich zu den Steinhäusern, die an den Hängen von Vrizen standen. Hier in der Unterstadt staute sich die Hitze ins Unerträgliche und fand keinen Abzug. Penetrant stank es nach Fisch, den Ausdünstungen von Menschen, nach Schweiß unterbrochenem, vor allem Urin, der hier und dort in Parabelbögen die Lehmwände dunkelte. Vor einer Absteige untergebracht in einem windschiefen Fachwerkhaus lehnte eine aufreizend gekleidete, etwa 30 Jahre alte Frau und las in einem Buch. Ebenso wie die Wirtin des Goldenen Löwen war sie schwarzer Hautfarbe. Zur Großfriedrichsburg stand in roten, mehr schlecht als recht hingekrakelten Buchstaben auf einem Holzschild, das über der Eingangstür hing. Der Himmel hatte sich bedeckt, als Rumi und Euler nach wenigen Minuten einen Schotterplatz erreichten, der an das anthrazitfarben schimmernde Wasser des Hahnengrabens grenzte. Mehrere mit dicken Eisenketten und Vorhängeschlössern gesicherte Holzschuppen säumten dieses Areal. Zwei öde Stellen mit stillgelegten Backöfen passierend, erreichten sie das Amtshaus. Es diente auch als Gerichtsgebäude und war ein eingeschossiges, in krebsroter Farbe gestrichenes Lehmfachwerk mit gemauertem, turmartigem Anbau, worin sich der Karzer befand. Neben der Eingangstür war der Pranger befestigt, eine Eisenkette mit schwarzeiserner Halsmanschette. »Verfault!« Euler stieß seine Stiefelspitze in die morsche Schwelle des Eingangs. Er nahm sein Notizbuch heraus und schrieb etwas hinein. »Hat das ebenfalls Relevanz für unsere Gleichung, eine verfaulte Schwelle?« fragte Rumi interessiert. »Möglicherweise. Denn entweder fehlen der Stadt die Mittel, ihre repräsentativen Gebäude in Schuss zu halten, oder es führt jemand nachlässig seine Geschäfte.« Euler betrat die Amtsstube. Rumi folgte ihm. Mit aufgeblasenen Backen saß Bürgermeister Fritze altmodisch gekleidet in tannengrünem Wams, Haarbeutel und angeschnalltem Degen hinter einem schweren dunkelbraunen Tisch, der mit leicht nach außen gespreizten Beinen in der Ecke der Amtsstube auf einem Holzpodest stand. Hinter ihm und leicht schief an der Wand hing in einem rot gestrichenen Rahmen ein Porträt des Königs mit schwarzem Dreieckspitz. Umständlich stand Fritze auf, ging auf seine Gäste zu und schüttelte erst Euler, dann Rumi die Hand. Er deutete mit seinem fetten Kinn in Richtung Besucherbank, die etwas niedriger stand als sein eigener Stuhl. »Da sieht man sich also wieder. Mit erlesenen Erdtoffeln kann ich allerdings nicht dienen, noch nicht.« Fritze umfasste mit beiden Händen seinen Bauch, weil ihm das Sicherheit verlieh. »Aber wir werden's dem Sumpf da draußen schon zeigen. Den machen wir so trocken wie einen Furz, und dann wachsen die Knollen.« Er zog das größte Schubfach seines Schreibtisches auf und nestelte darin herum. »Schlimm genug, was diese Hunde mit Maestra angestellt haben. Da sieht man mal wieder, mit wem wir es zu tun haben. Sollte uns eine Warnung sein. Levin, da sitzen die bösen Buben.« Er schüttelte den Kopf. »Da ist das Schlangennest. Wie wär's? Wir fangen uns einen von denen ein, der besonders verdächtig ist. Kapuze über den Kopf, malträtieren ihn, bis er's zugibt, knüpfen ihn auf.« Fritze nahm einen Krug aus Tonerde sowie drei kurze Gläser aus der Schublade, schenkte ein und reichte seinen Gästen je ein bis zum Rand gefülltes Glas. »Ihre lokalen Arbeitsmethoden in Ehren, doch wir werden diesen Fall mit den Werkzeugen der Ratio lösen, nicht mit denen des Mittelalters.« Euler schnupperte an seinem Glas. Der Schnaps roch gleichzeitig scharf und widerlich süß. »Nach Schmettaus Kenntnisstand wurde Maestre zum letzten Mal in Vrizen gesehen. Wissen Sie, wo genau?« »Aber das stimmt doch gar nicht.« Fritze zog seine Speckstirn in Falten. »Der ist kurz vor seinem Tod nach Güstebiese. Wollte sich dort mit Harlem treffen. Fragen Sie den.« »Wie erklären Sie es dann, dass seine Leiche hier in der Nähe gefunden wurde und nicht in Güstebiese?« »Habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt.« »Können Sie mir die genaue Fundstelle auf einer Karte zeigen?« Fritze öffnete erneut die Schreibtischschublade, kramte eine Weile darin herum und holte zum zweiten Mal den Schnapskrug, aber auch eine an den Rändern zerbröselte Pergamentrolle heraus. Er goss die drei Gläser wieder voll, entrollte die Karte auf seinem Schreibtisch, wischte einige hässliche Brotkäfer zur Seite, die sich darin eingenistet hatten, und kniff die Augen zusammen, um die Datierung zu entziffern. »Ist von 1687. Was Neueres haben wir wohl nicht. Können Sie gerne behalten, hier.« »Hier hat mein guter Kurz den Toten entdeckt.« Er deutete auf eine Insel zwischen zwei Ausflüssen der Oder in die Faule See. »Keine Stunde mit dem Kahn entfernt.« Euler sah sich die handkolorierte Landkarte aufmerksam an und schüttelte den Kopf. »Da sind ja Nebelbänke eingezeichnet.« Rumi beugte sich ebenfalls darüber. »Und sehen Sie dieses aufgerissene Hechtmaul hier? Geradezu märchenhaft. Früher hätte man wohl Drachen gemalt.« »Dort ist das Jäckelsche Loch«, sagte Fritze. »Märchenhaft würde ich die Gegend aber nicht unbedingt nennen. Machen Sie lieber einen großen Bogen darum. Ist zu Flutzeiten ein ziemlicher Strudel.« Euler rollte die Karte zusammen. »Können wir jetzt den Toten in Augenschein nehmen?« »Geht sofort los.« Fritze lief zum Fenster, stieß es auf, öffnete seinen Hosenschlitz und pinkelte ungeniert hinaus. Der grüne Hut. Der Bürgermeister führte seine Gäste einen modrig riechenden Gang entlang. Der Boden war feucht und gab unter ihren Schritten schmatzend nach. Links wie rechts gingen hinter dicken Eisengittern winzige Zellen ab, vier an der Zahl. Wie jedes Mal, wenn er den grünen Hut betrat, der seinen Namen von dem moorig-grünlichen Schein der Quappenstreifen bezog, geriet Fritze in aufgeräumte Stimmung und fühlte sich ganz in seinem Element. »So, da sind wir auch schon!« Am Ende des Ganges angekommen, öffnete er eine mit Eisenbeschlägen versehene Tür, nahm die Fackel von der Wand und leuchtete ins Innere eines achteckigen Raumes. Dort stand eine grob gehauene große Holzfigur ohne Kopf, dafür mit eindrucksvollem Fischschwanz. »Unsere Odernixe. Wer mit dem Tod bestraft wird, muss sie umarmen. Unter ihr geht dann eine Klappe auf, und wer sich nicht mehr an ihr festhalten kann, der fällt ins Loch. Direkt auf die Spieße und Räder, die wir im Loch aufstellen.« Fritze beugte sich herab und zog an einem eisernen Ring, der unterhalb der Odernixe im Boden eingelassen war. »Wir nutzen die Grube auch als Leichenraum. Ist am kühlsten dort.« Er zog die Klappe nach oben, und über eine wackelige Trittleiter gelangten sie in einen dumpfen Raum, in dem aufrechtes Stehen nicht möglich war. In der Ecke stapelte sich allerlei Gerät aus Holz und Metall, die Spieße und Räder, von denen Fritze gesprochen hatte, verschiedene Speere und Schwerter. Vor ihnen auf der Erde lag ein Sarg, in dessen Deckel ein preußischer Adler eingeschnitzt war. »Komm, Junge, hilf mir mal«, sagte Fritze zu Rumi. Gemeinsam hoben sie den Sargdeckel an. Der Leichnam von Maistre war seziert worden, die Haut über Bauch und Brust aufgeschlitzt und zur Seite geklappt. Zahllose Käfer hatten sich über die Innereien und über das, was die Aale übrig gelassen hatten, hergemacht. Überall wimmelte es von winzigen Fliegen. Fritze schüttelte den Kopf und wandte seinen Blick ab. Leonhard Euler griff in die Brusttasche seiner Weste, zog ein Fliedertuch heraus und hielt es sich vor Nase und Mund. Dann nahm er die achromatische Linse aus der Westentasche und beugte sich nach unten. Eingehend betrachtete er Maistres Lunge, dann die Leber und weitere Organe. »Die Milz ist vergrößert«, sagte er nach einer Weile, »und in der Leber sind dunkelpigmentierte Granulate erkennbar.« »Granulate?« fragte Rumi alarmiert. »Sind das womöglich die Fremdkörper, von denen Maistre zur Wirtin des Goldenen Löwen gesprochen hat?« »Fremdkörper? Welche Fremdkörper?« Irritiert kniff Fritze die Augen zusammen. Dann deutete er auf die linke Seite von Maistres Brust. »Sehen Sie doch hier, die neuen Löcher über dem Herzen. So ist er ums Leben gekommen. Das war der Fischspeer.« Das Bateau. Ein weich gefederter, schwarz lackierter Landauer fuhr sie am Ufer der faulen See entlang. Das Laub der Weißbuchen, die den Wasserrand säumten, leuchtete. Singdrosseln flöteten weich und zart. »Um eine Sache möchte ich Sie künftig bitten, Rumi«, Weder Fritze noch einer anderen Person lassen wir Informationen zukommen, wenn dies für uns, also für die Lösung des Falles, nicht gewinnbringend ist.« Romy schwieg eine Weile. »Sie meinen die Fremdkörper?« »Richtig. Aber Schwamm drüber.« »Ah, da sind wir schon.« Das Werftor des Lukas Kopeck stand offen und der Kutscher fuhr auf den Hof. Eine malvenfarbige Kutte bedeckte den Kahn. Lukas starrte auf die Brandung der faulen See, die zittrigen Arme hielt er hinter dem Rücken verschränkt. Als er Geräusche vernahm, fuhr er herum und starrte die beiden Besucher zunächst regungslos an. Dann zog er, ohne zu grüßen, mit einem Ruck die malvenfarbene Abdeckung weg. Etwas Goldenes schwamm da, mit neuen Leinen am Ufer festgemacht. Etwas Freches. Wie ein Raubfisch sah das aus, wie ein riesiger goldfarbener Stör. Ein schnittiger Zander vielleicht. Die Sonne strich über die fachmännisch verarbeitete, hunderte von Jahren alte Eiche, die zur Flins geworden war. So hieß das Boot, nach dem wendischen Totengott benannt. Euler legte die rechte Hand an die Relingkante. Makellose Verarbeitung, das sah er sofort. Wie das Holz strahlte und wie alles organisiert war. Da lag die Takelage sauber aufgerollt, der Anker war an seinem Platz, das Schwert stak frisch und unbenutzt aus seinem Kasten heraus. Ohne zu zögern ging er an Bord. Ja, hier gab es das Notwendige, aber auch das Besondere. Ein Räucheröfchen war in eine Nische eingepasst, daneben eine handliche Druckmaschine, die Zigarrenspitzen abschnitt. Er zog die in Tarsien verzierten Seitentüren des Schreibtisches auf. Ein Oktant, Messbänder, ein Richtkreis. In der mittleren Schublade war Papier von edelster Qualität untergebracht. Sauerkleesalz gegen Tintenflecken, handliche Notizbücher mit marmoriertem Einband und eingesteckten Düsseldorfer Schreibfedern, sogar schon angespitzt. Lukas zeigte ihm die Kajüte. Für die drei schmalen Betten gab es feinste Wäsche aus Eberswalde. Sie konnten durch das Herausnehmen zweier Bretter in ein größeres Kanapee verwandelt werden und die Kajüte damit zum Salon. An der eng gerippten, aus Eichenstäben zusammengesetzten Decke hing an einem Zapfen, der die Bewegungen des Kahns im Wasser ausglich, eine blinkende Messinglampe, die mittels getrockneter Quappenstreifen betrieben wurde. Eine große hölzerne Truhe stand für das Gepäck bereit. Der Vorratsschrank in der Kombüse war gefüllt. Lukas fragte, ob er erklären solle, wie das Gefährt zu manövrieren sei. Euler blickte ihn an. Er habe in jungen Jahren eine Arbeit über die optimale Anordnung von Masten auf Segelbooten verfasst, welche mit einem Preis der Akademie in Paris versehen worden war, entgegnete er. Sobald unser Gepäck an Bord ist, legen wir ab. Lukas sah mit erschöpftem Blick zum Himmel. »Vielleicht kommt die Flut schon diese Nacht. Dann gibt es keine erkennbaren Wasserwege mehr und überall Untiefen. Man kann auflaufen, stecken bleiben, und die Brühe ist scharf, voller Rost, schleimig, wie der Sud von Pökelfleisch. Frisst Löcher in die Füße. Warten Sie das alles lieber ab. In 10 Tagen sieht die Sache anders aus.« »Eilen Sie in die Stadt zurück«, sagte Euler zu Rumi, als habe er Lukas' Einwand überhaupt nicht gehört. »Engagieren Sie Scheuerleute für das Gepäck. Ich mache mich derweil mit diesem herrlichen Bateau vertraut. Und suchen Sie Dr. Süßapfel auf. Fragen Sie ihn bitte, ob er verifizieren kann, dass die Speerwunde tatsächlich die Todesursache war. Bitten Sie ihn außerdem um eine Schätzung, wie lange der Leichnam wohl im Wasser gelegen hat.« Rumis Mutter und der Sumpf. In der schnellen, offenen Kutsche fuhr Rumi zum Wriezener Marktplatz zurück. Nun lag es an ihm, letzte Vorbereitungen zu treffen für etwas, wovon er seit langer Zeit träumte. Seit er 5 Jahre alt war, genauer gesagt seit dem Tod seiner Mutter, wie der Landauer am Ufer der Bardaune entlangfuhr, sah er, wieder einmal und wie so häufig, den verhängnisvollen Tag, der seinem Leben eine entscheidende Wendung gegeben hatte, in allen Einzelheiten vor sich. Ja, er hatte sich geschworen, jedes Detail zu behalten, um auf diese Weise möglichst viel von seiner Mutter zu bewahren. Ihr Lächeln beim Abschied, ihr heiteres Gemüt an ihrem letzten Tag, ihre tiefen, dunklen Augen. Er sah, wie sie an jenem Unglückstag gegen 2 Uhr das Haus in Charlottenburg verließ, um im benachbarten Hopfenbruch, einem Moorgebiet, spazieren zu gehen. Rumi hatte sich nach einem Schachspiel, dem ersten, das sie ihn hatte gewinnen lassen, mit einem Kuss von ihr verabschiedet, dann ungeduldig auf ihre Rückkehr gewartet und war immer nervöser geworden, als sie nach der verabredeten Zeit nicht aufgetaucht war. Irgendwann, als er längst gewusst hatte, dass etwas passiert sein musste, hatte es an der Tür geklopft. Es war der Kammerdirektor von Schmettau gewesen, ein enger Freund seiner Mutter. Er hatte geweint und Rumi in den Arm genommen und ihm erklärt, dass sie einen falschen Tritt gemacht hatte und herabgezogen worden war. Man habe sie nur noch erstickt bergen können im Moor. Seitdem hatte Rumi sich geschworen, ihren Tod zu rächen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen, doch nun bekam er tatsächlich Gelegenheit dazu. Er würde dabei helfen, Sumpf zu vernichten, auszutrocknen, Boden festzumachen, damit nie wieder ein Mensch darin versank. Nachdem er zwei Scheuermänner beauftragt hatte, das Gepäck des Professors vom Goldenen Löwen zur Werft des Lukas Kopeck zu bringen, inklusive eines frisch eingetroffenen Briefes von Marschall, holte Rumi sein eigenes Bündel aus der Roten Lilie, dem Nachbargebäude des Hotels. Dort hatte er für nur 3 Pfennige auf dem Dachboden genächtigt, sich diesen allerdings mit Mäusen, Küchenschaben und bepelzten, unangenehm riechenden und ihn sogar beißenden Käfern teilen müssen. Als nächstes ging er zur Praxis des Dr. Süßapfel, doch dessen Helferin sagte, der Doktor nehme seine Schlafstunde ernst und komme erst gegen 2 Uhr am Nachmittag. Um die Zeit zu überbrücken, lief Rumi in die Rote Lilie zurück, deren Schankraum um diese Zeit gut gefüllt war. Erneut gab es Star als Mittagstisch, weshalb er beschloss, sich vor der Abreise lediglich mit einem Bier zu stärken. Zu seiner Freude entdeckte er den Pritzdabel Kurz, der ihn auf Vermittlung Schmettaus am gestrigen Tag in der Stadt empfangen hatte. Der Pritzdabel mochte simpel und nicht der hellste sein, immerhin war er aufrichtig, und so zögerte Rumi nicht und setzte sich neben den schwarz gekleideten Mann. Kurz war trotz der frühen Stunde beschwipst und machte keinen Hehl daraus. Schließlich war Flutzeit. Auch er freute sich über die Begegnung. Er rückte ein Stück zur Seite, damit für beide genug Platz war an der über und über mit Fischmessern bearbeiteten Theke, und bestellte dem Jungen bei Schmidt, dem Wirt, ein Bier. Dann plauderten sie über die anstehende Reise mit dem nagelneuen Kahn, den Kurz über die Maßen bewunderte. Als Rumi von der Landkarte mit den Nebelbänken und dem aufgemalten Hechtmaul berichtete, weitete Kurz seine Grimasse zu einem echten Lachen, so dass seine Augen komplett in ihren Höhlen verschwanden, und merkte an, der gute Fritze wolle sie wohl in die Irre leiten. Ob es aktuellere Karten gäbe, wusste er allerdings nicht. »Eine Sache noch. Die Wunde in Maestres Herzgegend. Haben Sie diese mit eigenen Augen gesehen, gleich als Sie ihn fanden?« Mit einem schwer zu lesenden Ausdruck im Gesicht blickte Kurz ihn an, legte seine Stirn in Falten und bleckte den Mund zum Rechteck. »Komisch, dass du mich das fragst.« Er trank seinen Humpen aus und bestellte nach. Dann schüttelte er seinen quadratischen Schädel und hustete. »Aber vielleicht auch gar nicht komisch, weil zuerst, also im Bruch, da ist mir die Wunde nicht aufgefallen.« »Aber sie hätte doch für Sie zu sehen sein müssen.« Kurz zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Ich war ganz schön von den Socken. Erst als Süßapfel zur Stelle war, den ich holen ging, nachdem ich die Leiche in der Amtsstube abgelegt hatte, und als der Doktor die 9 Löcher am Herz bei der Obduktion entdeckt hat, da habe ich sie auch gesehen.« Dr. Süßapfel, der einen engen weißen Kittel über seinem Bäuchlein trug, gähnte gerade herzhaft, als Rumi zum 2. Mal seine kleine Praxis in der Wriezener Unterstadt betrat. Er wischte sich mit einem Taschentuch über die Glatze und hörte seinem Besucher aufmerksam zu, musterte ihn mit flinken grauen Augen und entschied, dass dem Jungen zu trauen war. Dann gab er freimütig Auskunft über den, wie er es bezeichnete, interessanten Leichnam des französischen Ingenieurs und sagte, dass ihm die 9 Löcher in Maestres Herzen sofort aufgefallen waren und es bezüglich der Todesursache deshalb keine Zweifel gegeben hatte. Merkwürdig, zumal wenn er jetzt darüber nachdächte, seien ihm allerdings die Gewebeschwellungen und Flecken am gesamten Torso vorgekommen, da sie nicht durch die Stichwunde und nur bedingt durch einen längeren Aufenthalt im Wasser zu erklären seien. »Was meinen Sie, Doktor, wie lange dieser Aufenthalt im Wasser gewesen sein könnte?« Süßapfel zuckte mit den Schultern und schob seine fleischige Unterlippe vor. »Einen Tag und eine Nacht, schätze ich mal.« »Diese Flecken und Schwellungen, woher könnten sie stammen?« Süßapfel sah zur Decke, dann zuckte er mit den Achseln. »Blutungen, ungewöhnlich starke innere Blutungen. Wenn ich ehrlich bin, so etwas wie diese Leiche habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen.« Insel. Es war windstill, und mit der Strömung, die allerdings das präzise Steuern erschwerte, kamen sie rasch voran. Links und rechts am Ufer wuchsen in sattem Grün Brennnesseln, dahinter mannshoch das Schilf, durchsetzt mit den weißen Blüten der Trichterwinden. Die Anstrengung des Ruderns ließ Euler abschalten, und auch die Sache um Maistre, die er immer wieder von allen Seiten beleuchtet hatte, für eine Weile vergessen. Während sie unter einem weiten Himmel das klare, hellgrüne Wasser durchschnitten, gelangte er nach einigen Minuten in einen Zustand, der ihn an Schweben erinnerte. Auch Rumi genoss diese erste Fahrt. Nach einer guten Stunde hatten sie die gesuchte Insel erreicht und legten dort an, wo sich die Bardaune in die faule See ergoss. Ausgiebig untersuchten sie das von Schilf auf der einen Seite sowie auf drei Seiten von Wasser umschlossene Uferstück. Die Spuren des Pritzstabels waren deutlich zu erkennen, die Schleifrillen seines Kahns, seine Fußstapfen im Morast sowie die Eindrücke im Boden, die anzeigten, wo der Leichnam gelegen haben musste und welche Strecke Kurz ihn bewegt hatte, um ihn in sein Boot zu verfrachten. »Woher, Rumi, ist der gute Maestre wohl gekommen, bevor er als Leiche an dieser Stelle lag?« Aufmerksam sah Euler sich um. »Entweder landete er per Kahn an, oder er muss durch das Schilf gebrochen sein.« »Würden Sie so freundlich sein und versuchen, diese Vegetation zu durchdringen?« Rumi ging auf die grüne Wand aus Schilfrohr zu, die mehr als mannshoch in die Höhe wuchs. Mit beiden Händen probierte er, sich einen Durchgang zu verschaffen, doch auch bei größter Anstrengung gelang es ihm nicht. Beinahe unbeweglich und viel zu dicht standen die armdicken Rohre. »Er muss also vom Wasser gekommen sein.« Euler blickte über die faule See hinweg und die Bardaune hinauf. »Doch mit wem? Und was ist dann passiert? Wir finden hier keinerlei Spuren, die auf einen Kampf hindeuten.« Euler deutete auf die Eckpunkte, die das morastige Ufer begrenzten. »Vielleicht hat ihn jemand tot hier abgelegt.« »Ich sehe nicht einmal Fußspuren einer weiteren Person. Wer hat ihm den Speerstoß verabreicht?« Euler schüttelte den Kopf. »Wenn Sie mich fragen, bleibt nur eine Möglichkeit. Maestre kam alleine hier an und war zu diesem Zeitpunkt schon tot.« Der natürliche Fluss der Geschichte. Kurz hinter der faulen See, wo sie in den Hahnengraben bogen, endeten die Wegmarken, jene Holzpflöcke, deren Spitzen auf Steuerbordseite mit Zweigen versehen waren, und sie gerieten in ein unübersichtliches Delta aus Schlenken und Armen, niedrigen Fließen und Gräben. Jeden Abzweig notierte Euler und verglich ihn mit der Karte. Häufig waren diese Durchlässe recht kurz und führten in einer Schleife zu eben dem Gewässer zurück, von dem sie abgezweigt waren. Befand es sich so, machte er eine Markierung und schlug vor, einen solchen Mäander zu kopieren, den Verlauf zu begradigen, um schnelleren Verkehr auf dem Hauptstrom zu ermöglichen und dadurch das umliegende Land trocken zu machen. Gewissenhaft ging er seiner Arbeit nach, zeichnete jene Erddämme ein, die sogenannten Sommerdeiche von je 5 Fuß Höhe, die Maestres Plan vorsah, um die Landschaft links und rechts vor künftiger Überschwemmung zu sichern. So kamen sie langsam, aber gewinnbringend voran. Als nächstes, und zwar als sie über den Landgraben zum ersten Mal den Hauptarm der Oder erreichten, machte er sich daran, die Strömungsgeschwindigkeit zu messen. »Nun nicht mehr rudern«, bat der Rumi, nahm aus der obersten Schublade des Instrumentenschrankes die Logge heraus. Ein viertelkreisförmiges Holzbrett, das mit Blei beschwert und an einer Leine befestigt war, und ließ sie ins Wasser. Dann drehte er das Lockglas um, eine einfache Sanduhr, und maß die Zeit, die es brauchte, bis die Strömung die Leine gestrafft hatte. Er notierte den Wert und setzte Zeit und zurückgelegte Strecke ins Verhältnis. Es war früher Abend, als sie über den Drehzerzopf und die Zispe, die sich in engen Kurven durch das Dickicht schlängelte, den Fährkrug bei Schiffmühle erreichten. Die Gaststube war bereits geschlossen. Nirgendwo waren Menschen zu sehen. Es hatte abgekühlt und die Luft fühlte sich wie eine dezente Umarmung an. In der tiefstehenden Sonne, die über den Wellen glitzerte, leuchteten die Binsen und Blätter der mit ihren Wurzeln teils im Wasser stehenden Eschen und Stieleichen golden auf. Zahllose, aus der Ferne wie kleine bunte Tupfer aussehende Vögel jubilierten im Ufergebüsch. Euler stopfte eine Pfeife und rauchte zwei rasche Züge, um sie richtig zum Glühen zu bringen. Dann drückte er mit dem Stopfer die Asche nach unten. Wütend umsurrten ihn Stechmücken, kamen aber wegen des Rauches nicht an ihn heran. Er nahm einen weiteren, dieses Mal ruhigeren Zug. »Für mich ist eines unbestreitbar«, sagte er zu Rumi, der sich auf der Heckbank vom Rudern ausruhte. »Unsere Bemühungen um Auflösung des Todes des Monsieur Maistre stehen in einer engen, wenngleich noch unbekannten Relation zu dem tatsächlichen Wert dieses Moores, das wir durch unsere Vermessungsarbeiten zum Verschwinden bringen. Wir müssen hier Dinge in Beziehung setzen, von denen wir vorher nicht glaubten, dass sie in Beziehung stünden. Doch letztlich werden wir dadurch in eine Tiefe vordringen, die uns die Wahrheit erkennen lässt.« Er legte seine Pfeife auf ihrem Untersetzer ab, zog die Schublade auf und holte den Brief Marschalls sowie die dicke Mappe hervor, die Schmettau ihm zur Verfügung gestellt hatte. Zunächst las er Marschalls Zeilen, die Rumi aus Wriezen mitgebracht hatte. Der Staatsminister erinnerte an ihr Gespräch in Ranft und schrieb, dass der letzte Brief Maistres tatsächlich nicht am krummen Ort, sondern aus Wriezen abgeschickt worden war. Nun schlug Euler die Kladde von Schmettau auf. Ganz oben war mit Faden das Gutachten Haarlems eingeheftet, das zugunsten des Maistre-Plans verworfen worden war. Darin war ein Gewinn durch die Melioration von lediglich 7664 Morgen prognostiziert. Euler überflog das Gutachten zunächst nur, doch an einer Stelle stutzte er. Um die Kosten zu refinanzieren, hatte der Deichoberinspektor vorgeschlagen, pro trockengelegten Morgen einen jährlichen Zins einzufordern. Explizit ausgenommen von solchen Zahlungen wurde das Gut Ranft, obwohl dieses mit 1460 Morgen neuem Land erhebliche Zugewinne hätte. Aufmerksam blätterte Euler in dem einspaltig geschriebenen Gutachten weiter. Was ihn nach einer Weile ebenfalls verwunderte, war die Tatsache, dass Haarlem weder die Kosten des von ihm vorgeschlagenen Grabens budgetierte, noch Berechnungen anstellte, welchen Gewinn das Bruch in seinem derzeitigen Zustand seinen Bewohnern, aber auch seinen Besitzern durch Abgaben einbrachte. Den Fischreichtum, von dem so viele sprachen, und der augenscheinlich war, er musste nur über Bord blicken, tat Haarlem mit der flapsigen Bemerkung ab, dass einer Kuh ein höherer Wert zukomme als ein paar Plötzen. Hatte sich der Deichoberinspektor mit den realen Werten nicht beschäftigen wollen, weil er als künftiger Viehzüchter Eigeninteressen vertrat? In dieser Nacht kam die Flut. So tief die Menschen auch schliefen, sie bemerkten es, denn sie kannten den Ton der unzähligen aufsteigenden Blasen genau, dieses Schwappen überall und das Plätschern, Glucksen und Rauschen, das Schlagen von treibendem Holz an die Schutzwelle aus Dung, sowie jenes eigentümliche Gefühl, das sich einstellte, wenn alles, was lose gewesen war, angehoben wurde und ins Trudeln geriet. Es war bekannt, dass in solchen Nächten häufig neue Bruchkinder gezeugt wurden, denn es waren Stunden voller Zauber und Veränderung, und etwas von der Energie, mit der das unbändige Wasser aufgeladen war, übertrug sich auf die Menschen. Endlich, nach so viel eingeschränktem, vorgeschriebenem Lauf zwischen den bekannten Ufern, gab es Freiheit, Regellosigkeit und ungehemmte Entfaltung. Endlich nach Herzenslust sich laben können, ohne Zwang, ohne vorgeschriebenes Ziel, endlich zügellos mäandern. Flut. Die Brücher spürten, wie es die tiefste Tiefe ihrer Seele anrührte. Wie lange Verborgenes in diesem Rauschen nach oben stieg. Sie kannten diese Gefühle und genossen sie, denn die Gewaltigkeit des Vorgangs strahlte Ruhe und Schönheit aus und beruhigte alle verwirrten Empfindungen. Als Oda am Morgen auf ihrem Nachen unter der warmen, sie vor dem Wetter schützenden Leinendecke erwachte, war alles, was das Auge gestern noch abgelenkt hatte, verschwunden. Nirgendwo war ein Ufer zu sehen. Nur in der Ferne die Umrahmungen der Endmoränenhänge, die das Bruch wie ein riesiges Tableau einfassten. Mitten auf dem rötlich schimmernden Wasser trieben, schwimmenden Gärten gleich, herausgebrochene Erdstücke voller Orchideen, mit breitblättrigem Knabenkraut besetzt, den Rispenblüten des Baldrians. Oder wurde von einem Gefühl heiliger Erregung gepackt. Für sie war es, als habe Gott sich ausgegossen in die Welt und schlage nun überall seine Augen auf. Sie wusste, dass in allen Dörfern des Bruches die Menschen erwachten und sich ebenfalls an diesem Schauspiel ergötzten. Sie fühlte sich eins mit ihnen, und Tränen überschwemmten ihre Augen. Alle dort draußen im Bruch würden nach den aufwühlenden Ereignissen der vergangenen Tage und dem Tod des jungen Steen mit dieser Flut die Hoffnung auf einen neuen Anfang verbinden. Ja, sie musste alles tun, um diese Welt vor dem Untergang zu beschützen. Sie blickte in die Ferne. Irgendwo musste es sein, das Bateau mit dem Namen Flins, das mit seinen Instrumenten all das kommende Unglück beschleunigte. Sie umfasste mit beiden Unterarmen ihren Oberkörper und atmete gleichmäßig, bis sie sich ruhiger fühlte. Halluzination. Noch vor dem Morgengrauen erwachte er. Die Kajüte war zu eng, er schwitzte stark, von draußen schlugen Äste gegen das Boot. Fröstelnd kämpfte sich Leonhard Euler in seinem Schlafrock aus grobem blauen Düssel an Deck. Ihm war übel und schwindlig, und er bekam nicht richtig Luft. Mit letzter Kraft schaffte er es bis zur Reling und übergab sich, sah, wie zahllose Fische sich um sein Erbrochenes balgten, und übergab sich erneut. Er versuchte, ruhig zu werden. Was war nur los mit ihm? Und wo befanden sie sich? Sie trieben ja. Ein erster Lichtstrahl zeigte sich. Zunächst war nur ein heller Punkt zu sehen, doch rasch stieg zum Teil verdeckt vom Schleier der Wolken der Kreis der Sonne über die Linie des Horizonts. Nebelbänke lagen auf dem milchig dampfenden Wasser und erinnerten an riesige Kaffenkähne. Rumi kam an Deck. Eingeschüchtert sah er sich um. Wasser überall, kein Land mehr in Sicht. »Professor, sind wir noch in Brandenburg?« Plötzlich stutzte er. »Hören Sie das?« Ein traurig klingendes Stöhnen zog über die kipplige, silbergraue Wasserfläche hinweg. Es schien aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen. »Was ist das?« Behende kletterte Rumi auf das Kajütdach und blickte sich um. »Der Morast produziert merkwürdige Laute. Schlick setzt sich ab, Wasser steigt auf.« Euler wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wieder zog das klagende Geräusch über den von Wasser bedeckten Sumpf. »Nein, Professor, das kann es nicht sein. Das ist etwas anderes. Eine Seele, ja, eine unterirdisch fließende, tausendfach verzweigte Seele.« »Lieber Rumi, jetzt geht die Poesie mit Ihnen durch. Denken Sie bitte daran, die Klinge der Ratio ist unser einziges Werkzeug bei dieser Reise, und sie ist ein ausreichendes. Es gibt in jedem Falle eine wissenschaftliche Erklärung für diese Töne. Dass sie seltsam klingen, da stimme ich Ihnen gerne zu.« Rumi schüttelte den Kopf. Mit einem Mal weiteten sich seine Augen. »Schauen Sie doch da! Was zum Teufel ist das?« Euler drehte den Kopf und folgte Rumis Blick. Kaum mehr als einen Steinwurf entfernt, löste sich eine der Nebelbänke auf, und eine von dunklen Flecken zersetzte Ebene kam zum Vorschein. Heiser krächzend stiegen Raben auf, wurden von den niedrig hängenden Wolken verschluckt. »Professor, sehen Sie das?« Vor ihren Augen veränderte sich die Fleckung aus Nebel und schwarzem Wasser, wirkte immer geometrischer und ähnelte einem riesigen Schachbrett. Mehrere Figuren, größer als Menschen, befanden sich darauf. Waren es Wolken? »Erkennen Sie den weißen Turm, wie er loszieht, dort auf das schwarze Ross zu, das im Nebel zu flüchten versucht?« Euler antwortete nicht, doch er sah es ebenfalls. Das merkwürdige Gebilde, das tatsächlich an einen Turm erinnerte, nahm die Verfolgung der Nebelgestalt auf, die Rumi als Ross bezeichnet hatte. Der Reiter, der auf diesem saß, versuchte zu entkommen. Da stieg das Pferd, als fürchte es sich vor dem Turm, mit den Vorderhufen in die Luft. »Er stürzt, Professor, der Reiter stürzt!« Die weiße, vertikal ausgerichtete Wolke des Turms kam immer näher an den abgeworfenen Reiter heran, der sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte und unerbittlich nach unten gezogen wurde, während sich der nebulöse Turm direkt neben ihm befand. »Der Turm versenkt ihn, Professor!« Der Reiter konnte seinen Kopf gerade noch so an der Oberfläche halten, doch sein ganzer Körper war bereits eingesunken, und nun saugte ihn das Moor, das von seinem Griff nicht mehr abließ, vollständig in die Tiefe hinab. »Bei allem, was mir heilig ist!« Rumi richtete die Steinschlosspistole aus und zielte. »Schauen Sie doch! Die Erscheinung bekommt ein Gesicht!« Euler blickte über die von Dämpfen verhüllte, sumpfige Landschaft. Vor seinem Auge verwandelte sich das Nebelgespinst des weißen Turmes in einen von ausufernden Perückenwellen umrahmten Kopf, der ihm nur zu bekannt vorkam. »Guter Gott!« rief Rumi und ließ die Waffe sinken. »Der Turm! Es ist der Deichinspektor! Es ist Simon von Harlem! Wissen Sie was, Professor? Das ist ein Zeichen! Harlem ist unser Mörder!« Ratio. Euler schlug mit der flachen Hand auf seinen Unterarm, produzierte eine rote Schliere und wischte die tote Stechmücke von sich ab. Er kniff das linke Auge zusammen, um gegen die Sonne, die durch die Wolken gebrochen war, besser sehen zu können. »Lieber Rumi, es gibt eine eiserne Regel, was die Lösung einer solchen Gleichung betrifft. Niemals dürfen unsere Erkenntnisse irrationalen Gesichten und daraus resultierenden Vermutungen geschuldet sein. Lassen Sie uns, wie erwähnt, alleine die scharfe Klinge des Verstandes verwenden.« »Aber selbst dann hat doch Harlem den allermeisten Grund.« Rumi schnitt zwei Stücke Käse ab und schüttelte den Kopf. »Ist es nicht offensichtlich? Maestre hatte mit seinem Wunsch, die großen Findlingssteine und die alten Gebeine der Wände vom krummen Ort an einen anderen Platz zu verfrachten, eine erhebliche Erhöhung der Kosten riskiert. So hat es ihn Frau von Marschall berichtet. Und dies, wo die Finanzen ohnehin knapp sind nach dem Schlesischen Krieg. Harlem musste fürchten, dass der König die ganze Sache abbläst. Sein Lebensprojekt stand auf dem Spiel, noch bevor es so richtig begonnen hatte. Da hat der ehrgeizige Deichoberinspektor Fakten geschaffen. Außerdem hat er es nie verwinden können, dass Maestres Plan eindeutig der bessere ist und zur Ausführung kommt und nicht sein eigener. Das sind doch mehr als irrationale Vermutungen, Professor.« »Gekränkte Eitelkeit ist ein starkes Motiv, so viel gestehe ich Ihnen zu. Aber nein, Rumi, wir haben es hier mit einem größeren Bild zu tun. Wir müssen einen Schritt zurücktreten, um es zu erkennen. Und ich befürchte, es bleibt nicht bei Maestre. Es werden weitere Menschen sterben, und zwar nicht von Harlems Hand.« Rumi schaute über das Wasser. »Glauben Sie das wirklich?« »Ja, und ich muss sogar annehmen, dass der Täter es auch auf uns abgesehen hat, denn wir, und zumal ich selbst, stehen für das Gelingen dieser Maßnahme. Deshalb müssen wir ihm rasch auf die Schliche kommen, schneller sein als er. Gleichzeitig muss ich zugeben, dass ich mich verschätzt hatte. Was meinen Sie damit?« »Ich hatte geglaubt, je tiefer wir in den Sumpf vordringen, desto leichter würde es sein, das dunkle Etwas, das uns alle umgibt, zu erhellen. Doch das Gegenteil ist der Fall.« Der krumme Ort. Ein Kiebitz vollführte mit weit ausholendem Schlag seiner gerundeten Flügel sonderbare Wendungen in der Luft. Unzählige Libellen flogen knapp über dem Wasser, Käfer summten, grünmetallische Fliegen blitzten. Halb versunken am Ufer wuchsen Ehrenpreis, Buch und Windröschen. Träge zogen am Himmel hochgetürmte Wolken über das Bruch hinweg. Auf dem Boden der Grube, wo an diesem Tag etwa 250 Männer schufteten, stand knietief das rostfarbene Wasser. Unermüdlich tauchten die Arbeiter ihre Schippen in den Schlamm, hieften ihnen Holzkübel, die ihre Kollegen in einer Kette zum Grubenrand durchreichten, wo man die Erde zwischen den ausgebrachten Weidenrutenbündeln hinkippte, die man Faschinen nannte und die der aufgeschütteten Erde Halt gaben. So wuchs das künftige neue Flussbett zur gleichen Zeit wie der Deich, der dieses in Schranken halten würde. Überall am krummen Ort war Wasser. Es kam aus dem Boden, füllte die Fußtritte der Männer, machte die Erde schwer und sorgte dafür, dass die Arbeit Plackerei war. Mit Sonnenaufgang begann die Schicht. Wer eine Pause einlegen durfte, Nahrung zu sich nahm und sich aus der Grube auf den Hügel zurückbegab, vernahm auch von dort die niemals verstummenden Geräusche der Baustelle, das Einstechen der Schaufeln, das Schippen der nassen Erde, das helle Klingen, wenn jemand auf einen größeren Stein gestoßen war. Auch nach Feierabend kam das Lager nicht zur Ruhe. Zelte, in denen Glücksspiel betrieben wurde, waren ebenso beliebt wie kleine Wirtshäuser, wo Bier und Schnaps in Strömen flossen. Provisorische Schilder priesen dies oder jenes an, meist hochprozentiges, aber auch Seife, Seile, Werkzeug. Es war bereits dunkel, als Leonhard Euler und Rumi den krummen Ort erreichten. Fackeln brannten an der Anlegestelle. Eine Vielzahl von Kähnen lag dort, einige Männer badeten, wuschen sich den Schmutz des Tages von der Haut, andere reinigten ihr Geschirr oder schrubbten ihre einfache Leinenkluft. Die beiden Zelte des Vorarbeiters Kümmerle lagen am oberen Rand der provisorischen Siedlung, von wo aus man alles im Blick hatte. Über einen Trampelpfad, dessen schlammigste Stellen Bretter überbrückten, machten sie sich auf den Weg dorthin. Wie alle anderen Zelte waren auch die des Vorarbeiters aus ungefärbtem Leinen und mit Weidenstöcken sehr simpel gebaut. Zwischen ihnen waren Schnüre gespannt, an denen nasse Wäsche hing. Kümmerle saß in einem grob gewirkten dunkelgrünen Leinenanzug und einem breitkrempigen schwarzen Hut an seinem Lagerfeuer, in das er einen Stock mit einer in Salz gewälzten, ungeschuppten Maräne hielt. Er war ein dünner, drahtiger Mann mit schmalem Gesicht, sorgfältig geschnittenem Ziegenbart und kurzgeschorenem schwarzen Haar. Beflissen sprang er auf, als er seine Besucher näher kommen sah, klemmte sich die Pfeife zwischen die Zähne und begrüßte die beiden Männer mit kräftigem Handschlag. Dann stieg er an das linke seiner Zelte und kam mit zwei großen Kissen und Holzblöcken wieder heraus, errichtete Sitzgelegenheiten und bat seine Gäste, Platz zu nehmen. Er griff nach einer Flasche, die neben dem Eingang des rechten Zeltes stand, und goss in drei Blechtassen ein, die er von der gespannten Schnur nahm. »Wirklich schön, dass Sie hergefunden haben!« Herzlich stieß Kümmerle mit ihnen an und kippte seinen Schnaps in einem Zug, obwohl der Becher beinahe voll gewesen war. »Mann, schmeckt das schön scheußlich!« Er schüttelte sich. »Na, die Zeiten, wo wir hier guten Rotwein gesüffelt haben, sind passé. Maestra hatte ja einen gewissen Stil aus Paris mitgebracht.« »Da Sie ihn so rasch ansprechen,« sagte Euler und nahm ebenfalls einen großen Schluck. Trotz der lauen Temperaturen fröstelte ihn, und er erhoffte sich, dass der Alkohol ihn wärmte. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen oder etwas von ihm gehört?« Kümmerle überlegte kurz. »Das war am vergangenen Mittwoch, muss der 5. gewesen sein. Da kam ein Brief von ihm aus Wriezen. Es ging um die Rekrutierung weiterer Arbeiter. Er war im Gespräch mit einem Kopbeck, Mann aus Reetz. Der hat ihm 30 Leute versprochen. Ich sollte alles vorbereiten, Zelte aufstellen. War ein Meister im Organisieren, dieser Maestre. Der konnte gut mit allen. Lebendiger Franzmann, nicht so ein preußischer Bürokrat. Der ist auf seinem Ross geritten, nicht auf Paragraphen.« Kümmerle wischte sich über den Mund und setzte erneut seine Tasse an, obwohl nichts mehr darin war. »Arbeitermangel ist unser größtes Problem hier, das hat Maestre erkannt.« Mit ausgestrecktem Arm deutete er auf eine Erhebung, die der Zeltsiedlung gegenüberlag. »Bis zum Wintereinbruch müssen wir es schaffen, durch die Anhöhe dort. Gelingt's uns nicht, können wir im nächsten Frühjahr von vorne anfangen.« Er blickte in Richtung Grube und nickte zweimal vor sich hin. »Hat leider nicht den Ruf, gesund zu sein, hier zu malochen. Immer mit den Latschen im Wasser. Und die Leute sind sofort verschwunden, wenn auf dem heimischen Hof die Ernte anfällt oder sowas. Viele grapscht mir auch der König selbst durch Militärdienst vor der Nase weg. Außerdem haben wir Engpässe, was den Lohn angeht. Das macht die Sache nicht einfacher.« Euler sah über die flackernden Feuer des weiten Lagers hinweg und dachte an das orangefarbene Licht, das er in Ranft gesehen hatte. War es wirklich der krumme Ort gewesen? »Finden Sie hier viele Knochen?« »An die Gebeine haben wir uns gewöhnt. Anfangs haben die noch für Schauergeschichten gesorgt. Aber Maestra hat nicht mit sich spaßen lassen, hat den Männern eingetrichtert, die unbekannten Toten zu ehren. Er hat gemeint, es könnten ja die Ahnen von jedem von uns sein.« »Frau von Marschall behauptet, der sorgfältige Umgang mit den Gebeinen halte die Arbeit signifikant auf.« »Ach, wir haben dadurch pro Tag weniger Erde beiseite geschafft. Seit neuestem geht's zackiger. Jetzt werden die Knochen mit der Schippe kleingestoßen und einfach mit der Erde weggekippt. Schädel gehen direkt in die Eimer rein und werden ausgeleert, wo der Deich wächst.« »Stammt die neue Anweisung, wie mit den Knochen zu verfahren ist, von Ihnen?« Kümmerle schüttelte den Kopf. »Harlem führt das Regiment. Ich setze nur um, was mir aufgetragen wird. Er verspricht sich von dieser Vorgehensweise sehr viel. Er behauptet, dass der Deich an Stärke gewinnt, wenn wir die Toten reinwerfen.« »So etwas sagt der Deich, Oberinspektor?« »Ja, der Deich würde sich dadurch aufladen, behauptet er.« Euler runzelte die Brauen. »Wo finden wir den guten Harlem?« »Ihr nicht, fürchte ich. Ist heute Mittag überstürzt nach Güstebiese aufgebrochen. Weshalb hat er nicht gesagt? Schien dringend.«